Hi, hallo, hier im Dicken Engel zum 13. oder 14. Bufo Grillen der Grillsaison 14-2. Nachdem wir ein wunderbares Fußballspiel hatten, das der DFB in Absprache mit der FIFA extra eine halbe Stunde, Stunde vorgelegt hat, können wir jetzt hier in aller Ruhe heute grillen den Ali Utlu, Ali Cologne und die Stefanie Schmidtke, Hermi. Ich glaube, der Ali möchte gerne politischer Geschäftsführer oder Stellvertreter werden und die Stefanie möchte gerne Generalsekretärin werden. Der Ali, der kommt ein bisschen später, weil er wahrscheinlich irgendwie noch im Stau steht. Und in der Zeit erzählt die Stefanie uns mal was über sich. Ja, gerne. Stefanie Schmiedke, Hermi. Ich bin 33 Jahre alt, wohne in Kerpen im NRW. Ich bin seit gestern stellvertretende Vorsitzende im wunderschönen Kreisverband Rhein-Erft. Ja, und ich war beziehungsweise bin eine der zurückgetretenen BUFOs. Dazu kommen wir vielleicht nachher nochmal. Wenn jemand jetzt in Halle sich zur Wahl stellt, in so einer etwas schwierigen Zeit für die Piraten, dann will der ja irgendwas. Was ist dein Projekt für eine weitere Amtszeit? Das Projekt der letzten Amtszeit, nämlich das Orga-Handbuch, ist ja noch offen. Dazu gehört insbesondere auch das Genseck-Handbuch. Die Schatzis, die haben da ja schon was Schönes gemacht. Aber ich habe gelernt, dass es auch noch ganz viele andere Baustellen gibt in der kurzen Amtszeit. Da gibt es ganz viele verschiedene Themen. Ich kann das gerne mal so anfangen, thematisch bei der Bundes-IT. Auch da ist es wichtig, dass man mal ein Organigramm hat und eine Bestandsaufnahme hat von Personal, wer denn jetzt eigentlich was genau macht. Außerdem haben die so einen wunderschönen Blog, den man öfter mit Inhalt und Leben füllen müsste. Da könnte man was organisieren. Ich würde auch sehr gerne ein Bundes-IT-Treffen organisieren oder etablieren, also quasi so eine Art Marine-IT. In der Mitgliederverwaltung geht es, wie gesagt, das Genseck-Handbuch. Auch da würde ich gerne Prozessbeschreibungen einführen. Es wird voraussichtlich da personelle Veränderungen geben. Da muss man auch irgendwie einen Plan entwickeln. Außerdem neu dazugekommen als Idee ist mir auch, dass man endlich mal ein Konzept für eine Mitgliederansprache entwickeln müsste, also vor allem für neue Mitglieder. Man könnte zum Beispiel eine Art Starter-Kit entwickeln und im P-Shop anbieten, oder man könnte mal Technik-Workshops konzipieren oder How-to-Flyer und die dann einfach von zentraler Stelle vom Bund aus irgendwie anbieten, dass auch die kleinen Untergliederungen darauf zugreifen können. Dann gibt es natürlich nach wie vor die Baustelle mit dem BEO. Da muss auch noch mehr gemacht werden. Ich sehe da das auch in der Zusammenarbeit mit dem politischen Geschäftsführer, weil es da ja eben auch um politische Geschichten geht. Dann haben wir in der letzten Jahreshälfte dann wieder das Problem, dass wir einen neuen Datenschutzbeauftragten suchen. Und ansonsten habe ich dann noch so allgemeine Themen wie zum Beispiel anonymisierte Bewerbungsverfahren. Das war irgendwie beim letzten BUFO nicht. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Stichwort Transparenz insgesamt. Ich hätte gern einheitliche Tätigkeitsberichte, die dann auch an einer zentralen Stelle einsehbar sind, dass das nicht irgendwie alles auf persönlichen Blogs landet und auf verschiedenen Seiten. Die Satzung könnte man eventuell auch mal aufräumen. Und man könnte sich Gedanken darüber machen, wie man als Vorstand besser mit der Basis kommuniziert. Da haben wir im Moment als direktes Tool nur Lime Survey. Das wäre mal so grob eine Agenda. Oh mein Gott, wie soll man da noch nachfragen? Aber inzwischen ist auch der Ali da und auch der Ali kann uns kurz was über sich erzählen. Ja, gerne. Hört man mich gut? Ich musste eben gerade Mumble nochmal neu installieren. Perfekt. Okay, also, ja, ich bin der Ali, besser bekannt unter Ali Cologne. Ich bin 2012 der Piratenpartei beigetreten. Das war kurz vor Neumarkt gewesen. Nicht Neumarkt, Neumünster. Das war auch so mein erster BPT gewesen, an dem ich direkt teilnahm. Und war damals auch von den Piraten, vor allem nach Neumünster, so fasziniert gewesen, dass das ab dem Moment meine politische Heimat wurde. Seitdem ist viel passiert. Ich habe damals mich Themen angenommen, die immer wieder was mit Menschenrechte zu tun hatten, war auch sehr oft in den Medien vertreten und habe da positive Arbeit für die Piraten geleistet, was ich bis heute auch noch weiter tue und ja, habe auch die Entwicklungen der letzten 2 Jahre innerhalb der Partei mitbekommen, wo es sehr viele Tiefen gab, aber auch Höhen und ja, was soll ich noch sagen? Ich bin Themenbeauftragter für Queer LGBTI innerhalb der Piratenpartei und arbeite da auch sehr für uns und ja, das war's. Also, man sollte mich ja eigentlich schon kennen. Ali, wir haben eine schwere Zeit. Ich habe das die Stefanie gerade schon gefragt. Und wenn da jemand Bufu werden möchte in dieser Zeit, zumal Bufu ist ja sowieso irgendwie unglücklicherweise einen schweren Stand haben bei Piraten, der muss was vorhaben. Was hast du vor? Ja, gute Frage. Also das, was bei mir ganz oben auf der Agenda steht, ist die Basis mit den Bufo wieder zu vereinigen. In den letzten 1,5 Jahren oder im letzten Jahr ist vieles innerhalb der Piratenpartei passiert, vom Bufo mit der Basis, wo die Basis einfach komplett ignoriert wurde. Es wurden Entscheidungen über sie hinweggefällt, die auch sehr großen Unmut innerhalb der Partei auslösten. Und immer wieder auch die Abläufe innerhalb der Partei einfach störten. Es war vom Gefühl her so, dass man dachte, gut, als Basis ist man da, aber man hört nicht mehr auf uns. Und das war etwas, was ich selber auch für mich festgestellt habe. Und das steht uns als Piraten nicht. Der Bufo, der muss ganz einfach für die Basis da sein. Er vertritt auch die Basis nach außen. Und woher soll der Bufo die Informationen holen, wenn nicht von der Basis? Und wenn es oftmals ganz großen Protest zu bestimmten Entscheidungen gab, hätte doch auch der Bufo, und dazu zähle ich die letzten zwei im Übrigen, reagieren müssen. Weil wer die Basis nicht mehr hinter sich hat, verliert einfach seine Berechtigung. Und das ist ziemlich oft passiert. Das ist auch mit der Grund, warum ich als Polgef kandidiere, um einfach wieder Schnittstellen zu schaffen, dass die Kommunikation zwischen Bufo und Basis garantiert werden kann. So, dass die Basis nicht nur ein Anhängsel ist, sondern auch ein Teil des Ganzen. Wir haben so viele fähige Leute innerhalb der Basis, wenn man diese einfach brachliegen lassen würde und auf das Wissen nicht zugreift, das ist ein fataler Fehler und das ist in letzter Zeit ziemlich oft passiert und ja, das zweite Thema für mich, was auf meiner Agenda steht, ist eindeutig der BEO. Das ist leider ein Thema, was komplett außer Acht gelassen wurde. Man hatte sogar das Gefühl, dass man gegen den BEO gearbeitet hat, beziehungsweise einfach den BEO nicht gefördert hat. Und damit muss endlich Schluss sein. Wir brauchen dieses Tool. Es ist ein sehr gutes Tool. Wir müssen es ausarbeiten, wir müssen es verfeinern und der Basis auch endlich zur Verfügung stellen, dass zwischen den Bundesparteitagen wir auch endlich ja, Entscheidungen treffen können, um diese Belähmung innerhalb der Partei aufheben zu können. Und deswegen Schnittstellen für die Basis zum Bufo als zweite Sache auf jeden Fall den BEO vorantreiben und auch die Partei nach außen in den Medien wieder richtig zu vertreten, dass wir da auch wahrgenommen werden. Denn die Themen, die wir haben, die sind wichtig. Die Menschen interessieren sich für die Themen, sie interessieren sich aber nicht für Streitigkeiten. Und das müssen wir endlich überwinden und auch zu unseren Wurzeln zurückkehren, weil das sind wir einfach ziemlich gut drin. Ihr habt jetzt beide den BEO genannt und das mit der Kommunikation von Ali. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt überhaupt keine Möglichkeiten hätten, eine Basisbefragung zu machen. Also der vorletzte Bundesvorstand hat ja das möglicherweise vielleicht etwas merkwürdig benutzt, aber der hat ja zum Beispiel Lime-Survey-Umfragen gemacht, um Dinge festzustellen. Und Daran alleine kann es nicht liegen. Wie seht ihr das, woran liegt das, dass ihr jetzt den Eindruck habt, dass ihr die Basis etwas abgekoppelt funktioniert? Stefanie, du zuerst. Ja, erstmal drüber nachdenken. Also, ich habe das jetzt aus eigener Erfahrung erlebt, wie das so im Hofe ist. Diese Geschichte mit, man ist immer jederzeit für jeden ansprechbar, ist ein unglaublich hehres Ziel. Und ich glaube, die Basis, die hätte das auch gerne. Und jeder, der irgendwie eine Mail an den Vorstand schreibt, hätte gerne gleich irgendwie persönlich beantwortet. Das Problem ist halt nur, man hat halt einfach nicht immer Zeit, immer ansprechbar zu sein, weil man so viel Tagesgeschäft und anderes Gedöns hat und da mal irgendwo schlichten muss, dann kommt man einfach nicht mehr dazu, da irgendwie rauszugucken und zu gucken, was geht denn mit der Basis. Also man hat da eigentlich zwei Möglichkeiten. Man kann auf Twitter gucken, was da an einem vorbeirauscht, oder man kann sich die Nächte in Mumble um die Ohren schlagen. Twitter ist vielleicht nicht unbedingt zuverlässig als Quelle. Mumble ist sehr anstrengend, vor allem wenn man das dann irgendwie regelmäßig machen will. Und Lime Survey ist ein gutes Tool für die Umfrage, aber da steckt ja keine Verbindlichkeit dahinter. Okay, also ich kann das, was Stefanie gesagt hat, komplett unterstützen. Es ist schwierig, sich eine Meinung zu holen, denn Twitter ist garantiert das falsche Tool dazu, weil je nachdem, wen man da folgt oder wen man nicht folgt, ist man da wirklich in seiner Bubble gefangen und läuft auch Gefahr, einfach nicht über den Tellerrand schauen zu können. Und von daher ist Twitter dafür völlig ungeeignet. Lime Survey, wie Hemi auch schon gesagt hat, kann eine Meinung abfragen, aber sie kann nichts beschließen. Und das ist eben der Punkt. Und wir brauchen etwas, was uns zur Beschlussfähigkeit zwischen den Bundesparteitagen führt. Das kann man auch, also um Informationen aus der Basis zu bekommen, eignen sich doch die ganzen Stammtische, die wir haben. Dort gibt es viele Piraten, die sind auf Twitter nicht unterwegs, sondern die arbeiten einfach lokal, machen da gute Arbeit und man kann sich die Informationen da holen. Man kann KVs fragen, LVs kann man fragen. Also was gerade die Piraten bewegt, die Möglichkeiten sind ja da. Ja, aber da, also ich würde da gerne reingrätschen. Ich kann ja nicht ständig zu jedem einzelnen KV und zu jedem Stammtisch rennen und da mir anhören, was die Leute zu sagen haben. Das geht halt einfach zeitlich und organisatorisch nicht. Und deswegen meinte ich auch eben vorhin in meiner Eingangsgeschichte, dass wir uns da halt Gedanken drüber machen müssen, wie wir da eine bessere Kommunikation machen. Ob das jetzt tatsächlich ein neues Tool ist, das ist fraglich, das muss ja nicht unbedingt sein, aber wir müssen uns da irgendeinen Weg überlegen, wie da ein besserer Kommunikationsaustausch stattfinden kann. Genau, das ist das, was ich mit Schnittstellen eben meinte. Und da gibt es ja jetzt schon einige. Sie müssten einfach nur noch benutzt werden. Also wir haben ja auch zum Beispiel die PolGAP-Sitzung dienstags hier im Mumble, wo man sich sehr gut austauschen kann. Und sie müssen einfach nur genutzt werden. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Die Stefanie hat ganz viel erzählt über Dinge, die im Verwaltungsbereich ein bisschen organisiert werden müssten, damit vielleicht auch mal eine Übergabe möglich ist oder so. Ist das, wie siehst du die Organisation im politischen Bereich? Ist da strukturell schon alles irgendwie in Butter und wir müssen nur dafür gucken, dass ein paar mehr Leute zum PolGF-Meeting kommen oder brauchen wir dann noch ein bisschen mehr Struktur? Das ist vielleicht eine Frage, die sich hauptsächlich an den Ali richtet. Also, ob wir da mehr Struktur brauchen, kann ich dir nicht sagen. Die PolGF-Runden, die existieren schon lange und da treffen sich zum Beispiel auch die Themenbeauftragten. Es ist leider bloß nicht so gut angenommen worden. Also die PolGFs auf Landesebene haben dieses Angebot nicht so richtig wahrgenommen. Oftmals war da kaum jemand da gewesen und da müssten wir halt mehr tun. Also auf die anderen PolGFs zugehen und sie einfach darum bitten, daran teilzunehmen, weil es ist ja auch in ihrem Sinne wichtig. Im Moment ist es so, dass wir eher einen Flickenteppich über Deutschland haben. Jeder macht so sein Ding und die Vernetzung fehlt einfach untereinander. Und da bietet sich diese Runde sehr gut an. Dann haben wir ja auch noch die Marina Kassel. Da kann man ja auch sich austauschen. Die Frage ist eben, wird es angenommen? Erscheint man da auch zahlreich? Und wenn nicht, sollte man eruieren, warum das so ist. Ich erinnere mich nicht an die Marina Kassel. Aber könnte das daran liegen, dass die PolGFs auf Landesebene ja typischerweise Öffentlichkeitsarbeit machen, währenddessen der politische Geschäftsführer auf Bundesebene eigentlich gar nicht so richtig beschrieben ist? Also bei Stefanie weiß ich, was das Amt, was sie bekleiden möchte, beinhaltet. Beim politischen Geschäftsführer könnte ich das jetzt gar nicht sagen. Wie siehst du denn das Amt überhaupt von seiner Aufgabenstellung? Das ist eine gute Frage, weil jeder, der bisher PolGF bei uns innerhalb der Partei war, hat dieses Amt auch völlig anders ausgefüllt. Und für mich ist es wichtig, dass der PolGF innerhalb der Partei vernetzt für Meinungsaustausch sorgt und auch Informationen besser verteilt. Nach außen hin wäre ich eher auch dafür, dass der politische Geschäftsführer auch der Wadenbeißer der Partei gegenüber anderen Parteien wird, da auch nach außen auftritt und also auf Attacke geht gegen den politischen Gegner. Das haben wir im Moment überhaupt gar nicht, weil wir dümpeln vor uns hin, die anderen Parteien ziehen ihr Ding durch und es bleibt eben von uns sehr unkommentiert und das ist schade. Also wir haben auch das Recht, andere Parteien auf ihre Fehler hinzuweisen und aufzuzeigen, dass wir die besseren Lösungen haben. Und dazu zählen zum Beispiel auch weiterhin Fernsehauftritte, Funk, Fernsehen, also Medien allgemein, um einfach wieder sichtbar zu werden. Das Gleiche gilt aber übrigens auch für den ersten Vorsitzenden, den ich da gerne in den Medien sehen würde. Und ja, auch Aufgaben wie zum Beispiel den BEO weiter ausarbeiten, diesen zu unterstützen und da einfach Piraten zusammenzubringen, sehe ich als Aufgabe nach innen. Da ist ganz viel zu tun. Das ist ja jetzt lustig, weil der erste Teil deiner Tätigkeitsbeschreibung für den PolGF ist ja das, was in anderen Parteien so dieser wadenbeißende Generalsekretär eigentlich macht. Ja, das hat aber auch wirklich damit zu tun, dass bei uns der PolGF ganz anders gewertet wurde. Die erste Piratin, die da überhaupt etwas dran geändert hatte, war die Marina gewesen. Sie ist in dieses Amt gekommen und hat das auch umgestaltet. Und das ist eben noch der Punkt, der übrig geblieben ist. Also wir haben keine genaue Beschreibung mit dem PolGF. Genau, deswegen frage ich ja. So, jetzt mal gucken, wo wir noch anschließen können. Es gibt ja hier beim Stefan anschließen. Na komm, dann lassen wir den Stefan, na, sonst verhungert er noch am Mikrofon. Ja, lass mich mal vor. Schönen guten Abend, ihr beiden. Ich bin ja bekannt ein bisschen, ein bisschen für strange Fragen oder auch dass ich ein bisschen strange bin. Frage A, wann habt ihr das letzte Mal containert? Also was habt ihr containert oder habt ihr überhaupt schon mal containert? Und erstmal das vielleicht. Also ich habe noch nie containert. Ich weiß, was das ist. Es ist nichts, was ich jetzt selber unbedingt machen wollte. Ich weiß, dass andere Menschen das machen aus verschiedenen Gründen, aus Protest gegen die Gesellschaft, gegen die Wegwerfgesellschaft etc. pp., aber das ist jetzt nicht so mein Ding. Das, was ich bisher immer wieder an Wochenenden gemacht habe, ist mit anderen hier in Köln Brötchen zu schmieren und die an Obdachlose zu verteilen oder Kleiderspenden zusammenzubekommen und diese zu verteilen. Das finde ich jetzt eigentlich viel wichtiger. Stefanie? Habe ich noch nie, werde ich wahrscheinlich auch nie. Das hat, glaube ich, einfach ganz stark was mit meiner Sozialisation zu tun. Würde das auch, also so, wenn es, sag mal, wenn es angebracht wäre, also wenn ihr das vielleicht darauf auch aus eurer Hang, also eurer Verantwortung zur Partei, wenn ihr dazu in der Lage kämt, irgendwie knapp an Mitteln zu sein, ja, an finanziellen, würdet ihr dann das in Erwägung ziehen, zur Tafel zu gehen oder eben Containern? Als so alternativ, um über die Runden zu kommen, so, werdet ihr dazu bereit oder würdet ihr sagen, dann gebe ich lieber mein Engagement auch bei den Piraten vielleicht auf und gehe in die freie Wirtschaft, wo ich dann gut was verdienen kann? Okay, ich finde die Frage jetzt wirklich tatsächlich strange. Also, ich glaube, Selbstschutz geht dann doch vor ehrenamtlichem Engagement. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich so spontan in so eine Situation käme. Und wenn ich dann in so einer Situation bin, dann sieht das wahrscheinlich alles anders aus. Also keine Ahnung, ich kann da jetzt keine adäquate Antwort geben, sorry. Ich schließe mich da an. Ich finde die Frage auch strange. Wobei es einen Punkt gibt, auf das ich gerne hinweisen würde. Containern wird ja immer mehr verhindert, indem Supermärkte einfach den Ort, wo der Müll eben gelagert wird, immer öfter einzäunen beziehungsweise es anderen Dritten unmöglich machen, da ranzukommen. Das ist die einzige Problematik, die ich kenne, aber ansonsten kann ich da nicht drauf antworten. Also wenn ich so in einer Notlage wäre, dass ich mir überlegen müsste, ob ich hungere oder was zu essen bekomme, natürlich würde ich da alles für tun, um meinen Magen voll zu bekommen. Aber das hat eigentlich so weniger etwas mit dem Amt zu tun, sondern das ist dann eben eine persönliche Sache und die wird jeder anders lösen. Und dafür sind Tafeln übrigens auch da, damit Menschen, die einfach mit dem bisschen Geld, was sie bekommen, nicht auskommen, dass denen die Hilfe da angeboten wird. Einerseits ist es gut, dass es die gibt, andererseits ist es eine Schande, dass es in Deutschland so etwas geben muss, weil Menschen sollten so versorgt werden monatlich, dass sie damit leben können und nicht hungern müssen. Weise in diesem Zusammenhang den Fragesteller darauf hin, dass derbe Späße zu Lasten von Leuten, die Containern müssen, möglicherweise weder hierher noch sonst wohin passen, Stefan. Danke für deinen Beitrag. Wolf. Ganz kurz, nein. Erstens, ja, das war, ich wollte noch ganz. Okay, danke. Hi nochmal zusammen. Die Frage, die sich mir stellt, ist die für Ali. Wie kommt es denn zustande, dass wir mehr wieder im Fernsehen sind? Also das lässt sich so leicht proklamieren. Ja, ich würde mehr ins Fernsehen und ins Radio gehen. So funktioniert's aber nicht. Hast du da schon Ideen? Natürlich ist das schwer. Das hat aber auch was damit zu tun, dass wir die letzten Monate sehr wenig Politik gemacht haben und mehr Selbstbeschäftigung. Natürlich wird sich die Medienlandschaft auch auf diese Sachen dann explizit stürzen und nicht auf die Themen, die wir nicht setzen. Und wir müssen einfach wieder mit unseren Themen sichtbar werden. Ich kenne sehr, sehr viele Journalisten, mir folgen auch sehr viele Journalisten. Und natürlich, wenn wir entsprechende Themen setzen und diese auch in den Kontext oder ins Tagesgeschehen passen, würde ich hoffen, dass man uns da auch wieder ernst nimmt. Im Moment haben wir das Problem, dass wir mit 1,4% auf der gleichen Ebene sind wie die Tierschutzpartei. Und wie viele Fernsehbeiträge hast du bisher von der Tierschutzpartei gesehen? Beziehungsweise irgendwelche Zeitungsberichte? Das ist unser Dilemma im Moment. Kannst du ein bisschen konkreter werden? Weil das haben wir halt einschließlich mir sowas schon von allen Kandidierenden gehört für das Amt. Aber hast du konkretere Vorschläge, die dich sozusagen von anderen Kandidierenden für das Amt abheben, wo du sagst, das kann ich besser machen oder da habe ich einen besseren Plan? Also die Sache mit dem Interesse wecken ist schwierig. Das muss ich zugeben. Aber es geht auch erstmal darum, Vertrauen wieder in die Medienlandschaft zu schaffen. Im Moment ist es so, dass Journalisten, die etwas gegen die Piratenpartei schreiben oder wir das so empfinden, als wäre es gegen die Piratenpartei, wirklich von Horden von Piraten angegriffen werden auf wirklich unterirdischste Art und Weise, dass es mich teilweise schockt. Und das sind Dinge, da sollten wir erstmal dran gehen und dann müssen wir versuchen, mit den Medien wieder zusammenzuarbeiten. Was hindert uns denn daran, Themen auszusuchen und verschiedene Medien zu kontaktieren und zu fragen, ob sie an diesen Stories interessiert wären? Es passiert doch sehr viel. Okay, und gut, gerade jetzt in der Zeit der NSA und vielen anderen Fragen, ja, dass wir da nicht sichtbar sind, das ist einfach fatal. Das sind unsere Themen. So, ich sehe gerade, das Pad explodiert auch gerade. Ich habe gedacht, wir machen heute hier irgendwie so einen friedlichen Grill. Sieht aber gerade nicht so aus. Trotzdem würde ich gerne noch ein bisschen was zur Parteistruktur fragen. Christoph, ich habe dich gesehen. Es gibt einige Menschen in der Piratenpartei, die sind der Meinung, dass die Landesvorstände ein bisschen Einfluss auf die Organisation der Bundesebene haben sollten. Und da werden so Modelle in verschiedensten Varianten gehandelt. Und ich hole mir ja immer, wenn ich da eines nenne, dann Rüffel dafür, dass ich jetzt das andere nicht genannt habe oder sowas. Aber die sind unter dem Stichwort Parteirat oder Piratenrat oder sowas unterwegs, haben aber alle irgendwie gemeinsam, dass die Landesvorstände auf Bundesebene das eine oder andere mitreden sollen. Wie seht ihr solche Überlegungen? Kennt ihr das, was da im Moment gerade unterwegs ist? Und wie steht ihr dazu? Fändet ihr sowas grundsätzlich gut oder irgendwie komische Machtstrukturen zementieren oder irgendwas in diesem Spektrum? Das kommt, glaube ich, ganz drauf an, wie das ausgestaltet wird. Also grundsätzlich kann es natürlich nicht schaden, zu jedem Thema irgendwie mehrere Meinungen zu haben. Und dann könnte man direkt hingehen und sagen, okay, es gibt einen Rat für Technik und Gedöns, es gibt einen Rat für Politisches und es gibt einen Rat für Struktur, was auch immer. Also wie gesagt, es kommt völlig drauf an, wie das ausgestaltet wird. Wir haben aber bei der Marina Kassel, glaube ich, auch erlebt, dass selbst die Landesvorstände sich selber auch nicht einig sind und da irgendwie eine geschlossene Meinung hinkriegen. Ja. Okay, dann ich. Das, was ich sehr wichtig finde, ist, dass es eben diesen Austausch zwischen LVs und dem BUFO geben muss. Wie gesagt, wir sind so ein leichter Flickenteppich und arbeiten einfach aneinander vorbei. Jeder macht seine Politik in seinem LV. Und warum sollte man sich da nicht kurzschließen, um einfach auch Informationen auszutauschen? Was ist aktuell wichtig innerhalb der Partei? Was sind die nächsten Aktionen, die wir bundesweit planen könnten? Wie könnten uns die LVs darin unterstützen? Und diesen Austausch sollte man auf jeden Fall fördern, weil wir als BUFO können nicht alles selbst machen, ja. Also da brauchen wir auch Input aus den Landesverbänden, weil die ja dann auch wiederum direkten Kontakt haben zu der Basis in ihrem Land. Und ich halte das für sehr wichtig, wie das ausgestaltet wird. Das ist eine andere Frage. Da müsste man sich zusammensetzen und einfach eruieren, was wir machen könnten, um da zusammenzukommen. Dankeschön. Nehmen wir mal den Christoph. Ja, ich hätte noch eine Nachfrage an den Ali zu dem, was du gerade gesagt hast zum Thema Pressearbeit. Und mich würde einfach mal interessieren, wie stellst du dir Presse- oder Öffentlichkeitsarbeit vor? Was verstehst du darunter? Ja, sehr gute Frage, die auch wirklich sehr umfangreich ist. Ich kann erzählen, wie ich unsere Pressearbeit zumindest im Moment empfinde. Und zwar findet sie zwar statt, aber sehr einseitig. Und wenn ich zum Beispiel unsere Social-Media-Accounts anschaue, ob das jetzt auf Facebook oder auf Twitter oder sonst wo ist, werden wir kaum noch wahrgenommen. Wir setzen da auch überhaupt keine Themen mehr. Wir haben auch das Problem, das habe ich auch selber erlebt und auch andere AGs, dass wenn man zum Beispiel eine PM veröffentlichen will, man teilweise sehr große Hürden hat. Ja, also vieles wird dann nicht veröffentlicht oder es gibt andere Probleme. Und das kann so nicht weitergehen. Wir müssen da professioneller einfach werden. Und das, wofür ich zum Beispiel auch plädiere, das hat eher was mit unseren ja, bekannten Gates zu tun. Wir brauchen endlich eine Taskforce, die sich diesen Themen annimmt. Wir haben im Moment nichts. Ja, also entweder reagieren wir auf Dinge viel, viel zu spät nach außen oder wir reagieren falsch oder gar nicht. Und da könnte man sich ein Beispiel an anderen Parteien einfach nehmen. Wir brauchen ein Krisenmanagement zum Beispiel. Aber alles andere, ja. Also wir müssen auch endlich anfangen, mehr auf die Medien zuzugehen, anstatt zu warten, dass die Medien zu uns kommen. Das passiert in vielen Fällen einfach nicht. Und ich denke, wenn wir da professioneller werden und auch Piraten einfach mit ins Boot nehmen, die da Erfahrungen haben, die auch entweder in dieser Thematik gearbeitet haben oder Erfahrungen gesammelt haben, darauf zurückzugreifen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass bei uns an bestimmten Stellen Piraten einfach eingesetzt wurden, die von der Materie überhaupt keine Ahnung haben und dementsprechend alles auch schleppend verläuft. Das gebe ich hier auch offen zu. Okay, freut mich, dass du das noch gesagt hast, dass wir auf die Presse zuge oder auf die Medien zugehen müssen, weil genau da wollte ich eigentlich mit meiner Frage hin, dass wir nicht einfach bloß PMs rausschicken und hoffen, dass irgendwas ankommt, sondern dass wir eben auch den Kontakt zu den Leuten suchen. Und da würde mich interessieren, wie möchtest du das gerne machen? Also das, was ich mich zum Beispiel frage, haben wir eine Liste von Journalisten, von Zeitungen oder Fernsehen oder Funk, wo wir einfach drauf zurückgreifen können? Ich kenne NGOs, die haben so etwas. Die können je nachdem, was sie setzen wollen, dann auch entsprechend die Journalisten kontaktieren, versuchen, die Themen da zu verkaufen, dass sie nach außen kommen. Und da sollte man eben auf Vernetzung setzen. Es gibt ja auch Treffen von Journalisten oder bestimmte Dinge, wo sehr viele Journalisten sind. Und warum soll man die denn nicht besuchen, auf die zugehen und einfach Kontakte knüpfen? Ich habe so viele Telefonnummern, was weiß ich alles bekommen von Journalisten, die wirklich gesagt haben, wenn es wichtige Sachen gibt, melde dich und wir gucken halt mal, was wir da machen können. Und das ist eben sehr wichtig, sich zu vernetzen, auch nach außen hin, in die Medien. Könntest du dir in dem Zusammenhang auch vorstellen, Besuche bei Zeitungen, bei Radio, Fernsehsendern und Ähnlichem zu machen? Mir fällt gerade der Fachbegriff nicht ein. Natürlich würde ich das machen. Also ich habe hier in Köln zum Beispiel sehr gute Kontakte zum WDR und treffe mich da auch des Öfteren mit Journalisten zum Kaffee und wir tauschen uns aus und bleiben einfach so in Kontakt. Und auch bei anderen Veranstaltungen zum Beispiel wäre ich mir da nicht zu schade aufzutauchen und auch da versuchen, sich zu vernetzen. Es läuft ja auch mittlerweile alles nur noch über Vernetzung. Das ist das A und O in der ganzen Sache. Auch ein gutes Verhältnis übrigens zu führen. Und dazu zählt es zum Beispiel auch, Journalisten in Schutz zu nehmen, wenn sie auf Twitter, möge mir den Begriff verzeihen, zur Sau gemacht werden, ja, und sonst wohin gestellt werden. Okay, vielen Dank. Gerne. Bernd. Und bitte achtet ein bisschen darauf, dass die Hermes sich hier nicht totlangweilt am Mikrofon. Ja, ich stelle die Frage dann mal an beide, weil ja gerade sehr darüber geredet wird, wie sich die beiden Pressearbeit vorstellen. Würde ich gerne wissen, ob Sie denn schon mit der Presseabteilung mal gesprochen haben, wie momentan die Pressearbeit läuft, weil ich weiß, dass zum Beispiel genau das, was Ali gerade gesagt hat, im Wahlkampf für Sempeiken gemacht wurde und sie so an einige von den Interviews rangekommen ist. Also so den Abgleich, wie läuft es gerade und was stelle ich mir vor, ob der schon erfolgt ist. Steffi, du? Ja, also wie jetzt genau die Pressearbeit auf Bundesebene organisiert und strukturiert ist, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Damit habe ich mich nicht beschäftigt, weil es nicht mein Aufgabenbereich war. Das Einzige, was ich zur Presse sagen kann, ist, dass wir da ein neues Tool eingeführt haben, wo es dann halt jetzt tatsächlich die Möglichkeit gibt, zentral alle Adressen von Journalisten, Fernsehsendern, was auch immer, an einem Punkt zusammenzufügen, wo dann auch verschiedene Personen darauf Zugriff erhalten können. Okay. Ja, also ich habe von der Pressearbeit eigentlich am Anfang genauso viel mitbekommen wie jeder andere Basispirat auch. Es gab Berührungen, wenn wir zum Beispiel bestimmte Themen setzen wollten, sei es jetzt von den Quiraten oder andere in PMs etc. Und da habe ich so meine eigenen Erfahrungen gemacht, die teilweise positiv waren, öfters auch mal eher negativ und so richtig informiert, wer da was wie im Augenblick macht, bin ich jetzt auch nicht unbedingt. Das gebe ich jetzt auch zu, weil es ist sehr wechselnd. Es gab immer wieder Mumble-Sitzungen von der SG Presse zum Beispiel, an denen hätte ich gerne teilgenommen, aber wir hatten immer zur gleichen Zeit die PolGF Mumble-Runden oder die Quiraten-Sitzung gehabt. Von daher war es da immer schwer gewesen, auf die Einzelnen drauf zuzugehen. Ich weiß zum Beispiel, dass Schwarzblond die Leiterin ist. Sie ist mir, ja, also ich weiß, dass sie die Leiterin ist. Was da aber so ganz gemacht wurde, weiß ich auch nicht. Da kam nicht viel nach außen. Ich weiß aber, dass zum Beispiel der Per 02 da wirklich sein Herzblut reinsetzt und alles Mögliche versucht, um Themen einfach zu setzen, die ganze Sache straff zu ziehen und zu professionalisieren. Das kriege ich mit und muss ihn da auch sehr, sehr loben. Und er wäre für mich im Augenblick auch so der erste Ansprechpartner, wenn es darum geht, Informationen einzuholen, wie dort die Struktur ist. Weil er kennt sich da super aus. Man muss in der Partei auch nicht immer alles wissen. Es reicht ja auch, wenn man bei bestimmten Themen weiß, an wen man sich wenden kann. Das Thema hatte ich ja vorhin auch schon angesprochen. Wir haben so viele Piraten hier, die einfach informiert sind in ihrem Spezialgebiet. Und man kann ja immer wieder auf sie zugehen und sich Informationen einholen. Es ist ja keine Schande, vielleicht etwas mal nicht zu wissen. Emiago. Ja, guten Abend zusammen. Also ihr versucht uns zu erklären, wie Pressearbeit funktionieren sollte oder nicht funktioniert. Seid ihr vielleicht der gleiche Meinung wie ich, dass wir interessanter werden sollten für die Presse, die kommen auf uns zu da? Ja, das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, dass wir unsere Themen setzen, auf die Presse zugehen. Ich hatte früher so das Gefühl gehabt, dass wir immer versucht haben, die Presse zu erziehen, so wie wir gerne Dinge hätten. Da macht aber die Presse nicht mit. Die Presse hat ihre eigenen Regeln und da werden wir als Piraten auch nicht dran rütteln können. Und da hätte ich mir eben, wie gesagt, eine Professionalisierung gewünscht, um einfach mit der Presse und deren System besser zusammenarbeiten zu können. Und das sehe ich als Priorität an. Ja. Ali, du hast mich nicht verstanden. Du versuchst immer wieder in die gleiche Richtung. Wir sollen uns interessanter machen. Also Bastropchen tanzen auf der Straße, dass die Journalisten zu uns kommen. Zum Beispiel, also wenn wir jetzt mal... Interessanter machen, nicht, dass wir dahin laufen, sondern dass die zu uns kommen. Die sind mal zu uns gekommen, wir waren eingeladen im Fernsehen und so weiter und so fort und wir haben denen etwas erzählt von Mäuschen Frederik. Dafür werden wir nicht mehr eingeladen. Ja gut, also die Zeiten von Mäuschen Frederik, die sind schon längst vorbei. Ich glaube, da haben wir auch von gelernt, hoffe ich. Und natürlich können wir Aktionen machen, die Aufsehen erregen und auch die Presse anziehen. Bloß im Moment ist es so, dass wir wenig Piraten in diese Richtung auch aktivieren können, um solche Aktionen durchzuführen. Wir brauchen auch zum Beispiel Runden, wo wir einfach Brainstorming machen, welche Aktionen wir als nächstes denn planen könnten, die einfach ja Aufmerksamkeit erregen. Also die Sache damals zum Beispiel bei der Merkel mit der Drohne, das war etwas, das ging durch alle Medien. Das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt alle mit Drohnen rumlaufen sollen, aber es sind diese verrückten Aktionen, die einfach Aufmerksamkeit bringen. Wenn wir einfach nur eine kleine Demo machen, wie es viele in Deutschland immer wieder gibt, jeden Tag, kriegen wir keine großen Reaktionen drauf, sondern wir brauchen da schon sehr spezielle Sachen und wir Piraten sind speziell. Wir haben klasse Ideen gehabt, bloß wir müssen das eben wieder aktivieren. Wir müssen vor allem Piraten aktivieren, dass sie an diesen Ideen mitmachen. Lasst mich nochmal ein bisschen zum Thema Parteistruktur fragen. Viele in der Piratenpartei nehmen im Moment gerade die Art und Weise, wie Piraten miteinander kommunizieren, als ein wenig traumatisch wahr, um es mal vorsichtig zu sagen. Ich gehe einfach davon aus, dass Menschen, die zu diesem Zeitpunkt in den WUFO wollen, da irgendwie was dran ändern wollen. Wollt ihr das auch? Und wenn ja, wie? Ja, klar wäre es mir lieber, wenn wir allgemein ein bisschen konstruktiver und beruhigter miteinander sprechen wollen. Grundsätzlich, ich kann aber nicht hingehen und jemandem die Meinung verbieten oder ihn auf Twitter sperren. Ich kann auch nicht irgendwie Ordnungsmaßnahmen in die Partei hineinspammen. Das bringt halt alles nichts. Das Einzige, was man tatsächlich machen kann, ist versuchen, mit gutem Beispiel voranzugehen oder die Leute dann tatsächlich aktiv irgendwie darauf hinzuweisen, dass sie jetzt gerade über die Stränge geschlagen haben. Das ist ein Problem, da habe ich selber persönlich keine Lösung dafür. Da muss man irgendwie mal alle zusammen überlegen. Das hat wahrscheinlich auch sehr viel mit Selbstdisziplin zu tun. Ich merke das ja auch, dass mir das manchmal schwerfällt, einen Tweet nicht abzuschicken, obwohl es mir gerade in den Fingern juckt, oder einem Troll auf der Mailingliste jetzt nicht zu antworten. Also grundsätzlich, ja, ich fände es gut, wenn sich da allgemein am Gesprächston und auch in der Art, wie man miteinander umgeht, was ändern würde. Ali, Stefanie plädiert für so eine Art Bremsstabfunktion. Was hast du da im Köcher? Ja, also ich mache da ja im Moment oder seit einiger Zeit auch selber spezielle Erfahrungen. Das, was ich innerhalb der Diskussion beziehungsweise bei dem Rumgerannte oder Rumgehate schlimm finde, ist, dass man anscheinend nie auf die Idee kommt, auf die Gegenseite einfach mal zuzugehen und zwar Telefon schnappt und miteinander redet. Denn vieles, was ich erlebe, hat oftmals auch damit zu tun, dass bestimmte Sachen auf Missverständnissen beruhen. Ja, und wenn man direkt miteinander redet, vieles auch ausgeräumt werden kann, beziehungsweise Druck rausgenommen werden kann. Wir müssen eine Ebene finden, wo man Menschen einfach zusammenbringt, dass sie sich austauschen können in ruhiger Atmosphäre, dass da ein Dritter mit dabei ist, um einfach dieses Gespräch loszutreten. Wir müssen mehr miteinander reden und natürlich können wir Piraten nicht vorschreiben, was sie nach außen schreiben. Ja, wir sind hier keine Erziehungsanstalt. Jeder Pirat sollte bei dem, was er macht, immer bedenken, schadet das gerade der Partei? Ist das, was ich mache, jetzt förderlich? Und dann vielleicht etwas dazu sagen. Dass unsere Sprachkultur im Moment wirklich auf unterstem Niveau ist, sehen wir jeden Tag auf Twitter. Und das ist eigentlich schade. Wir sollten diese Energie für andere Dinge investieren, die im Moment wichtig sind. Und ich sag auch ganz offen, bei Piraten, die wirklich also von Gewaltandrohung bis wirklich persönlich verletzenden Dingen immer wieder in Erscheinung treten, muss man vielleicht auch mal mit dem Piraten direkt reden und wenn er uneinsichtig ist, da auch mal handeln. Weil es geht nicht, dass da einzelne Amok laufen und die ganze Partei einfach mit in Misskredit bringen. Und das sehe ich so mit als Priorität. So einerseits Piraten zusammenbringen, mehr miteinander reden, Probleme im direkten Austausch versuchen zu lösen, aber andererseits da auch durchgreifen, wenn es Piraten gibt, die einfach nicht verstehen wollen, ja, die einfach so oft über die Stränge gehen, dass das schon mittlerweile parteischädigend ist. Ich würde gerne mit euch einen Moment über den Themenkomplex bezahlte Kräfte reden. Hier haben wir eine Frage vom Wolfgang im Pad, die der vielleicht auch am Mikrofon gerne selber stellen möchte. Und generell würde mich natürlich auch die Meinung eines politischen Geschäftsführers zu solchen Dingen interessieren. Wenn der Wolfgang nicht ans Mikrofon kommt, dann lese ich auch gerne vor. Mir scheint, ich muss sie vorlesen. In den letzten Monaten bis zum Februar wurden neue Personen angestellt. Insgesamt haben wir laut der Dokumentation der Schatzmeister bereits 9 bezahlte Personen im Bund. Davon bekam jedoch kaum jemand etwas mit. Ausschreibungen sind teilweise nicht sichtbar gewesen. Wie kam es dazu, dass wir bis Februar plötzlich auf so viele Leute kamen? Wer kontrolliert das? Und was wirst du, Stefanie, hier konkret gefragt, beziehungsweise was werdet ihr an diesem Komplex ändern, beziehungsweise wie steht ihr grundsätzlich zu bezahlten Personen in der Piratenpartei? Also bezahlte Kräfte als feste Struktur stehen für mich irgendwie außer Frage. Das brauchen wir einfach. Wir können nicht jedes Mal, wenn irgendjemand neu gewählt wird oder irgendjemand keine Lust mehr hat, ehrenamtlich tätig zu sein, das ganze Wissen und das ganze Know-how irgendwie transferieren und dann geht die Hälfte verloren. Siehe Infosocke und euer Admin-Passwort fürs Pad zum Beispiel. Oder ein ähnliches Problem haben wir jetzt dann vielleicht in der Mitgliederverwaltung auch mit dem Sage-Admin. Wir brauchen irgendjemand, der fest angestellt ist in verschiedenen Schlüsselpositionen, der auch das ganze Wissen irgendwo dokumentieren und nachhalten kann. Und der den neuen Leuten im Vorstand vor allem auch dann einfach viele Dinge näher bringen und erklären kann. Was die nicht sichtbaren Ausschreibungen für die einzelnen Jobs betrifft, kann ich ehrlich gesagt jetzt nichts dazu sagen. Die Ausschreibung, an denen ich beteiligt war, nämlich der P-Shop, die war auf dem Vorstandsportal. Grundsätzlich sehe ich das aber auch, dass das sehr unübersichtlich ist. Und ich würde das gerne zusammen auch mit den Themenbeauftragten oder mit allen anderen Beauftragten vom Bund auf irgendeiner Seite beim Vorstand sichtbar machen, damit man erkennt, wer was tut und wie lange es tut und wann die Beauftragung ausgesprochen wurde. Ali? Also ich würde mich da Stefanie komplett anschließen. Das mit diesen Ausschreibungen, mit der Zahl, ist auch etwas, was mich immer wieder überrascht hat und ich aus der Basis heraus eigentlich gar nicht nachvollziehen konnte, wie manche Beauftragungen einfach entstanden sind oder nach welchen Kriterien die Personen dann auch eingesetzt wurden. Und das ist eine Frage, die bei mir selber offen ist. Ich kann da überhaupt keine Antwort drauf geben. Und da gilt es einfach zu eruieren, wie ist das in der Vergangenheit passiert und da auch vor allem Transparenz reinzubringen. Beauftragungen sind wichtig, aber auch die Transparenz dahinter ist sehr wichtig, wie eben Beauftragungen entstanden sind. Und da würde ich sagen, das hat insgesamt eine hohe Priorität. So, jetzt steht der Stefan wieder am Mikrofon. Ich gebe ihm heute für heute Abend eine letzte Chance, eine vernünftige Frage zu stellen. Okay, also danke mal erstmal für die Beantwortung der Frage A und jetzt die letzte Frage für mich heute, denke ich mal, an Ali Oatlo diesmal. Ali Cologne, würdest du in einer Talksendung dazu Frage, Gänsefüßchen, ist Amerika ein demokratischer Staat oder eben, Klammer auf, eine Fassadendemokratie schon? Würdest du da die Piratenpartei gerne vertreten oder würdest du es eher ablehnen, aus Gründen? Okay, ich hake das mal wieder unter merkwürdige Fragen ab. Natürlich ist Amerika eine Demokratie und das wäre auch das, was ich nach außen vertreten würde. Alles andere wäre für mich VT oder würde mich auf sehr dünnes Eis bringen und würde mich dazu nicht äußern. Also bitte. Wie gesagt, war die letzte Frage für heute. Ich sehe hier im Pad zwei Fragenkomplexe, denen ich mich auch noch kurz gern widmen würde, bevor wir auf eine politische Diskussion übergehen. Die beschäftigen sich mit zwei Rücktritten. Stefanie, du bist aus dem Bundesvorstand zurückgetreten. Hier kam einen kleinen Fragenkomplex. Und Ali, du warst im Landesvorstand Nordrhein-Westfalen und bist dort zurückgetreten. Ich stelle die Fragen einfach mal so und ihr könnt ja versuchen, da einfach mal uns was über die jeweiligen Rücktritte zu erzählen und uns irgendwie zu plausibel zu machen, dass das jetzt für die nächste Runde Tätigkeit in Vorständen nicht ein schlechtes Vorzeichen ist. Stefanie, für dich waren die Fragen, würdest du die Rücktritte im Bundesvorstand als politisch oder als taktisch bezeichnen? Das mit denen, wer die Idee für die Rücktritte hat, stelle ich mal nicht. Oder kannst du ja, wenn du möchtest, was dazu sagen? Und die zweite Frage, wurde der Bufo-Rücktritt auf der Marina Kassel gemeinsam mit Vertretern der Landesverbände beschlossen bzw. besprochen? Und glaubst du, dass die Rücktritte im Bundesvorstand mit verbunden mit der Kein-Handschlag-Aktion dazu geführt haben, dass wir FOTI jetzt nicht im Europaparlament haben? Und Ali, zu deinem als ich weiß nicht, was warst du eigentlich in Nordrhein-Westfalen? Polgf? Beisitzer. Polgf. Polgf war ich da nicht. Okay. Und da bist du aber nach kurzer Zeit zurückgetreten und der das hier fragt, hat den Eindruck, dass du einem Druck, der auf dich ausgeübt wurde, nicht gewachsen warst. Und beides Mal ist quasi ein bisschen die ausgesprochene oder unausgesprochene Frage, wird das wieder passieren? Okay. Okay, wer fängt jetzt an? Ach du, Steffi. Okay, ich orientiere mich da mal ein bisschen am Pad. Kann ich die Fragen wahllos rausnehmen oder soll ich die direkte Reihe nach abhaken? Erzähl uns einfach in der Folge, wie es dir zweckmäßig erscheint, ein Licht auf diese Vorgänge zu werfen, was immer du möchtest. Okay, also nein, ich glaube nicht, dass mein Rücktritt oder die Rücktritte, jetzt hat jemand die Fragen gelöscht, super. Nein, ich glaube nicht, dass die Rücktritte dazu geführt haben, dass FOTIS jetzt nicht im Europaparlament sitzt. Das glaube ich einfach nicht. Es tut mir zwar sehr leid, ich schätze ihn sehr und ich weiß, dass er darin aufgegangen wäre, aber ich sehe da die Schuld nicht bei mir. Wer die Idee zum Rücktritt zuerst hatte, keine Ahnung. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wo sind die anderen Fragen? Ich bitte in dem Zusammenhang, das Pad mal in Frieden zu lassen, so wie es ist. Leute sind intelligent und fähig genug, ihre Fragen dorthin zu schreiben, wo sie glauben, dass sie richtig sind. Und wir brauchen die nicht da hin und her zu bewegen und sonst was. Das verwirrt doch jeder Mann. Wie soll man da noch wissen, hey, ich will noch die Frage in Zeile 27 stellen. Leute, bitte, das hat doch immer geklappt. Entschuldigung, Verzeihung, aber bitte mal weiter. Moment, ich muss mich sortieren. Wurde der Bufo-Rücktritt auf der letzten Marina Kassel gemeinsam mit Vertretern der LVs beschlossen bzw. darüber diskutiert? Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich. Es gab vom Landesverband NRW einen Einwurf, dass im Falle eines Rücktrittes der dienstälteste Landesverband übernehmen würde. Da wurde aber dann nicht wirklich genauer drüber gesprochen und ich habe auch auf keinen Fall mit irgendeinem Landesverband darüber diskutiert, dass ich zurücktreten werde, weil mir das zu dem Zeitpunkt selber nicht klar war. Ob ich den Rücktritt im Bufo als politisch oder taktisch bezeichnen würde, keine Ahnung, was ist denn das für eine Frage? Ich bin zurückgetreten, weil es eine Reihe von Vorfällen in diesem Gremium gab, die es mir unmöglich gemacht haben, vertrauensvoll und konstruktiv in diesem Gremium weiterzuarbeiten. Das war für mich auch eine Frage der Verantwortung der Partei gegenüber. Ich weiß, viele sehen das nicht so, viele sehen das verantwortungslos, aber das ist meine Sicht der Dinge. Die konkreten Vorfälle, darüber zu sprechen, sehe ich keinen Sinn, weil das dann nur noch mehr in Gebäsche ausartet. Ich bitte das dann einfach so hinzunehmen. Insofern kann man sagen, es war vielleicht auf jeden Fall taktisch, weil wir damit ja einen ABPT erreicht haben. Habe ich irgendwas vergessen? Könntest du dir vorstellen, so einen Schritt nochmal zu machen, wenn es hart auf hart käme? Ich glaube, das war eine sehr extreme Situation, die sich nicht unbedingt wiederholen würde. Das war eine ganz spezielle Konstellation aus Personen und Charakteren und Einstellungen, die da aufeinander getroffen sind. Da gab es von Anfang an Rangeleien und Schwierigkeiten, schon in der ersten Woche. Ich denke nicht, dass das so in dieser Art nochmal vorkommen würde. Außerdem habe ich mir auch angeschaut, wer da noch kandidiert als Vorsitzender. Und ich habe da schon drüber nachgedacht und werde nur antreten, wenn bestimmte Personen gewählt werden, beziehungsweise wenn bestimmte Personen gewählt werden, werde ich meine Kandidatur zurückziehen, weil ich sehe, dass da vom politischen Standpunkt aus keine gemeinsame Zusammenarbeit möglich ist, die dann irgendwie konstruktiv weitergehen kann. Da nimmst du eine Frage vorweg, Ali. Ja, also ich war in NRW im LAVO gewesen und da war ich Beisitzer. Es war so gewesen, dass damals es zwar das ein oder andere Problem innerhalb des LAVOs gab, ja, gebe ich auch zu. Es wäre aber nichts gewesen, was wir längerfristig nicht hätten durch Gespräche lösen können. Damals ist in der Türkei die Hölle ausgebrochen und die Gezi-Proteste waren plötzlich da. Meine Familie selber war davon direkt dort betroffen. Hallo? Meine Familie war davon direkt betroffen und ich habe angefangen, darüber auf Twitter zu berichten. Und das Ganze hat mich auch sehr mitgenommen. Meine Mutter ist damals in der Türkei bei diesen Vorfällen verletzt worden. Und das Ganze zog sich wirklich über 2-3 Wochen hin. Und letztendlich verstarb meine Mutter hier in Deutschland an den Folgen. Das hatte mich damals so aus der Bahn geworfen, menschlich gesehen, dass die Arbeit innerhalb des LAVOs für mich überhaupt gar nicht mehr wahrgenommen werden konnte. Ich konnte das nicht. Und bevor ich im LAVO ganz einfach nicht mitarbeiten kann und dadurch die anderen bremsen, war für mich der Entschluss damals gefasst, dass ich aus dem LAVO einfach zurücktrete, weil ich meinen Aufgaben nicht gerecht wurde. Ich werde immer wieder auf dieses Thema drauf angesprochen. Das ist meine Antwort. Und ja, also man braucht sich auch keine Sorgen zu machen, dass diese Situation nochmal entstehen könnte, weil das war eine einmalige Sache gewesen und ich kann das wirklich nur mit dem Menschlichen einfach erklären. Es ging einfach nicht mehr an dem Punkt. Und ich finde es aber auch wirklich unterirdisch, dass teilweise meine verstorbene Mutter auf Twitter zum Thema gemacht wurde. Das gehört sich nicht. Das gehört sich weder bei mir noch bei irgendeinem anderen Menschen. Also man kann jemanden in der Sache ansprechen. Man kann mich auch in der Sache angreifen. Aber es gibt bestimmte Dinge, die haben einfach in der politischen Auseinandersetzung nichts verloren. Und ich bitte das einfach zu respektieren. Und ich kann versichern, dass, wie gesagt, diese Konstellation damals, die zu meinem Rücktritt geführt hat, einmalig war. Und ich auch davon ausgehe, dass das nicht nochmal passiert. Ich hatte leider nur eine Mutter und das, was ich damals durchgemacht habe, wünsche ich auch keinen anderen. Und wenn man mir das schlecht auslegen will, kann man das machen, aber dann ist man menschlich einfach scheiße. Sorry. Danke, Ali. Björn, bitte nicht zum Thema Politik oder Amtsführung, weil diese beiden Fragenkomplexe kommen noch. Nö, ich habe was totaler Gutes. Ich kopiere jetzt links einen Tweet rein von Oliver Höffinghoff. Hallo Oliver. Und ich hätte gerne gewusst, wie die beiden Kandidaten zu so einer Twitterei während des Grillens stehen. Das ist getwittert worden, während Hermi auf die Frage mit dem Rücktritt geantwortet hat. Okay, fehlt mir jetzt irgendwie der Kontext? Kann man es nochmal ausführlich hier breitreten, dass man auch alle... Ich weiß ja nicht, ob man den damaligen Bufo ja, mit dem Staatsrat der DDR vergleichen kann. Was soll das? Ich bin selber auch sehr erstaunt, was über Twitter zurzeit losgetreten wird. Das ist genau die Kultur, die uns kaputt macht. Ja, also dieses Rumgebäsche. Jeder hat die Möglichkeit, hier ans Mikrofon zu kommen, mir die Meinung zu sagen. Jeder hat die Möglichkeit, mich anzurufen, sich direkt mit mir auseinanderzusetzen. Aber dieses Hinterrückse, das ist einfach das, was uns verdammt nochmal an die Stelle gebracht hat, wo wir stehen. Und zwar am Rande des Abgrunds. Und ich kann immer wieder nur noch daran appellieren, hört mit dem Scheiß auf. Denkt an die Partei. Ihr habt so viele Möglichkeiten, mit den Menschen in Kontakt zu treten, dann nutzt diese auch. Ja, ihr besteht selber darauf, haltet euch auch da dran. Und ich finde es nicht gut, solche Vergleiche zu machen. Heute gab es ein Bild von Oliver Höffinghoff, wo man ihn in SS-Montur gezeigt haben. Was soll der Scheiß? Wo ist der Olli damit zu vergleichen? Andererseits nimmt sich der Olli auch nicht zurück. Also es liegt an euch. Hört mit dieser Eskalation auf. Sie macht uns kaputt. Raven. Erstmal klares Plus 1 an Ali. Aber ich habe an Ali auch gleich noch eine Frage. Ich habe dich ja wegen dem Rücktritt auch mal gefragt, wo wir schon auf dem BPT, dem letzten, dem Wahl-BPT, miteinander uns unterhalten haben, warum du nicht antrittst, beziehungsweise unter welchen Voraussetzungen du antreten würdest. Und da hast du begründet, dass du zurückgetreten bist, nicht nur mit dem Tod deiner Mutter, was traurig genug ist und eigentlich auch Grund genug ist, sondern auch, dass im Vorstand in NRW Dinge gelaufen sind, die du nicht verantworten kannst, auch finanzielle Dinge, die du nicht offenlegen willst und dass du deswegen zurückgetreten bist. Das war so das, was du mir gesagt hast. Und würde das, sagen wir mal, die Konstellation, wäre es möglich, dass sowas im Bundesvorstand auch nochmal passiert und du dann auch zurücktrittst, ohne Informationen zu geben, was da wirklich los ist? Oder war das wirklich einfach die Mischung, die zu viel war? Also ich sagte ja auch eingangs, dass es innerhalb des LAVOs auch Probleme gab, ja. Aber man hätte diese Sachen auch lösen können im Gespräch. Dazu kam es leider nicht mehr. Und natürlich ist es so, dass wenn ich von der Basis in ein Amt gewählt werde, ich auch diese Basis vertreten werde. Wenn es aber so ist, dass ich gegen die Interessen der Basis schlichtweg verstoßen muss, ja, dann kann ich diese Dinge nicht tragen. Dann habe ich entweder die Möglichkeit, das an die Öffentlichkeit zu bringen, was ein sehr, sehr schlechtes Bild auf uns werfen würde, vor allem auch pressetechnisch, oder ich ziehe einfach meine Konsequenzen daraus, um weiteren Schaden an der Partei zu verhindern. Natürlich gab es, wie gesagt, Probleme. Diese werde ich aber auch öffentlich jetzt nicht, also ich werde sie nicht öffentlich machen. Das ist vorbei. Das, was vorgefallen war, ist vorgefallen. Der LAVO NRW macht zurzeit eine super Arbeit. Da habe ich auch nichts dran auszusetzen. Und kann wirklich nur darauf verweisen, dass diese Sachen einfach unter der Verschwiegenheit bleiben. Aber es war wirklich dann auch die Mischung gewesen. Also das, was mich komplett aus der Bahn geworfen hat, war eben der Tod des Familienangehörigen. Leonie, das mit der Mediation machen wir nachher bei Amtsführung. Eine andere Frage? Ich wollte die aus 38 stellen. Mach doch mal. Ja, an Ali, hi. Damit meine ich jetzt gar nicht den LAVO-Rücktritt, sondern allgemein, was eher Zurücktrittsgefahr. Wenn ich mich richtig erinnere, warst du nach den letzten Gates jetzt so in der eher schweren Phase, auch bei denen, die über Austritt, über Neugründung und so nachgedacht haben. Im Grillen neulich sagtest du, als es um die SG-Presse ging und die Schwierigkeit, da PMs oder so durchzukriegen, dass ihr das aufgegeben hättet und auch nichts mehr versuchen würdet. Da habe ich so ein bisschen die Schwierigkeit, mit Vertrauen reinzuhaben, dass du es als UFO tatsächlich durchziehst, wenn eben solche Schwierigkeiten auftauchen und da konstruktiv den Dialog weiter suchst, ohne dann eben hinzuschmeißen oder zu blocken. Kannst du mir da ein bisschen Hoffnung machen? Also ich versuche es mal. Es gab in letzter Zeit das ein oder andere Gate, was mich genauso wie andere Piraten einfach aus der Bahn geworfen hat. Es war so, bei dem ein oder anderen Gate war ich auch persönlich mit im Boot gewesen, wurde auch für meine Aussagen, und zwar für meine klaren Aussagen, angegriffen. Und das lief alles auf sehr, sehr persönlicher Art ab. Und natürlich hatte ich dann irgendwann gesagt gehabt, okay, jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich nicht mehr kann und auch nicht mehr will. Das belief sich aber dann eher darauf, dass ich mit bestimmten Personen einfach nicht mehr zusammenarbeiten wollte, weil das, was da eben passiert ist, teilweise sehr unentschuldbar war. Natürlich hatte ich das damals auch aus Spaß mit der anderen Partei geschrieben, habe das aber auch danach relativiert und auch zurückgenommen, und da brauchst du nichts drauf zu geben. Also, ich bin innerhalb dieser Partei da, ich arbeite immer noch mit und werde auch gefühlt der Letzte sein, der diese Partei verlässt. Sorry, wenn ich ganz kurz nochmal nachhacke. Hast du es zurückgenommen und so sagst du, ich weiß noch, dass das damals sehr demotivierend wirkte, also auf mich zumindest, auch so in der Masse von Leuten, die sowas geschrieben haben. Würdest du jetzt tatsächlich reinkommen? Würdest du mehr drauf achten, was du twitterst? Oder würdest du in der Rolle eines Vorstandsmitgliedes anders twittern? Natürlich. Also im Laufe der Vorstandsarbeit muss ich natürlich darauf achten, was ich nach außen kommuniziere. Wenn du meinen Twitter-Account mal anschaust, in letzter Zeit habe ich mich dann natürlich auch zurückgenommen, werde es auch weiterhin tun. Ich reagiere auf Dinge einfach nicht mehr, besonders auf unhaltbare Angriffe. Und wie ich vorhin auch sagte, es liegt ja an jedem selber, wie er auf diese Dinge reagiert. Und meine Reaktion im Moment ist darauf, dass ich mich da zurücknehme. Man muss nicht auf alles reagieren. Man muss nicht alles wörtlich nehmen. Und das ist etwas, darauf kannst du dich auf jeden Fall verlassen. Also, danke. Ich, wer mich noch von vor einem halben Jahr oder Jahr kennt und jetzt meinen Twitter-Account beobachtet, sollte eigentlich merken, dass ich mich da sehr zurückgenommen habe. Und das dann aber auch wirklich nur, um Schaden aus der Partei abzuhalten, weil einfach ich keine Lust habe, Dinge mit aufzubauschen oder einfach diese aufzuwerten. Muss man nicht. Eddie, hast du eine Frage zum Thema Zukunftsvision der Piraten? Nicht Politik, nicht Amtsführung. Dirk, ich wollte mal was zum Asylrecht oder Asylpolitik fragen, aber kannst du mir sagen, wann ich die Frage mal stellen darf? Muss nicht jetzt sein. Kann ja, ich nehme das aufs Radar. Gut, dann macht weiter. Weil normalerweise kommt irgendwie schon eine Viertelstunde früher die Frage, ein Vorstandsamt in einer politischen Partei ist immer ein politisches Amt, auch wenn in der Satzung jetzt steht, hier Verwaltung oder sowas. Wir haben gesehen, dass es in der Piratenpartei ganz viele verschiedene Ansichten so politisch gibt. Und was mir jetzt besonders anliegt, ist herauszufinden, wo ihr da euch selbst politisch verortet und wie ihr zu Menschen steht, die sich ein bisschen anders politisch verorten. Ja, also ich bin ja in der Zeit zur Piratenpartei gekommen, als es noch hieß, wir sind nicht rechts, wir sind nicht links, wir sind da vorne oder darüber. Grundsätzlich hat sich da für mich eigentlich nichts geändert. Mir ist es eigentlich egal, woher eine Idee kommt. Hauptsache, sie ist gut, sie ist innovativ und sie ist was anderes. Ich find's gut, wenn man die Probleme unserer Zeit irgendwie versucht zu lösen, vielleicht auch kreativ zu lösen und nicht mit althergebrachten Mustern. Ich sehe aber durchaus die Notwendigkeit, dass der Durchschnittsmensch in Deutschland mit sowas nichts anfangen kann. Und ich kann auch nicht hingehen und jedem erstmal eine halbe Stunde erklären, wie mein Weltbild in Bezug auf die Piraten aussieht. Deshalb glaube ich, mit sozialliberal habe ich da ein gutes Label, unter dem ich mich verordnen kann, nach außen hin. Ali. Ja, also als ich damals in die Piratenpartei eingetreten bin und auch kurze Zeit später meinen ersten BPT in Neumünster erlebt habe, war das so ein Moment, wo ich damals auch Gänsehaut bekommen habe, weil ich sah so viele unterschiedliche Menschen, ja. Also in dieser Halle war einfach etwas vorhanden, was ich schon immer gesucht hatte. Und das war einfach diese Vielfältigkeit, dass wir bunt sind. Vor allem hatte mich damals auch berührt gehabt, dass es gab sehr viele Meinungen, es gab sehr viele Richtungen, wofür die Einzelnen gekämpft haben. Aber man hat das damals im demokratischen Wettbewerb gemacht. Jeder hat seine Dinge eingebracht und hat versucht, diese ja einfach an die Basis zu bringen. Und das war damals auch dieses Tolle gewesen, dieses Vielfältige. Du konntest aus verschiedenen Richtungen verschiedene Blickwinkel mitbekommen. Und ich habe das Gefühl, dass das eben leider uns abhanden gekommen ist. Irgendwann war eben in mir dieses Gefühl da, dass dieser demokratische Wettbewerb nicht mehr da war, sondern wer ist der Lauteste? Wer schafft es, die Meinungshoheit zu bekommen und dadurch auch seine Themen allen anderen aufzudrücken? Und das hat sehr vieles aus dem Lot gebracht. Das ist das, was uns wirklich auch geschadet hat, weil viele einfach diesen demokratischen Wettbewerb nicht mehr gesehen haben. Das ist die Basisdemokratie, die uns aber ausmacht, die auch wichtig ist. Und das muss einfach wieder gefördert werden. Jeder hier in dieser Partei mit seiner Meinung, ja, ist gleichberechtigt. Er ist nicht besser als die anderen. Und natürlich, irgendwann kam diese Verortung links, ultralinks, Antifa links, dann rechts, noch rechter, Nazi. Und ja, es wurde aber der ganzen Sache einfach nicht gerecht. Ich habe mich selber als sozialliberal verortet, weil wenn diese Labels schon aufgedrückt werden, dann möchte ich bitte mein Label auch selber aussuchen. Bloß dieses sozialliberal steht für vieles. Ich bin sozial, weil ich will, dass in Deutschland jeder Mensch in Würde leben kann, ohne Bittsteller beim Staat sein zu müssen, dass jeder seine Teilhabe an diesem Staat hat, ohne dass dies an seinem Geldbeutel hängt. Ich bin liberal, weil ich zum Beispiel die Drogenfreigabe fordere. Ich bin liberal, weil ich einfach nicht will, dass sich der Staat in mein privates Leben einmischt. Es geht dem Staat zum Beispiel auch nichts an, mit wem ich im Bett liege. Das sind liberale Grundsätze, für die ich stehe. Es wird immer wieder liberal so interpretiert, dass die FDP als Beispiel genommen wird. Das funktioniert in dem Fall nicht. Wir sind keine FDP. Wir sind Piraten. Und deswegen meine Verortung ist sozialliberal, aber nicht das, was hier des Öfteren einfach gesehen wird. Wir sind keine SPD, wir sind auch keine FDP. Wir sind vorne. Könnte es sein, dass es sozusagen senkrecht auf der politischen Verortung auch noch so eine Art Methodenachse gibt? Also wie man mit anderen Leuten, die in Details unterschiedliche Meinungen haben, wie man selbst umgeht. Den Fragenteil, den habt ihr jetzt beide so ein bisschen ausgeklammert. Da möchte ich aber gerne nochmal nachhören. Grundsätzlich sind andere Meinungen zu akzeptieren, aber das gilt dann halt auch grundsätzlich für alle. Wenn jemand meint, deine Einstellung zur Quote zum Beispiel ist nichts und deswegen bist du auch nichts. Das ist halt nicht, wie man miteinander umgeht. Ich habe kein Problem damit, mit jemandem, der eine andere Meinung hat, zu diskutieren auf einer sachlichen, konstruktiven Ebene. Aber wenn dann jemand meint, er muss mich komplett ablehnen, weil er mit meiner Meinung nicht klarkommt, dann habe ich da natürlich auch ein Problem. Und dann ist die Frage, inwiefern man mit so einer Methodik zusammen in einer Partei zusammenpasst. Also das, was ich dazu sagen kann, es wird ja auch oft eine Fundamentalposition eingenommen, von der auch nicht abgerückt wird. Das gilt für alle Seiten. Sprich, jeder hat für sich Recht und der andere hat das zu übernehmen und wenn nicht, ist er der Böse. Für mich ist Politik aber auch immer wieder Konsens. Und wenn es auch ein Minimalkonsens ist, sollte man miteinander reden können und sich auf die Punkte konzentrieren, wo man vielleicht doch übereinstimmt, ja, trotz aller Unterschiede, und diese auch nach vorne bringen. Alles andere kann man später immer noch diskutieren. Oftmals ist es leider so, dass diese politische Arbeit, diese Mehrheiten finden, aufeinander zugehen, Konsens suchen, ja, dem Bashing gewichen sind. Aber so können wir keine Politik machen. Wir brauchen einfach auch Respekt voreinander. Und das gilt auch innerhalb der Themen. Ich respektiere, dass für jemanden zum Beispiel der Feminismus ein sehr wichtiges Thema ist. Genauso wie ich von anderen erwarte, dass sie respektieren, dass zum Beispiel queere Angelegenheiten oder Menschenrechte für mich sehr, sehr wichtig sind. Und wir müssen einfach lernen, miteinander zu reden, Konsens zu suchen und uns auf die Punkte konzentrieren, die uns einen und nicht trennen. Ja, daran direkt anschließend. Bei freue mich ja, dass wir hier 171 Zuhörer inzwischen haben. Das ist eine Bestleistung. Herzlichen Glückwunsch an euch beide. Würde anlässlich dessen gerne die Frage stellen, ich habe über Twitter, wo sonst auch, natürlich das Feedback gekriegt, dass viele sich gelangweilt fühlen, weil ich immer so Fragen zu diesen Gates da stelle und wie ihr dazu steht. Deswegen will ich es heute mal nicht machen, sondern ich möchte eine Stufe höher gehen und euch mal fragen. Mir scheint es so zu sein, dass es eine Gruppe von Leuten gibt, die das, was da mit dieser Fahne passiert ist und das, was in Dresden passiert ist und da irgendwie so ein Pseudo-Molotow-Cocktail da, dass das viele Leute ganz, ganz wichtig finden und damit ein gewaltiges Problem haben und gleichzeitig auf Twitter Karikaturen umlaufen, wo quasi so eine Art Bullshit-Bingo gespielt wird. Oh, das wird heute bestimmt auch wieder gefragt, kreuzt das ab und wenn alles abkreuzt ist, dann darfst du aufstehen und laut Bingo rufen. Wird darin vielleicht noch viel mehr der Graben innerhalb der Partei deutlich? Und wie käme mit dieser Situation langfristig um? Also da stimmt ja noch nicht nur die Kommunikationsebene nicht, sondern da klappt ja noch nicht mal das Kommunizieren über das Kommunizieren. Ja, ich habe diese Bullshit-Bingo-Karte habe ich gesehen. Das ist sicherlich für einen gewissen Personenkreis ein super cooler Witz und viele andere regen sich darüber auf. Naja, das ist halt Twitter, ne? Wenn die eine Seite vielleicht mehr akzeptieren würde, dass sich Menschen dadurch einfach gestört fühlen durch solche komischen Codenaktionen und die andere Seite einfach nicht so sehr draufbashen würde, dann hätten wir, glaube ich, schon viel gewonnen. Aber immer weiter zu machen und noch mehr drauf zu hauen, das bringt der Partei ja nichts. Ich meine, wir sind hier alle zusammen, weil wir ein gewisses Gesellschaftsbild haben und weil wir unsere politischen Ideen irgendwie in die Welt hinaustragen wollen. Aber das tun wir ja de facto nicht, weil wir gegenseitig auf uns drauf bashen. Wie soll denn das bitte zu einem Ziel führen? Aber bashen können wir doch so gut. Ali? Ja, also diese Dinge, die da passiert sind, sind jetzt erstmal passiert. Die sind ein Fakt. Viele Piraten hatten das Problem gehabt, dass sie auf diese Gates überhaupt keinen Einfluss hatten im Vorfeld. Und auch der Eindruck entstanden ist, dass der damalige Bufo gar nicht entsprechend darauf reagiert hat, sondern viel, viel zu spät und das teilweise, verzeih mir Hermi, auf sehr dilettantische Art, die auch nicht dazu beigetragen hat, um einfach den Druck, der da entstanden ist, diese Welle abebben zu lassen. Natürlich, ich habe mich auch dazu geäußert, ja, auch teilweise recht hart, aber ich habe Einzelpersonen niemals direkt angegriffen, beziehungsweise wirklich wie einige online als Widerling bezeichnet etc. pp. Das Problem war einfach, dass der Bufo viel zu spät reagiert hat, Dinge dazwischen passiert sind, die teilweise unentschuldbar waren. Also man kann ja verschiedener Meinung sein. Man kann sich ja auch in bestimmten Themen positionieren. Aber man kann zum Beispiel auf keinen Fall ganze LVs, ja, die in der demokratischen Abstimmung Dinge wie wir sind Sozialliberale beschlossen haben, als Rechte bezeichnen. Das funktioniert nicht. Das ist Benzin ins Feuer reinschütten, wo wir hätten eigentlich mehr Gespräche führen müssen. Und irgendwann war diese Spirale wirklich dermaßen oben gewesen, dass es sehr schwer wurde für Einzelne, da überhaupt Ruhe reinzubringen. Es funktionierte nicht. Es ist immer wieder drauf gebasht worden. Es hält ja bis heute noch nach. Ich empfand das damals sehr schlimm, weil bestimmte Aktionen einfach mit der Partei nicht abgesprochen waren und die Partei damit auch sehr hilflos dastand und auch nicht reagieren konnte und eben gefördert wurde, dass dieses Rumgerannte oder Rumgebäsche erst richtig losging. Es bringt halt bei solchen Sachen nichts, sich gegenseitig fertig zu machen, sondern wir kamen leider niemals zu dem Punkt, wo wir alle Beteiligten von allen Seiten zusammengebracht hätten. Im Mumble zum Beispiel, damit man sich persönlich austauscht und nicht nur übereinander redet. Ich hatte mich irgendwann dann aber auch rausgenommen selber, weil ich einfach merkte, es bringt nichts mehr. Es ist alles gesagt worden, jeder weiß, wer sich wie positioniert hat und das hätte ich mir auch von anderen gewünscht. Einfach sich zurückzunehmen, nicht auf alles zu reagieren und auch irgendwann mal versuchen, das Gespräch zu suchen, falls die Gegenseite das auch wollte. Also es sind Dinge hier innerhalb der Partei, die von beiden Seiten ja, sehr bearbeitet worden sind, aber man hat niemals miteinander geredet, nur übereinander. Und das ist halt das Problem. Ich bitte immer wieder die Piraten, das Gespräch miteinander zu suchen. Als Bundesvorstände würde ich von euch irgendwie mir wünschen, dass ihr mehr tut, als nur zu gucken, ob das Gespräch zu suchen, sondern irgendetwas dafür, Konkretes dafür zu tun, dass dieses Gespräch auch tatsächlich stattfindet, und zwar in einer halbwegs gesitteten Art und Weise. Stefanie, vielleicht kannst du eine Spur davon erzählen, wie das in der letzten Runde lief und warum da manche Dinge einfach nicht adressiert wurden, sodass dann das Ungestüm sozusagen auf unseren halboffiziellen Parteimedien weitergehen könnte und was du daraus gelernt hast, wie das in der nächsten Runde vielleicht besser gehen könnte. Und dann würde mich natürlich auch Alis Sicht noch darauf interessieren. Da war mir jetzt die Frage ein bisschen zu lang. Kannst du das bitte noch mal kurz wiederholen? Muss ich an meiner Fragetechnik arbeiten. Nee, ich erwarte von Bundesvorständen, dass sie uns ein bisschen stärker darauf hinführen, dieses Gespräch miteinander zu suchen. Und von dir würde ich gerne wissen, Stefanie, was ist denn da, warum ist das denn in der letzten Runde nicht passiert und was hast du für eine nächste Runde daraus gelernt, wie man das vielleicht dann besser machen könnte? Also ich glaube, das mit dem Gespräch suchen, das fand schon statt. Es fand wahrscheinlich nur nicht öffentlich genug statt. Die Frage ist natürlich auch, inwiefern solche versöhnenden oder Gespräche oder Aussprachen öffentlich stattfinden müssen. ich weiß jetzt nicht, ob ich dann eine super Lösung habe, aber es wäre vielleicht halt auch ein Zeichen in die Partei hinein, wenn der Bundesvorstand merkt, da gibt es irgendwie Streitereien zwischen bestimmten Personen, dass man die öffentlich dazu auffordert und bittet, sich irgendwie zusammen auseinanderzusetzen. Die Caro ist ja groß unterwegs, um Veranstaltungen zu planen, so in der Art wie wir müssen reden, um mehrere Leute an einen Tisch zu bekommen. Ich denke, das ist ein guter Ansatz. Ali. Ja, also nach außen hin wäre es wichtig, dass wir ja ein Krisenmanagement aufbauen, die sich dieser Thematik nach außen, also Richtung Medien oder Nicht-Piraten annimmt und darauf schnell reagiert. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, ja, jetzt wird es ein bisschen schwierig. Gib mir mal gerade mal 5 Sekunden. Gern. In der Zwischenzeit kann sich vielleicht der eine oder andere oder die eine oder die andere schon mal ans Mikrofon begeben, falls da Fragen anhängig sind zu diesem Gate-Komplex und dem Umgang miteinander. Ja, also ich bin gerade etwas irritiert, deswegen war ich gerade sprachlos, weil eben gerade, und das ist das, was ich vorhin auch angesprochen habe, jemand auf Twitter behauptet, ich hätte gesagt vorhin, Raid Buddha wäre selber dran schuld, dass er mit SS-Uniform ja einfach fertig gemacht wird. Nein, das habe ich nicht. Und ich finde das ja gerade sehr lächerlich. Können nicht einfach mal alle, die jetzt hier im Raum sind, einfach ihren Twitter-Client ausmachen, den Tab zumachen, wo Twitter drin ist und sich einfach nur auf diese Befragung konzentrieren, und das natürliche Befragungsmittel ist das Mikrofon. Und das bezieht sich sowohl auf die Damen und Herren im Zuhörerraum als auch auf die Damen und den Herren auf dem Podium. Dankeschön. Bitte, Ali. Ja, jetzt bin ich voll aus dem Konzept. So, also die erste Sache hatte ich ja schon gesagt, wir brauchen ein Krisenmanagement nach außen, das sehr, sehr schnell reagiert. Andererseits muss es auch möglich sein, dass sich der BUFO sehr schnell mit den beteiligten Personen zusammensetzt und ja die Sache beleuchtet, aber auch nach außen insoweit transparent ist, dass zwar personenbezogene Daten nicht nach außen gelangen, aber man der Basis auch sagt, man kümmert sich darum, sucht Wege, wie man damit umgehen kann, und nicht das Gefühl der Basis gibt, dass man selber davon überrannt wurde oder sich einfach intern nicht einig werden kann, wie man darauf reagiert. Oh, sorry, also kann ich da kurz zwischengrätschen? Ja, klar. Also ich meine, das mit dem Team fürs Krisenmanagement ist ja im Prinzip eine gute Idee. Die werden aber dann wahrscheinlich auch ehrenamtlich tätig sein und irgendwie einem Job nachgehen, nur so zum Broterwerb. Das heißt, wie schnell kann so ein Krisenmanage-Team reagieren? Der nächste Punkt ist, als BUFO, wenn man da nicht direkt in so ein Gate involviert ist, bekommt man ja auch erst nach ein paar Stunden mit, dass da überhaupt was passiert. Und dann muss man erstmal recherchieren, was da genau lief und wer da entsprechend die Ansprechpartner und die Akteure bei diesem ganzen Ding sind. Also das darf man halt nicht vergessen, wenn man fordert, der BUFO muss sofort reagieren. Das ist halt eine schwierige Sache. Und dann muss man erstmal darüber reden, was man denn jetzt da überhaupt sagt. Klar kann man da vielleicht irgendwie versuchen, eine Standardprozedur zu entwickeln, aber bei unterschiedlichen Dingen und Vorkommnissen wird die auch nicht immer greifen. Ja, also ich meine damit auch nicht, Stefanie, dass wir das in Realtime machen, sondern man braucht ja auch Zeit, um sich selber erstmal zusammenzusetzen, alle Informationen zusammenzutragen und auch ein Gesamtbild zu bekommen. Aber bei der ein oder anderen Sache hatte man das Gefühl gehabt, dass sogar nach einer Woche keine Information nach außen kam oder sehr unbefriedigende Informationen, und das darf eben nicht geschehen. Also innerhalb von 48 Stunden eventuell das erste Statement dazu rausbringen, sollte möglich sein. Auch wenn man vielleicht in 48 Stunden die Sache an sich nicht lösen kann. Aber es sollte schnell passieren. Da gebe ich dir vollkommen recht, und ich wollte jetzt eigentlich auch nicht irgendwie die letzten Fehler des BUFOs verteidigen, sondern einfach nur mal irgendwie einen Kontext erklären. Das ist ja auch gut so. Was ich vorhin noch vergessen habe zu sagen, Monopol. Das, was wir auch brauchen, ist Mediation. Ich weiß, dass es in dem einen oder anderen KV oder LV Mediation gibt. Und das ist doch eine Sache, die wir auch innerhalb der Partei fördern sollten. Für den Bufo an sich, falls es da Probleme gibt, aber auch für so Dinge, die in letzter Zeit passiert ist, sind, dass es eine Mediationsstelle gibt, die sich der Sache annimmt. Oftmals haben wir das Problem, dass viele Piraten einfach parteiisch sind, beziehungsweise voreingenommen, und da hilft es eben, eine Mediationsstelle zu haben, die mehr oder weniger neutral da dran geht oder eigentlich neutral dran geht und versucht, da den Druck wegzunehmen. Wir unterschätzen die Sache. Mediation ist was Tolles und es sollte auch öfter genutzt werden. Und zwar auch bei Streitigkeiten innerhalb der Basis. Und ich denke, jeder, der einfach verstanden werden will oder sein Problem ernst genommen haben will und im Streit mit jemandem liegt, wird froh sein, eine Stelle zu haben, wo er einfach auch gehört wird und versucht wird, gemeinsam von allen Seiten her eine Lösung zu finden. Wir sind zwar keine Selbsthilfegruppe, aber manchmal ist es einfach nötig, Mediation durchzuführen. Ja, ist ja auch nichts Böses. Ich habe am Mikrofon einen Menschen mit einem sehr schwer aussprechbaren Nick. Olaf. Ich gehe jetzt einfach nochmal auf Mediation ein. Ich habe gehört, ich glaube, Mediation muss dann stattfinden, wenn noch gar nichts passiert ist. Also gerade in so einem Gremium wie in einem Bufo. Das wurde leider letztes Mal wieder nicht so gemacht, obwohl das auch schon x-mal Thema war. Ich habe aber auch gehört, dass es am Ende bei dem Streit dann auch nicht angenommen wurde, weil es alles schon viel zu schlimm war. Ist dem so, Stefanie? Dem ist definitiv so. Ja, es gab ungefähr eine Woche vorm Rücktritt, ich mag mich um ein paar Tage vertun, den Vorschlag von Caro, mich bei der nächsten Bufo-Klausur einen Mediator dabei zu haben. Aus meiner Sicht war die Situation aber schon zu festgefahren. Also ich sehe das so, dass Mediation dann funktioniert, wenn alle noch irgendwie so genug Vertrauen zueinander haben und den Willen haben, gemeinsam irgendwie weiterzumachen. Wenn genau, das nicht der also Fall ist, hat eine Mediation auch keinen Sinn. Genau, und deswegen muss die schon anfangen, die Mediation, bevor überhaupt irgendwas schiefläuft, weil ihr müsst nämlich auch ein Vertrauen zu dem Mediator haben und dieses Vertrauen muss auch wachsen. Das heißt, ich denke, das muss von Anfang an da sein und wenn man das nicht gemacht hat, naja, dann wird es schwierig und dann sieht man ja, was das für Folgen hat. Ist das jetzt noch eine Frage? Oder? Also ja, grundsätzlich, die Frage wurde ja auch schon häufiger gestellt. Ich greife die mal eben auf. Ja, Mediation, ganz am Anfang habe ich überhaupt nichts dagegen, insofern der Mediator an sich unabhängig ist und am liebsten sogar noch irgendwie parteiextern. Dann ist aber die Frage, wie man das finanziert und was das kostet und ob alle anderen sich darüber einig sind, dass man eine Mediation haben möchte. Naja, würdest du dich dafür einsetzen, dass es die von Anfang an gibt oder das vielleicht sogar zu einer Bedingung machen? Das wäre ja dann eine Frage. Oh, das ist, da habe ich ehrlich gesagt noch nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, es kommt auch sehr stark aufs Bauchgefühl drauf an. Wenn da Personen in diesem Gremium landen, von denen ich von Anfang an weiß, dass ich gut mit denen kann, dann sehe ich das wahrscheinlich nicht so dringlich an. Sollte ich aber in einem Bufo-Gremium landen, mit Personen, die ich nicht kenne oder die mir fremd sind oder wo ich vielleicht auch skeptisch bin, dann wäre das auf jeden Fall ein Vorschlag, den ich machen würde. Emiarko. Ja, ich habe eine Frage, eigentlich eine Bemerkung. Ich weiß es nicht, wie ich es so sagen soll, aber ich glaube, wir können von allen diesen Leuten, die bis heute sich auf Mumble vorgestellt haben, keinen wählen, keine ist wählbar, weil unsere sehr intelligente Frau Julia Schramm schreibt, meine Güte, sind die doof. Eins steht fest, die Leute in Mumble haben absolut gar keine Ahnung. Und wenn wir alle keine Ahnung haben, seid ihr der Meinung, dass überhaupt sich lohnt, einen Bundesvorstand zu gründen? Das ist die Frage. Bin ich mal wieder erstaunt. wie gut man euch provozieren kann, aber vielleicht mögt ihr ja doch die Frage von Imjorgo antworten. Oh je, Stefanie, du zuerst bitte. Ich weiß nicht, was war das? Ich weiß nicht, wo ich ansetzen soll. Das wäre nur eine Bemerkung. Das war doch nur eine Bemerkung, keine Frage. Deswegen muss ich da, glaube ich, nicht drauf antworten. Ja, dann interpretiere ich die Frage einfach mal so, dass der Imjorgo sich gerade provoziert fühlt und wahrscheinlich provoziert fühlt aus einem anderen Landesverband heraus. Und die Frage könnte man ja so verstehen, brauchen wir überhaupt einen Bundesverband der Piratenpartei? Ja. Auch ja. Okay, also wir brauchen Bundesverband. Alles klar. Dankeschön. Also, Jorgo, keiner von uns beiden hat behauptet, dass die Piraten hier im Mumble Idioten sind. Das würde ich niemals machen. Ich bin öfters selber im Mumble. Ich weiß, dass es die ein oder andere Diskussion gibt, die übers Ziel hinausschießt. Aber es ist auch ein Teil der Basis, die hier einfach ist. Und die als solches zu bezeichnen, das geht gar nicht. Er hat auch nicht gesagt, dass wir das gesagt haben. Ich meinte das jetzt auch mehr allgemein jetzt. Nee, ich habe gesagt, wenn diese große Literatin, ja, die diese wunderbare Buch geschrieben hat, was die Welt geändert hat, diese Buch, ja, wenn sie behauptet, wir sind alle ja dumm, da sollen wir aufhören. Ach, jetzt weiß ich, auf was du dich beziehst, ja, dieser Tweet, der da oben im Chat zu sehen ist. Ich würde einfach mal sagen, Jorgo, übersehe das einfach und hör auf die, die Positives beizutragen haben, und das andere sind Störgeräusche, überhör sie einfach. Zieh dir den Schuh bitte einfach nicht an. Ich kann das nicht, ich ziehe mir keine Schuhe an. Genau, ich glaube, das Thema dieses Tweets haben wir jetzt ausreichend besprochen. Danke, Imjorgo. Den Tweet haben wir jetzt echt ausreichend besprochen. Noch einmal der Olaf. Genau, also der Ali hatte vorhin erwähnt, dass es Aktionen gab, die er für parteischädigend gehalten hat. Will es gar nicht so im genau wissen, aber wie sieht so eine parteischädigende Aktion aus? Wenn die stattgefunden hat, wurde ja jetzt schon gesagt, muss das ganz schnell irgendwelche Konsequenzen haben. Wir versuchen es ja auf Linie. Und wie sollte denn da dann das Vorgehen sein? Also ich denke, das war ja auch eben so ein bisschen das Thema, wie so ein Bundesvorstand das dann hinbekommt, schneller zu reagieren. Und eine Woche war viel zu langsam. Und ich könnte mir vorstellen, dass Leute, die das hier, nur nebenbei machen, vielleicht auch mal 2-3 Tage was ganz anderes machen, Twitter ausmachen, krank sind, etc. Entschuldigung, ich bin hier abgelenkt, weil jemand an der Tür klopft. Das ging eher an Ali. Also, okay. Hermi, das ist ein Hausbesuch. Ich habe Angst. Okay. Es gibt eine Sache, die wurde tatsächlich gemacht, das sogenannte Bombergate. Und ich halte das Bombergate, wie auch das Mollygate, darauf kommen wir bestimmt später auch noch zu sprechen. Ich lese das ja auch im Pad mit. Ich halte diese Gates auf jeden Fall parteischädigend. Es hat uns als Partei zerrissen, die letzten Monate. Dass wir jetzt überhaupt einen neuen Bufo wählen müssen, hat ja auch direkt mit diesen zwei Gates zu tun. Der eine bewertet das eine für schlimmer, der andere das andere, aber es hat uns auf jeden Fall als Partei geschadet, massivst geschadet. Also Dinge wie zum Beispiel keinen Handschlag sind doch Symptome davon. Genauso wie Gräben, die anscheinend da waren zu manifestieren. Wenn du das dir anschaust, was in den letzten Monaten hier passiert ist, war eigentlich das Schlimmste, was uns hätte passieren können. Ja, aufgrund von zwei unüberlegten Aktionen von zwei Piraten, die anscheinend vorweg niemanden innerhalb des Bufos über ihre Aktion informiert haben, dass die zumindest vorweg schon hätten etwas ausarbeiten können, um darauf zu reagieren, falls es zu Reaktionen von außerhalb kommt, die es ja dann auch letztendlich gab. Ja, und das sind Dinge, Die sind massivst parteischädigend. Sie haben viele, viele Piraten aus der Partei getrieben. Das ist unentschuldbar. Wir haben sehr, sehr viele Aktive verloren, die uns an dermaßen vielen Stellen fehlen. Und wir ja auch selber merken, dass die Stimmung innerhalb der Partei einfach kaputt ist. Also, unsere Partei ist teilweise einfach unversöhnlich zweigeteilt. Und schau doch mal, es gab sogar wegen diesen Gates Rücktritte innerhalb des Bufos. Was muss denn noch alles passieren, um etwas parteischädigend nennen zu können? Naja, also du müsstest ja im Vorfeld definieren, dass etwas am Ende parteischädigend sein kann. Dass das der Partei geschadet hat, kann an der Aktion gelegen haben, kann an dem Umgang damit gelegen haben, kann an einem Aufbauschen, an das hier immer wieder passiert gelegen haben und gar nicht an der Aktion selber, sondern an dem, wie wir mit solchen Aktionen umgehen. Davon gibt es vielleicht noch andere, die sich erstmal völlig harmlos anfühlen und dann aus irgendeiner Form, weil es zum Beispiel irgendeine Schmierblatt aufgreift und hochbauscht, groß werden. Die Frage ist ja, wie, also was an den Aktionen im Vorfeld das war, was dich gestört hat. Also ist das vor allen Dingen, weil es beides, also zumindestens waren sie nicht gebrandet als Piratenaktionen. Das waren ja also zwar von Piratinnen ausgeführte Aktionen, aber sie waren nicht als solche gebrandet und auch erstmal nicht als solche sichtbar. Also mich zu fragen, was ich im Vorfeld der Aktion darüber gedacht habe, widerspricht sich ja, weil ich im Vorfeld über diese Aktion überhaupt nichts wusste, sondern sie sind einfach geschehen. Moment, du sagtest gerade, dass diese ja nicht als Parteiaktion gebrandet waren. Wären das Piraten aus der Basis gewesen, ohne Funktion, ohne Anspruch auf ein Amt oder Mandat oder was auch immer, würde ich dir da auch sofort recht geben. Man könnte sagen, irgendein Basispirat hat eine Aktion gemacht, die wirklich dumm war, wo es auch ganz, ganz üble Reaktionen drauf gab. Ja, aber man hätte es eben dabei auch belassen können. Es war aber so, dass bei den beiden Aktionen, ja, die da durchgeführt worden sind, zwar die Piraten nicht im Vordergrund standen, aber beide für ein Amt sich entweder beworben haben oder auch schon tatsächlich Kandidaten waren. Und das ist ja das, was daran so verwerflich war letztendlich. Natürlich werden die Medien das dann ab dem Moment der Partei zuschreiben und nicht den Einzelpersonen. Und sie werden auch genau drauf schauen, wie die Partei an sich, ja, ob das jetzt der Bufo ist, ob das unsere Pressestelle ist, etc., darauf reagieren. Und da muss ich sagen, haben wir auf ganzer Front versagt. Wir haben im Krisenmanagement versagt, wir haben im Umgang damit versagt und wir haben auch im Umgang mit uns untereinander mit diesen Themen versagt. Ja. Und ich hoffe, dass wir zumindest als Partei, als Einzelne, jeder für sich daraus seine Lehren zieht und sich überlegt, wie kann in Zukunft dieses Aufbauschen, ja, dieses monatelange Eskalieren gestoppt werden. Und das ist eine Frage, ich müsste Jesus sein, um darauf eine pauschale Antwort zu wissen. Könnte das sein, dass das Zusammenwirken zwischen unglücklichen Aktionen und dem anschließenden völlig ungebremsten, der völlig unbegrenzten Verwendung unserer parteinahen Medien, dass das die eigentliche Ursache ist und dass die gar nicht so in der Aktion selbst zu suchen ist? So verstehe ich den Olaf an dieser Stelle in seiner Frage. Dank. Ja, im Prinzip sehe ich das auch so. Ich glaube nicht, dass es eine Aktion oder die Aktion an sich waren, sondern da kam einfach alles zusammen. Hier unsere Vorliebe für, wie du sagtest, ungebremste Meinungsmitteilung und Schuldzuweisung. Ja, das ist halt alles total dumm gelaufen und gerade diese Aktionen waren dann halt sozusagen der Kristallisationspunkt, wo sich schon längere Unzufriedenheiten dann aufgebauscht haben. Ja, und wir haben jetzt hier ganz, ganz viele Leute im Raum, die ganz offensichtlich da eine akzentuierte Meinung haben. Und ich vermisse die eigentlich am Mikrofon, um die Kandidaten zu ihrer konkreten Ansicht in diesen Punkten mal zu befragen. Ich finde das sehr schade, mich in diese Situation hineinbegeben zu müssen. Nur der Olaf ist der Einzige, der sich hier ans Mikrofon wagt. Außer dem Stefan, der heute ja nichts mehr fragen wollte. Also genau diese, also zum einen gibt es, finde ich, so Sachen wie Twitter etc., das werden wir nie abstellen können. Zum anderen gibt es aber unsere Parteigremien. Die LVs haben und auch LV-Vorstände etc. haben ganz, es gab extrem viel Geschrei nach Konsequenzen. Wenn ich nachgefragt habe, welche Konsequenzen das denn sein sollen, kam zum einen nichts, sondern nur weiterhin der Schrei nach Konsequenzen. Ich denke, dass gerade wenn solche Dinge passieren, die jetzt im Fall von Bombergate extrem komplex waren, also bis man sich da eingearbeitet hat, sind schon wieder tausend neue Sachen passiert, ist es notwendig, zum einen vielleicht das Statement rauszugeben, wir beschäftigen uns damit. Und also das würde ich dem Bufo vorwerfen, dass er nicht gesagt hat, wir beschäftigen uns damit. Danach muss es so viel Zeit geben, wie es braucht. Und das können Wochen sein. Es kann nicht sein, dass manche Dinge 3 Tage brauchen. Vielleicht gibt es Dinge, da muss man vielleicht sogar zu einem Anwalt gehen. Vielleicht muss man zu einem Mediator gehen, bis man den gefunden hat, etc. etc. Das dauert Wochen. Und dieses schnelle Schreien nach Konsequenzen liegt vielleicht auch daran, dass wir generell in der, also Twitter, du sendest einen Tweet ab und kriegst direkt eine Antwort. Wir erwarten, dass von der Politik ist vielleicht auch etwas, warum wir schlecht drauf sind, was die Wirkung der Piraten angeht. Wir bohren ein dickes Brett und das werden wir nicht in 3 Monaten durchgebohrt haben. Das wird Jahre dauern. Okay, ich nehme das einfach mal so als Statement von dir. Vielleicht kommt ja noch so der Funken einer Diskussion auf. Ich sehe die Kira am Mikrofon. Hallo, kann es denn sein, dass diese Geschichte eigentlich hochgekocht wurde von Menschen auch, die eine Flügelbildung wollten und die eine Spaltung wollten? Weil es war nicht so klar, es war keine Aktion der Piraten, es war keine Aktion, also die Anna hat sich verkleidet, ob sie es gut genug getan hat oder nicht. Die Piraten haben es aufgedeckt, die Piraten haben es auch der Berliner Zeitung gesteckt. Also das war ein Pirat, der hat es ja auch völlig offen zugegeben. Ist da vielleicht irgendein System dahinter, da was zu spalten? Sage ich dir ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die Motive der Leute sind, die das getan haben. Ich weiß auch nicht, wer das getan hat. Wenn das so wäre, wäre es schade. Andererseits denke ich, dass Anne das halt bewusst sein musste, dass sie da vielleicht Leute in der Partei hat, die auf solche Aktionen nicht gut reagieren. Da gab es ja irgendwie ein größeres Ding und das Argument, ja, sie hatte sich ja irgendwie den Kopf verhüllt, damit man sie nicht erkennt. Das Argument, das habe ich auch schon gehört, als wir das Statement versucht haben zu verfassen im Bundesvorstand. Ist halt echt blöd gelaufen, ne? Also ich würde es auch sehr schade finden, wenn hinter der ganzen Sache eine Agenda wäre, wenn das alles mit Absicht gemacht wurde, weil die Folgen spüren wir jeden Tag und die Folgen sind sehr fatal. Ich hätte Anne damals geraten, dass wenn sie diese Aktion durchführen will, zumindest im Vertrauen sich an den Bufo gewendet hätte und hätte ihnen mitgeteilt, es wird bald eine Aktion von ihr geben, die wird auf jeden Fall sehr kritisch gesehen, innerparteilich und von außerhalb der Partei könnte es sein, dass Rechte oder Nazis wirklich Verfolgungsjagden gegen sie starten, ihr Morddrohungen aussprechen, sie wirklich in Angst und Schrecken zurücklassen, aber so, dass zumindest der Bufo hätte darauf reagieren können, wenn es dann soweit ist. Dadurch, dass lange Zeit überhaupt nichts passiert ist, und viele Piraten plötzlich angefangen haben, da Verschwörungstheorien reinzubringen und plötzlich akribisch angefangen haben, beweisen zu müssen, dass das jetzt Anne ist und das Ganze ein Selbstläufer wurde, ist die Sache doch dann erst aus dem Ruder gelaufen. Also für mich war zum Beispiel der Punkt erreicht, wo ich selber sauer wurde, als erstens der Bufo belogen wurde über die Tatsachen, weil der Bufo selber wusste ja auch nicht, dass das Anne ist. Und der Bufo muss davon ausgehen, dass das nicht Anne ist, solange sie das selber nicht zugibt und muss diesen Standpunkt auch nach außen vertreten. Direkt dahinter wurde dann aber auch die Basis dadurch belogen, ja, und gipfelte da drinne, dass man auch diese Falschinformationen an die Presse weiterging. Und das ist ein Umgang gewesen, der einfach schlichtweg, ja, also nicht in Ordnung war. Und natürlich hat das viele einfach hilflos hinterlassen und hat dazu geführt, dass entweder Verschwörungstheorien aufkamen oder man bestimmte Absichten dahinter sehen wollte, etc. Das sind aber so die Punkte, die ich für mich selber, und ich spreche da wirklich nur für mich, die waren, die das Ganze zum Eskalieren gebracht haben. Und Kira, wie gesagt, es gibt bis heute noch keine Antwort darauf, ob das absichtlich gemacht wurde oder nicht. Und das kann dir niemand beantworten. Es geht, wenn ich den nochmal einhake, also es geht mir nicht darum, ob es absichtlich gemacht wurde, sondern es hat ein Mensch eine Aktion gemacht, der wollte sich verkleiden, der wollte nicht erkannt werden. Logischerweise hat er auch im Nachhinein gesagt, dass er es nicht ist. Das ist völlig normal, wenn man nicht erkannt werden will. Und dann wurde von den Piraten eine Hetz und ich weiß nicht was, Zerstörungskampagne geleitet, die sowohl gegen die Person war, als auch gegen sich selber. Also das ist das Interessante immer bei den Piraten, weil der selbstzerstörerische Aspekt ist auch nicht zu unterschätzen. Man hat sowohl Anne als auch sich selber unglaublich zerstört. Kurze Anmerkung. Sekunde. Leute am Mikrofon rufe ich auf. Möchte gerne diese Diskussion hier ein wenig laufen lassen, weil sie uns erstens sehr viel Auskunft über die Kandidierenden gibt und über ihre Ansichten, auch über ihr Verhalten in Diskussionen und weil ich ja untrüglich glaube, dass diese Runden hier auch einen kleinen Beitrag zur politischen Bildung leisten. Deswegen wäre ich sehr angetan, wenn wir bei diesem Thema dann auch bleiben würden und hier wirklich einen Moment politisch diskutieren würden. Ali Hami, ihr habt das Wort. Ja, ehrlich gesagt liegt mir überhaupt nicht daran, dieses Thema oder diese ganzen Gates nochmal aufzuwärmen und zu rekapitulieren, wer jetzt irgendwie Schuld hat oder wie sich Anne oder sonst wer hätte verhalten müssen oder sollen oder grundsätzlich, ja, es ist halt wie immer, es wird immer irgendeine Sau durchs Dorf getrieben. In dem Fall waren es halt dann die verschiedenen Gates, es war ja nicht nur Anne. Das gehört natürlich alles mit dem Punkt, wie ist der Umgang mit uns untereinander? Wie halten wir zusammen, wie halten wir nicht zusammen? Gibt es vielleicht Leute in dieser Partei, mit der die Mehrheit vielleicht nicht zusammenarbeiten will, weil sie eine andere Einstellung und eine andere Sicht haben? Ist das alles nur ein Missverständnis und es wird einfach nicht richtig kommuniziert? Da habe ich keine Antwort drauf. Ich fände es ja mal toll, wenn die Leute alle zusammenkommen würden und sich einmal irgendwie verbal die Köpfe einschlagen und danach ein Bier miteinander trinken gehen. Sich dann entsprechend entscheiden, nö, wir passen nicht zusammen, wir trennen uns jetzt. Aber dieses ewige Hin- und Her-Gebäsche, ohne dass man mal jemanden direkt anspricht. Ich meine, Julia Schramm kann mir auch persönlich sagen, dass sie mich doof oder scheiße findet, das kann ich auch akzeptieren. Mehr Diskussionskultur, bitte. Word. Ich sehe das genauso wie Stefanie und habe da eigentlich auch nichts weiter beizutragen. Ich glaube, ich habe eben gerade genug dazu gesagt, mehr als ich eigentlich wollte und würde es erstmal damit belassen. Also das, was wir machen müssen, ist aus der Vergangenheit zu lernen, was ist da alles schiefgegangen, wie sind wir damit umgegangen, wie sind wir mit uns selber umgegangen und versuchen daraus für die Zukunft unsere Lehren zu ziehen und ja, es nicht nochmal so weit kommen zu lassen. Also es liegt ja an jedem Einzelnen daraus zu lernen und auch zu hinterfragen, was seine Rolle in dem Ganzen war und ob er sie es das in Zukunft nochmal so machen würde oder vielleicht ja einfach mal tief durchatmet und versucht, andere Wege zu finden, um diese Sachen ja aufzuklären. Es ist kein Aufklären, sich gegenseitig Vorwürfe zu machen, Leute zu beschimpfen. Das ist nicht konstruktiv. Ich fühle, dass wir das Thema noch nicht so ganz weglegen werden. Berthold. Sofort. Ich nehme ich einfach mal das Wort. Wenn man den zeitlichen Ablauf sieht von Molly-Guide, Bomber-Guide, Orga-Streik, Bufo-Rücktritt und kein Handschlag, dann war in der Zeit, also es war ja irgendwie wöchentlich so eine Aktion, was irgendwie war, und dann kam eine Pressemitteilung und sonst was, war die Stimmung doch schon sehr aufgeheizt, meiner Meinung nach, und zwar im Rückblick auf die Blog-Empfehlung, die PM zur roten Flora und dann kurz danach das Flaggenguide. Und alle drei Dinge wurden irgendwie nicht mehr oder nicht aufgearbeitet. Und da wäre jetzt die Frage an Harmi, gab es da im Bundesvorstand Debatten, was du sagen darfst oder kannst, wie man versucht hat, so diese Blog-Empfehlung, BPM von der Roten Flora oder dann dieses Flaggenguide klarzustellen, runterzukühlen, zu entschleunigen, weil 4 Wochen ungefähr nach diesem Flaggenguide auf dem Parteitag war ja dann das Molligate. Ja, also grundsätzlich hatten wir uns von Anfang an ja das Motto gesetzt, dass wir wirklich geschlossen auftreten und Streitereien nicht nach außen dringen lassen. Also das hatten wir uns von Anfang an gesagt. Was diese ganzen Pressemitteilungen betrifft, die habe ich alle irgendwann später zur Kenntnis genommen, weil das halt nicht mein Aufgabengebiet ist und ich dann halt die ganzen Blogs und so weiter nicht weiter verfolge. Jetzt habe ich den Faden verloren. Kannst du mir bitte die Frage nochmal stellen? Das macht ihr ja immer so. Ja, ich war jetzt im Zuhörerraum. Also ich meinte, dass, weil diese PM zur roten Flora, die Blog-Empfehlung und das Flaggenguide in diesen 4 Wochen oder 6 Wochen, wo die stattgefunden haben, bis dann 4 Wochen später das Molligate begonnen hat, und nach Molligate war ja dann Orga-Streik, Bomber-Guide und kein Handschlag und dann der Bufo-Rücktritt von dir und von den anderen zwei, ob das da die Nichtaufarbeitung die Ursache war, dass die Stimmung so aufgeheizt war, dass dieses Molligate und dann das Bomber-Guide durch die Verhaltensweisen von den Beteiligten in diese Stimmung, diese angeheizte Stimmung explodieren lassen hat? Keine Ahnung. Also sagen wir es mal so, wir sind ja intern nicht mal irgendwie hinterhergekommen, ein ordentliches Statement zu verfassen oder entsprechend darauf zu reagieren, geschweige denn das ganze Thema aufzuarbeiten. Die Frage ist halt auch, wie man so ein Thema aufarbeiten will. Also was konkret arbeite ich beim Thema Molligate auf? Okay, da ist jetzt irgendwas passiert, das war eine Kandidatin für ein LV Berlin. Man hätte vielleicht eine Aussprache im Mumble mit der betreffenden Person führen können, sofern sie dazu bereit gewesen wäre. Aber das war halt eben so eine hektische Zeit, dass wir selber sehr viel gerudert haben, und um mit unseren Sachen irgendwie voranzukommen. Also ich hätte da jetzt einen Vorschlag, was hättest du jetzt da davon gehalten, wenn man jetzt bei der PM, bei der Roten Flora geschrieben hätte, ja, das mit der Polizei, das ist alles nicht in Ordnung, aber demonstrantentechnisch diese Gewalt, ja, das schieben wir diesen Satz nach, oder da schieben wir noch was nach zur Blog-Empfehlung, ja, also so Listen erstellen und so weiter, das finden wir generell als Piraten nicht toll, und beim Flaggenguide weiß ich jetzt nicht, wie man das jetzt am besten machen hätte können. Also Opt-in, Opt-out, ob man Flagge aufhängt oder nicht. Also von der Seite her hätte man vielleicht nachträglich was schreiben können. Dann wäre die Stimmung nicht explosiv gewesen ab dem Zeitpunkt 6 Wochen später zum Molligate, Bomberguide und so weiter. Ja, grundsätzlich kann man ja hinterher immer sagen, dass man es hätte besser machen können. Also in dem Fall stimmt das natürlich auch. Inwiefern das jetzt eine Auswirkung gehabt hätte auf die Debatten innerhalb der Partei und auf die Streitigkeiten, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob wir, wenn wir beim Fahnengate direkt richtig und souverän reagiert hätten, dass das alles dann nicht gekommen wäre in dieser Heftigkeit. Kann ich dir nicht sagen. Es kann sein, es kann aber auch nicht sein. Und es kann auch sein, dass wir gerade durch ein Statement noch mehr Anlass gegeben hätten, um zu streiten, wenn es das Falsche in Anführungszeichen gewesen wäre. Rain of Parley. Bist du wieder weg? Ich war eh vorher. Dann mal du, Klaus. Also, mich würde das schon mal interessieren. Also ich hätte das schon noch ein bisschen gern aufgearbeitet, ja. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, also Barthold hat es ja vorhin schon gesagt, es hat meiner Meinung nach auch einige Vorfälle nebeneinander gegeben. Diese Vorfälle sind eskaliert, ja. Und ich will das auch gar nicht an Anne festmachen. Ich denke, das war nur die Spitze einer Eskalation. Ich sehe den Anfang dieser Eskalation darin, dass sich ein Fraktionär aus dem Abgeordnetenhaus Berlin hingestellt hat und hat gesagt, die Piratenpartei ist eine Linkspartei. Ganz klar, da ist angefangen worden, verbal eine Politik aufzudrängen, die sich durch bestimmte Aktionen, Provokationen bestätigt hat, also über die Anarchosyndikalistenflagge, bis hin eben dann zu irgendwelchen Gates oder sowas. Da können natürlich Eskalationen entstehen. Das ist wenigstens meine Wahrnehmung als dumme Basis. Jetzt mal eine Frage an euch. Konkret, ihr kandidiert ja beide für den Bundesvorstand. Frage 1. Ich bin nicht der Überzeugung, dass wir, wenn wir jetzt alle darum bitten, nett zu reden, dass das passieren wird. Frage 2 ist, es wurde immer gefordert, dass ein Bundesvorstand da einschreiten muss. Muss er das? Wenn ja, wie will ein Bundesvorstand den richtigen Zeitpunkt erkennen? Nummer 3, die Frage ist, wenn eingeschritten werden muss, mit welchen Maßnahmen oder welche Maßnahmen seht ihr da an? Danke. Tut mir leid, aber ich habe echt unglaubliche Konzentrationsschwierigkeiten. Moment. Kannst du die Frage Nummer 1, ich weiß nicht, ob ich da überhaupt eine Frage rausgehört habe. Kannst du das bitte nochmal kurz? Okay, Frage 1, zu welchem Zeitpunkt hätte eurer Meinung nach in der Nachbearbeitung ja auch individuelle Fehler im Bundesvorstand einschreiten müssen, um eine Eskalationsspirale zu verhindern? Für mich war das eine Eskalationsspirale, also ich sehe Anne Helm nur als ein Problem an und nicht als das kausale Problem. Frage 2 war, wenn ein Bundesvorstand einschreitet, mit welchen Maßnahmen soll denn Bundesvorstand einschreiten, um so eine Eskalationsspirale zu verhindern? Und Frage 3 war, glaube ich, was plant ein Bundesvorstand, ja, wenn ein Fraktionär medial durch die Programmatik ungesicherte Statements nach außen gibt, zu tun, um auch mal einen Fraktionär in die Schranken zu weisen? Danke. Die Hermie ist kurz rausgeflogen in der Zwischenzeit. Nö, jetzt nicht mehr. Das glaube ich nicht. Die kommt bestimmt gleich wieder, aber sie ist ja auch von weit her. Ich weise aber darauf hin, dass wir üblicherweise Menschen nicht als Probleme bezeichnen, sondern höchstens sie in einem konkreten Fall getan haben. Okay. Bis Hermie zurück ist, kann ich ja mal antworten. Also vieles, was du jetzt eben gerade gefragt hast, habe ich im Vorfeld ja schon mal beantwortet. Also das, was der Bundesvorstand als erstes hätte machen können, ist überhaupt mal mit den Personen zu reden, diese mit einzubeziehen und da einfach auch erstmal zu eruieren, kann man da durch Gespräche den Druck rausnehmen, hilft das was, sind diejenigen auch bereit dazu, diese Probleme anzugehen, beziehungsweise auszuräumen oder nicht. Also es muss zuallererst überhaupt mal das Gespräch gesucht werden, um einfach sondieren zu können, ist da überhaupt etwas möglich oder nicht. Es kann ja auch sein, dass eine Partei sich so hinstellt, dass sie wirklich alles abblockt, auch überhaupt keine Gespräche haben will, weil sie sich absolut im Recht wähnt und Je nach Schwere des Falles natürlich müsste dann auch weitergehende Maßnahmen getroffen werden. Also auch mal eine Rüge ausgesprochen werden, weil man sollte eigentlich erwarten oder man kann erwarten, dass zumindest, wenn man sich zusammenspricht, die Seite auch offen ist, um was auch immer passiert ist, einfach reflektieren zu können. Also sagen wir es mal so rum, wenn jemand irgendwie ganz schlimm Bockmist gebaut hat, man sucht das Gespräch und diese Person ist absolut uneinsichtig, sucht auch weder das Gespräch noch nach gemeinsamen Lösungen, dann ist das eigentlich auch mal angebracht, eine OM auszusprechen, um einfach diesen Piraten einen Schuss vom Bug zu geben und zu sagen, das geht so nicht. Und dieses Mittel wird eigentlich viel zu selten in Anspruch genommen. Wenn jemand überhaupt keine Konsequenzen zu erwarten hat in seinem Handeln und dieses Handeln immer wieder wiederholt, dann ist irgendwann das Maß voll und natürlich muss er oder sie auch mit härteren Maßnahmen rechnen. Ist doch völlig normal. Ich kann ja auch auf der Arbeitsstelle nicht immer wieder Mist bauen und dann erwarten, dass das einfach akzeptiert wird, sondern da kann es auch mal sein, dass ich eine Abmahnung bekomme wegen dem, was ich vielleicht verbockt habe. Warum soll das denn hier innerhalb der Partei ganz anders sein? Oh Mann, ja, habt ihr nichts anderes zu bereden? Das Problem bei diesen Ordnungsmaßnahmen ist ja, dass die einzige Ordnungsmaßnahme, die eine tatsächlich spürbare Konsequenz hat, ein PAV ist. Das wird man aber in den seltensten Fällen durchkriegen. Wenn ich jetzt jemandem eine Abmahnung gebe oder mit einem erhobenen Zeigefinger sage, hey du, das war aber nicht okay, dann werden die meisten Leute halt denken, interessiert mich nicht. Das hat halt keinerlei Konsequenzen und es gibt auch nichts in dieser Partei, es gibt kein Instrument, mit dem man irgendwie tatsächlich grobes, blödes und bescheuertes Verhalten sanktionieren kann. Also ich meine, jeder Mensch hat halt auch das Geburtsrecht, sich irgendwie zum Obst zu machen. Das kann man nicht sanktionieren. Das ist schwierig, da irgendjemanden in Anführungszeichen zu bestrafen für irgendetwas, was die Mehrheit der Partei doof findet. Ich darf jetzt nochmal nachhaken. Ich habe jetzt immer noch keine... Ich hab jetzt immer noch nicht erfahren, ja, wie man sowas in Zukunft besser machen kann als der letzte Bundesvorstand. Gespräch suchen, alles klar, hat der letzte Bundesvorstand, glaube ich, auch gemacht, zumindest in der Causa Anne Helm. Aber ich habe den Verdacht, ja, dass wir hier um den heißen Brei reden. Und mich würde interessieren, konkret, ganz konkret, was man tun kann in einem Bundesvorstand, um eine Eskalation, und für mich war es eine Eskalation, meiner Wahrnehmung nach, eine Eskalation von einem Zerfall, von einer Krise, ja, von einer schweren Krise seit Bestehen der Piratenpartei, ist das die schwerste Krise, die hier verursacht worden ist, um die rechtzeitig zu verhindern. Was hat ein Bundesvorstand eurer Meinung nach für Möglichkeiten und welche Register würdet ihr ziehen? Naja, also zum ersten Mal ist wichtig, dass der Bundesvorstand geschlossen der Überzeugung ist, dass es sich überhaupt um eine Krise handelt. Da hatten wir ja auch ein Problem mit der Erkenntnis. Und dann muss man sich halt schleunigst hinsetzen. Also es kommt ja immer darauf an, was es für eine Krise wäre. Wenn ich mit Anne telefoniert hätte, hätte ich der auch irgendwie klipp und klar gesagt, wie man jetzt vorgehen könnte oder sollte oder müsste. Aber das war nicht meine Aufgabe. Wie gesagt, es kommt drauf an, was da gerade passiert. Beim Flaggengate hätten wir halt direkt sagen müssen, okay, in Zukunft wird direkt bei der Versammlung irgendwie drüber abgestimmt, ob wir Flaggen aufhängen oder nicht. Dann wäre das ganze Thema vom Tisch gewesen. Beim Mollygate, ja, hätte ich vielleicht auch direkt mal mit der betreffenden Person geredet. Ich glaube, es ist halt einfach wichtig zu zeigen, dass man überhaupt verstanden hat, dass da irgendwas passiert. Und dann das Gespräch suchen mit den betreffenden Personen und das so öffentlich, dass man es mitbekommt. Wobei das Gespräch an sich nicht öffentlich sein muss, aber das Gesprächsergebnis sollte öffentlich sein. Ja, das ist auch der Punkt, der mir sehr wichtig wäre, weil ich selber ja auch gesehen habe, dass da vom WUFO selber überhaupt nichts kam. Also Das Ganze wurde ein Selbstläufer, so wie du auch gesagt hast. Es ist eskaliert und man hat einfach nichts vom Bufo dazu mitbekommen. Man hat weder mitbekommen, ob ein Gespräch gesucht wurde, ob sie sich damit beschäftigen, sondern man wurde im Unklaren gelassen. Und das hat diese Spirale ja erst recht angeheizt. Und für mich wäre es schon eine Aufgabe, dass der Bufo zumindest der Basis, wie auch immer, zu verstehen gibt, dass man sich der Sache angenommen hat und da auch in der Erklärungsphase ist. Aber zumindest das Gefühl geben, dass man sich damit beschäftigt und nicht einfach kommentarlos das Ganze eben laufen lässt und man das Gefühl hat, es ist ihnen schlichtweg entweder egal oder sie zieht sich aus der Affäre, was beides sehr fatal ist. Also einfach nur die, also als ersten Schritt, dass man sich der Sache annimmt und damit sich auch beschäftigt. Dass man da nicht die Lösung sofort parat hat, das sollte dir auch klar sein. Sondern die muss da wirklich gemeinsam gefunden werden. Ich möchte die Fragenden jetzt bitten, zu berücksichtigen, dass wir gerne noch etwas Neues über die Kandidaten erfahren würden oder wenigstens über die Problemstellung. Fini. Ich würde gerne mal auf ein neues Gate schwenken, was jetzt für mich anscheinend ausbricht, nämlich dieses Querraten mit diesem, ich kenne mich mit diesem Vereinsnamen nicht so aus. LV, genau, dieses Dingen, da sieht es für mich so aus, als ob das jetzt, als ob das schon einige Zeit ganz, ganz dolle eskaliert. Ali, da möchte ich von dir wissen, was willst du da jetzt tun? Du sprachst von Eskalation und von Hermi. Hermi wollte ich bitte fragen, wenn du im Bufo bist, was hast du da für eine Lösungsmöglichkeit? Jetzt in diesem ganz konkreten Fall, damit wir mal nicht Vergangenheit hatte, hätte, täte, sondern in der Zukunft gucken, was jetzt passieren könnte. Okay, dann hätte ich gerne mal den Kontext dazu, weil ich weiß dazu nichts, keine Ahnung, das was kann da für ein Ali dir, sein könnte. Das kann Ali dir vielleicht kurz erläutern. Gibt ja auch im Pad Fragen, ob er da mal zur Stellung nehmen könnte. Passt vielleicht. Ja, gerne. Also ich hatte zuerst gewartet, dass der Monopol mich dann irgendwann darauf anspricht. Wir können das aber auch gerne vorziehen. Also, Mollygate. Es ist ein Gate, was mir sehr an die Nieren ging, weil eine Woche bevor das geschehen ist, war ich selber in Berlin gewesen und habe zusammen mit dem LSVD, anderen Parteien und auch NGOs in Berlin gegen die Zustände in Russland betreffs Homosexuelle einfach demonstriert. Wir haben da unsere Reden gehalten und haben auch eine Schweigeminute vor der russischen Botschaft abgehalten. Wir waren sehr friedlich. Wir haben auf unsere Dinge hingewiesen, die in Russland im Argen liegen und haben einfach Gesicht gezeigt. Friedlich. So. Ich hatte... Moment, lass mich einfach mal ausreden. Was ich zuallererst einfach erstmal schade fand, ist, dass von den anderen Parteien ganz viele Basismitglieder einfach anwesend waren. Wir hatten damals auf allen uns zur Verfügung stehenden Plattformen der Piratenpartei darauf hingewiesen, dass diese Demonstration stattfindet, aber letztendlich waren inklusive mir gerade mal 5 Piraten da gewesen. Was sehr schade war, weil dieses Thema ja ein sehr wichtiges ist. Gerade wir als Menschenrechtspartei sollten Homosexuelle und Transsexuelle in der ganzen Welt unterstützen in ihren Anliegen. So, eine Woche später kam dann das Mollygate, das sogenannte. Was mich damals sehr, sehr verärgert hatte, ganz einfach deswegen, weil auf der ganzen Welt sich Homosexuelle dafür ausgesprochen haben, für ihre Sache friedlich zu kämpfen. Die Geschichte ist eine andere, die fing weniger friedlich an. Aber die Zeiten haben sich geändert. Wir wollen eine Akzeptanz in der Bevölkerung haben und die können wir nur bekommen bei Gewaltverzicht, um einfach den Menschen zu zeigen, dass unsere Anliegen Menschenrechte sind, Bürgerrechte sind. Wir wollen einfach gleich behandelt werden. So, und dann kommt Mercedes und macht eine eigene Aktion daraus, indem sie einfach als Femen ein Molly nimmt oder eine Molly-Attrappe, es wird ja immer darauf hingewiesen, es ist eine Attrappe, und wirft die gegen die russische Botschaft und hat da auch eine komische Nachricht am Rücken. Das ist nicht meine Frage, sorry, Moment. Dass ich dazwischen grätsche. Ja, sorry, also entweder willst du die ganze Geschichte hören oder grätschst immer dazwischen. Es ist nicht einfach zu erklären. Okay? So, nachdem dies passiert ist, ja, ist bei uns erstmal die Krise ausgebrochen. Nicht nur bei mir, auch bei vielen Piraten, die die Aktion gesehen haben und daraufhin dieses Thema auch extern gesehen wurde. Auf mich kamen Piraten und Nicht-Piraten zu, auch Menschen aus der schwulen Szene, die dort bei NGOs sind, und haben durch Tweets einfach mitbekommen, da ist was passiert, und fragten mich was und waren eigentlich alle sehr geschockt gewesen, was da passiert ist. Ja, ich hatte auch zum Beispiel, jetzt kommen wir zu diesem Blog-Eintrag, was mich auch sehr verärgert, weil man hätte auch auf mich zukommen können, um direkt zu fragen, Ali, wie war das? Ihr habt da Mailverkehr gehabt, wo du behauptest, der LSVD würde mit uns nicht zusammenarbeiten wollen, etc. pp. Kann ja jeder in diesem Blog nachlesen. Ich hatte tatsächlich damals einen Mail-Austausch mit Tobias Zimmermann gehabt vom LSVD, aber der größte Teil der Kommunikation ging über Telefon. Und ich habe ihm damals die Sache erzählt und er war mehr oder weniger schockiert gewesen über das, was da gelaufen ist, und hatte auch zu mir gesagt, dass der LSVD mit niemandem zusammenarbeitet, der Gewalt oder angedeutete Gewalt als Mittel für seine politischen Ziele einfach nimmt. So, und dazu zählte das, was Mercedes dort gemacht hat. Ja. Und es waren nicht nur die, es waren auch andere Organisationen, die hier in Köln zum Beispiel sitzen, mit denen ich darüber gesprochen habe. Und die haben sich alle davon distanziert und haben gesagt, wenn wir Demonstrationen machen, ja, wollen wir niemanden bei diesen Demos dabei haben, wo wir nicht wissen, ob die Gewalt oder sonderbare Aktionen, die der Sache schaden, durchführen, ja oder nein. So, Peter bezieht sich dort auf die Aussage von dem Bundespressesprecher von LSVD, der dort niedergeschrieben hat, dass der Tobias Zimmermann sich ganz allgemein dazu geäußert hätte. Daraufhin ist ein kleiner Shitstorm ausgebrochen. Es ist für mich kein Gate. Ein Gate wäre es, wenn ich darauf reagiere und viele andere auch. Es wird versucht, dort ein Gate zu initiieren. Kann man probieren, ist man aber dann eben scheiße. Ich habe heute auf jeden Fall mit Tobias Zimmermann gesprochen, habe ihn darauf hingewiesen, dass es einen Blog-Eintrag gibt, der das und das behauptet und einfach Tatsachen verdreht. Ich habe mich rückversichern lassen, ja, ob diese Mail von ihm im Kontext zum Mollygate galt oder nicht. Und er hat zu mir gesagt, Ali, wir haben miteinander darüber telefoniert und natürlich ging es da auch um das Mollygate, weil du hast mit mir darüber gesprochen und wir führen eben keine Wortprotokolle, wenn ich privat mit jemandem telefoniere. Und jeder Pirat, der das in Zweifel stellt, hat die Möglichkeit, sich bei ihm zu melden, ja, und danach zu fragen. Und da ging es um dieses Mollygate. Wo aber bei mir der Kragen eigentlich eher platzt, ist, dass ich in diesem Blog oder bei den Kommentaren auf Twitter keinen lese, der sagt, dass diese Aktion, die dort durchgeführt wurde, einfach verachtenswert ist. Ja, weil eine Einzelperson im Namen einer Gruppe Dinge macht, ja, in einer Art und Weise, wo sich diese Community dagegen ausgesprochen hat. Keiner distanziert sich davon, ja. Man greift lieber Dritte an, die diese Folgen direkt zu spüren bekamen, weil sie sich erklären mussten, lässt aber die Person, die es durchgeführt hat, ganz einfach unbehelligt. Und ich habe bis heute noch den Standpunkt, dass Mercedes sich entschuldigen soll. Ich hatte damals mit ihr hier im Mumble das Gespräch gesucht, habe sie auf diese Dinge angesprochen und sie hatte überhaupt keine Einsicht gehabt. Ja, und darin liegt eigentlich das Problem. Man wendet sich an die, die sich um diese Sachen direkt kümmern müssen, weil sie davon betroffen sind, zum Beispiel als Bundesbeauftragter, lässt aber die andere Seite, die Mist gebaut hat, völlig unbehelligt. Und ich stehe bis heute noch zu der Meinung, dass das, was sie dort gemacht hat, etwas ganz Übles war, indem sie einfach eine Gruppe mit Taten in Mitverantwortung genommen hat, wogegen sich diese Gruppe weltweit ausgesprochen hat. Ja, die einfach nur friedlich sein will. Man kann interpretieren, was man will, was sie da geworfen hat, was passiert ist letztendlich. Es ist ja die Tat, die zählt und die Absicht dahinter, was man damit andeuten wollte. Und für mich ist das Thema insofern abgeschlossen, man kann mich Lügner nennen oder sonst was, ja. Aber das wird an den Tatsachen nichts ändern. Ist das Grillen hier noch funktional? Ich würde jetzt gerne da reinhaken. Ich wurde gefragt, wie ich damit umgehen würde. So, warum geht jetzt nicht einfach der Schreiber des Blog-Eintrags zu Ali und sagt, hey, was stimmt denn da nicht? Und dann kann Ali von mir aus irgendwie ein schriftliches Statement von diesem Tobias, wie heißt er, rausgeben und dann ist die Sache geklärt. Aber das ist doch kein Gate, Leute, das ist doch total albern. Warum haben wir denn diese Gates? Weil ständig irgendjemand meint, er muss jemand anderem ans Bein pinkeln und im Namen der Transparenz die Person an den Pranger stellen, damit ja alles Böse und Schlechte über diese Person bekannt wird und die keinen Fuß mehr in dieser Partei fasst. Aber warum ist denn da so viel Bullshit dahinter? Sorry. Also wenn irgendjemand denkt, Ali hat Scheiße erzählt, mein Gott, dann lass ihn halt Scheiße erzählen oder sprich ihn drauf an und dann kann man das Thema sofort klären. Aber was bitte ist denn da jetzt ein Gate oder was ist daran jetzt wert, das irgendwie hochzubauschen? Dass zumindest deeskaliert es gerade. Und die Frage war an euch beide, nennen es nicht Gate, nennen es Konflikt oder sonst irgendwie. Ali, was möchtest du tun, um das zu eskalieren? Habe ich jetzt noch nichts davon gehört. Und von Hermi, von dir habe ich auch noch nicht gehört. Vielleicht willst du es ja auch nicht deeskalieren. Oder ich habe gerade gesagt, dann soll bitte der Mensch, der den Blog geschrieben hat, indem er Ali anprangert, mit Ali sprechen. Ali kann ein Statement von dem Transvorsitzenden beibringen und dann ist doch alles geklärt. Was soll ich denn da jetzt noch groß tun? Das ist doch Kindertheater, das können doch die Leute unter sich klären. Da braucht es echt keinen Buch für, sorry. Ja, also ich biete Peter einfach ein Gespräch an. Wir können auch gemeinsam in einer Konferenz mit Tobias sprechen. Das, was ich eben eher verwerflich finde, ist, dass man im Vorfeld nicht auf mich zukommt und sagt, ich hatte diesen Mailverkehr mit der Organisation gehabt, das sind Unstimmigkeiten, stellt sich so dar, als hättest du angeblich gelogen. Ali, was sagst du dazu? Das wurde nicht gemacht, es wurde einfach nur verblockt und mir auch überhaupt gar nicht die Möglichkeit gegeben, da im Vorfeld schon zu deeskalieren. Es ist aber nun mal so, dass ich mich in der Beziehung im Recht wähne und auf solche Dinge gar nicht eingehen will. Warum soll ich auf etwas eingehen, was nur darauf abzielt, mich zu diskreditieren? Warum soll ich dem Ganzen noch irgendeinen Wert geben? Also, warum geht man nicht auf mich zu oder auf die Quiraten? Das kann man jederzeit machen bei uns in den Sitzungen. Wir haben des Öfteren dieses Thema innerhalb der Quiratensitzung behandelt. Die beteiligten Personen sind nicht einmal auf uns zugegangen und haben einfach gefragt, wie wir die ganze Sache sehen. Aber das wäre doch die bessere Lösung gewesen. Es wäre auch für Peter eigentlich die bessere Lösung gewesen, mit mir zu sprechen. Und danach vielleicht diesen Blog erst zu schreiben. Aber einfach so in die Welt rausschicken, finde ich sehr daneben. Und das ist auch alles, was ich dazu sagen werde. Ich werde diese Sache, so wie sie im Moment aufgebauscht wird, ignorieren. Da stehe ich auch dazu. Schade, der Peter ist nämlich gerade im Raum unten. Vielleicht möchte der hochkommen. Ich da eben kurz dazwischen. Ich ignoriere euch jetzt. Danke für den Hinweis, Florian. Peter, wenn du magst, bist du mal jetzt einfach dran. Okay, dann bin ich einfach mal dran. Dieser Blog ist aus folgendem Grund entstanden. Ich als LSVD-Mitglied habe zusammen mit anderen LSVD-Mitgliedern mich gefragt, wie es sein kann, dass der LSVD, also ein Verein, dem ich angehöre, gegen die Regeln dieses Vereins und gegen seine Satzung nicht mehr mit der Piratenpartei zusammenarbeitet, wegen der Aktion einer einzigen Person. Das habe ich an die dafür zuständige Stelle geschrieben, gefragt, nämlich dem Vorstand des LSVD. Wenn der LSVD-Vorstand irgendwelche Aktionen macht, die gegen die Satzung des LSVD verstoßen, dann ist nicht Ali für mich der Ansprechpartner, sondern der LSVD-Vorstand. Was besagt, ich habe Ali schlicht geglaubt, in dem, was er ausgesagt hat. Ja, dass dabei rauskommt, man kann übrigens diese Mail, die ich geschrieben habe, auch unten nachlesen. Und das war nicht eine Mail, das waren mehrere Mails von mehreren Mitgliedern des LSVDs, auch von Landesvorstandsmitgliedern des LSVDs, die danach gefragt haben, das kann man nachlesen. Es ist schlicht so, dass uns das alle gewundert hat, warum das so passiert ist. So, das haben wir gefragt und dann habe ich eine Antwort bekommen. Und diese Antwort hat mich erbost, ganz massiv. Weil wenn mir jemand sagt, Ali schreibt Stellungnahme des NSVD in seinem Blogpost, ja, und mir schreibt jemand, der Bundeskoordinator des NSVDs, das ist nicht die Stellungnahme, es gab nie eine, der Vorstand des NSVD hat sich niemals mit dem Mollygate beschäftigt, das hat den nicht interessiert, als Vorstand des NSVD, ja, dann stimmt da was nicht. So, und dann habe ich mir 2 Tage lang überlegt, was ich mache, ob ich Ali zum Rücktritt auffordere, was ja in dieser Partei ganz normal ist, und dann habe ich mir überlegt, nö, ich hau diesen Blogpost raus und will einfach eine Diskussion darüber, wie man miteinander umgeht, dass man solche Sachen einfach veröffentlicht, ja, ohne die eben nicht stimmen. Es gab keine Stellungnahme des Vorstandes des LSVD zum Mollygate. Punkt. Und Ali hat allein schon in der Überschrift da was Falsches behauptet. Es gab auch niemals, was dann im späteren Zeitpunkt auch behauptet worden ist, einen Ausschluss der Piraten von den Wahlprüfsteinen des LSVD. Das könnt ihr auch alles nachlesen. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt der Böse bin. Ich habe nur einen Brief zitiert, der an mich geschrieben worden ist, ja, und da aus einem Blogpost gemacht. Und ich habe auch Ali das Wort Lüge, ja, das ist auch so eine Sache. Das Wort Lüge taucht da gar nicht ein einziges Mal auf in dem ganzen Blogpost. Ich habe niemanden der Lüge bezichtigt, sondern ich habe nur gesagt, es sind Unwahrheiten ausgesprochen worden. Das ist ein ganz massiver Unterschied, ja. Wenn ich jemanden der Lüge bezichtige, behaupte ich, dass er etwas bewusst und wissentlich getan hat. Wenn ich sage, er hat die Unwahrheit gesagt, dann sage ich, okay, gut, Ali ist unter Druck gesetzt worden, alle möglichen Menschen wollten wissen, welche Verbände denn nun nicht mehr mit den Piraten zusammenarbeiten wollen, sondern mit den Piraten, und er hat daraufhin dann exakt diesen Blogpost rausgehauen und den LSVD als einen von vielen betitelt. Und es gab keinen einzigen, also ich habe keinen einzigen gefunden, ja, und ich kenne ziemlich viele Leute in dieser Szene, und ja, im Gegenteil, die waren alle ziemlich entsetzt über diese Behauptung und haben auch beim LSVD deswegen angerufen. Ich möchte auch mal bezitzeln hier. Darf ich eigentlich auch Fragen stellen? Ja. Also warum, nur mal ganz kurz gefragt, warum muss man das dann irgendwie über einen Blogpost öffentlich machen und breittreten, statt dass man mal 5 Minuten mit Ali telefoniert? Und nein, das hat jetzt nichts damit zu tun, das geht an Twitter, dass ich Ali unbedingt stützen will, sondern es geht einfach ums Prinzip, weil das ist nämlich genau die Art über Umgang und Verhalten, über die wir hier die ganze Zeit diskutieren, wenn es um Thema Gates geht. Warum kann man nicht einfach mal mit den Leuten reden? Vielleicht klärt sich das sofort auf, aber nein, man muss halt da irgendwie ein Riesenfass draus machen. Man muss es möglichst transparent und öffentlich machen, weil irgendjemand angeblich scheinbar Dreck am Stecken hat. Das nervt einfach nur. Das führt doch überhaupt nicht zum Ziel, was wir hier alle innerhalb dieser Partei eigentlich haben sollen. Ja, dann möchte ich auch noch mal was dazu sagen, Peter. Das Interessante ist ja, du schreibst da drinne das Wort belogen. So, wenn ich belogen werde, impliziere ich auf jeden Fall, dass jemand gelogen hat. Also, das finde ich jetzt ein bisschen Wortklauberei. Lass mal das einfach mal. Wie ich schon eingangs gesagt habe, ich habe mit Tobias Zimmermann telefoniert. Er steht auch hinter der Sache und er ist ein Teil des Bundesvorstandes. Und wenn er mir das sagt und mir auch eine E-Mail dazu schreibt und mir auch selber per Telefonat im Kontext sagt, dass das mit dem Mollygate, nachdem wir beide vorher telefoniert haben und darüber gesprochen haben, im Zusammenhang steht, so. Und du schreibst jetzt zum Beispiel Vorstände innerhalb des LSVDs an, womit zum Beispiel der Tobias nicht kommuniziert hat, weil er die Sache nicht so aufgebauscht hat. Natürlich kann es dann auch sein, dass du eine andere Antwort bekommst. Ja, das ist doch wie hier beim Bufo. Es kann sein, dass jemand, der mit etwas zu tun hatte, dir sehr wohl ausgiebige Informationen geben kann und jemand anderes, weil es einfach nicht sein Ressort ist, ja, oder man sich intern noch gar nicht darüber ausgetauscht hat, dir sagt, nee, darüber wurde nicht gesprochen, ich weiß darüber nichts. Ja, also es kommt doch immer wieder auf die Sichtweise drauf an. Das, was ich eben schade finde, ist, dass du einfach die Möglichkeit, mit mir zu reden, nicht genutzt hast. Ich spreche dir nicht ab, dass du Blogs darüber schreiben kannst. Das kannst du machen, wie du Lust hast. Du kannst auch schreiben, wie du Lust hast. Aber im menschlichen Umgang würde ich es doch dann lieber so haben, dass du im Vorfeld mit mir redest, sagst, Ali, das und das ist passiert, das und das sind die Fakten, die ich zurzeit zur Hand habe, was sagst du dazu? Und ich werde nachher darüber auch bloggen, öffentlich, das auch verteilen. Aber immerhin gebe ich dir dadurch die Information, dass das geschehen wird und dir die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Das hast du nicht gemacht. Das finde ich schade. Das nächste Mal würde ich hoffen, dass du zuerst den Weg zu mir findest, mit mir redest und danach dann reagierst, wie du willst oder wie du es für richtig hältst. Das kann ich dir nicht vorschreiben. Aber das Einzige, worum ich dich bitten kann, ist im Vorfeld mit mir zu reden. Das ist genau diese Problematik in der Partei. Ja, darf ich kurz? Wir haben eine Reihe von Wortmeldungen, die ich kaum noch in der Reihenfolge verfolgen kann und ich würde ungern... Monopol, frag doch einfach, ob er in der Sache etwas zu sagen hat. Wenn nicht, kann er dann warten. Ja, das ist absolut zur Sache. Zu dieser Sache direkt? Zu dieser Sache direkt, weil ich teilweise erstens mal die Aussage, dass kein Landesvorstand vom LSVD in diese Sache involviert wäre oder sich damit beschäftigt hat, kann ich ganz klar widersprechen. Ich habe hier in Thüringen mit dem Landesvorstand vom LSVD sehr engen Kontakt, der mich direkt auf diese Sache angesprochen hat. Unter anderem, also schon alleinig da, Karl Peterle, stimmt diese Aussage nicht. Kann ich eindeutig widerlegen. Zum Zweiten, was mich etwas wundert, ist auch der Zeitraum bzw. die Zeit, wann heute dieser Blogpost erschienen ist. Nämlich genau und jetzt hier zum Thema gemacht wird, dann sollte ich vielleicht mal offenlegen, wann diese Mails angeblich alle bei dir eingegangen sind und was du vorher getan hast, um das aufzuklären. Finde ich sehr, sehr befremdlich. Darf ich kurz mal? Ja, weise aber darauf hin, dass wir nicht den Peter grillen, sondern den Ali und die Hermi. Aber mach mal. Ich sehe das jetzt hier im Moment gerade als ein sehr interessantes Live-Experiment sozusagen, wie sich potenzielle künftige Bundesvorstände in so einer Diskussionssituation verhalten. Und deswegen sehe ich keinen Grund, auch wenn Twitter mir das sagen möchte, hier irgendwie regelnd einzugreifen. Peter. Okay, zwei, drei Sachen. Erstens, lieber KS, eins der LSVD-Vorstandsmitglieder, das nachgefragt hat, weil es verwundert war, wie die Behauptung zustande kommt, dass die Piraten von den Wahlprüfsteinen wegen dem Mollygate ausgeschlossen worden sind, kommt aus Thüringen. Ja, das ist auch das Bundesland, aus dem du kommst. Schon eine spannende Sache, dass du dich da so gut auskennst, aber nicht weißt, dass genau die das waren, die nachgefragt haben und sich dann mit mir in Verbindung gesetzt haben. Das andere ist die Zeit. Bis zum 22. Mai habe ich Wahlkampf gemacht, ja. Danach habe ich ein bisschen Ruhe gebraucht. Dann habe ich die Informationen von den einzelnen Leuten aus dem LSVD bekommen, die mich darauf angesprochen haben. Und dann habe ich am 11. Juni einfach eine Mail an den LSVD geschrieben, wie man das so ganz normal tut. Und die Antwort ist am 13. Juni gekommen. Und dann habe ich zwei Tage gebraucht, um mir zu überlegen, was ich mache. Das ist mein gutes Recht. Wenn ich die Scheißdialog hier, verdammt, Peter, halt die Klappe. Ich bin gefragt worden, also darf ich doch wohl antworten, ja? Ja, selbstverständlich. Ist schon auch sehr interessant. So, dann habe ich heute das Teil veröffentlicht. Wenn ich es heute nicht veröffentlicht hätte, ja, steht übrigens auch in meinem Blog, dann wäre mir vorgeworfen worden, ich will irgendjemanden beschädigen. Ich hätte mich vor der Diskussion heute schützen wollen, wenn ich es nicht veröffentlicht hätte. Irgendwann später, dann wäre mir vorgeworfen worden, ich wollte den Bundesvorstand beschädigen. Und. Also wann immer ich es veröffentlicht hätte, es wäre falsch gewesen. Übrigens, ich bitte nochmal, die Aussagen, die ich zitiere, die stammen nicht von mir, die stammen von einem Mitglied des Vorstandes des LSVD. Ja, also kreuzigt mich nicht für Aussagen des LSVD. Wenn ein Vorstandsmitglied des LSVD sagt, wir haben uns als Vorstand niemals mit dem Mollygate beschäftigt, dann ist das eine Aussage eines Vorstandsmitglieds des LSVD, das ich nur zitiere. Wo ist dabei das Problem? Ja? Kannst du mal bitte den Link posten auf dem Blogartikel? Ich habe einen GO-Antrag auf Einholung eines Meinungsbildes, bitte. Und ansonsten will ich darüber auch gar nicht mehr reden, weil ich kann mich gerne mit Ali darüber unterhalten, wobei es das erste Mal seit 4 Monaten wäre, dass wir miteinander reden. Ja, ansonsten habe ich dazu, ansonsten habe ich heute Abend auch an den LSVD geschrieben, so wie das auch viele andere Leute getan haben, die Mitglied des LSVD sind, um zu fragen, was jetzt Sache ist. Und dazu wird es dann eine Antwort geben. Hoffentlich direkt vom LSVD auf seinem Blog. Nein, PV bekommst du hoffentlich, du Troll. Stefan. Ich würde gerne. Ich würde jetzt gerne genau das machen, was Hermi vorgeschlagen hat. Ein Meinungsbild. Hermi, welche Frage möchtest du stellen? Wir werden das durchführen. Im Pad in Zeilen 8 und 9 und in Zeile 7 kommt jetzt die Frage von Hermi. Ist die heute hier anwesende Mumble-Versammlung der Meinung, dass das Thema, das gerade besprochen wird, relevant ist, um Alis Eignung für ein UFO herauszufinden und dass es weiterverfolgt werden will? Entspricht das deiner Frage? Ja, passt. Dann bitte stopp. Bitte nicht irgendwas was da reinschreiben, weil das jetzt alles gleich wieder wegfliegt. Ich erkläre den Abstimmungsmodus. Es gibt eine Zeile, in der steht ja, und es wird jetzt eine Zeile geben, in der steht nein. So, und jetzt geht genau jeder einmal hin und schreibt in eine von diesen Zeilen ein Plus, wenn er oder sie der Meinung ist, dass diese Antwort die richtige ist. Wir haben schon so viele virtuelle Meinungsbilder in Pets durchgeführt. Nicht jeder kann das ganz richtig bedienen. Im Großen und Ganzen kommt es dahin. Das Thema, über das wir gerade diskutieren, Frage in Grün. Es gibt, ich sehe eine leichte Mehrheit für Nein. Hier sind noch 150 Leute. Dann geht doch noch was. Ja, das ist aber normal. Da kommt, versucht wenigstens die Regenbogenfahnen hinzubekommen. Kann der Mensch jetzt bitte mal seinen Blogbeitrag hier verlinken? Der Blogbeitrag ist bereits weiter unten im Pad verlinkt. Ah, welche Zeile denn? Auch das machen wir dir noch. Das ist in Zeile 44. So, Einstellungen am Pad bitte ich zu vermeiden. Achso, ich ziehe hiermit offiziell meine Kandidatur, meine Kandidatur für ein Bufo ziehe ich zurück hier. Bei der gespaltenen Partei, vergiss es. Dankeschön, Stefan. Du trägst dazu bei, dass wir vielleicht einen schöneren Bufo bekommen. So, ich sehe ein gemischtes Echo und teile der Antragstellerin mit, dass es ein gemischtes Echo ist und nicht jeder irgendwie mit der Bedienung des Pads zurückkommt. Das Lustige ist, dass ich im Pad noch nie so viele Disconnects und Connects gesehen habe, wie jetzt gerade. Ja, das ist auch so. Und manche löschen dann auch wieder irgendwas oder sowas. Aber wir sehen ungefähr, was passiert. Wir können ja mal gucken, was weitere Fragende zu fragen haben. Ich sehe zum Beispiel gerade eben... Ich will erklären, warum ich es für relevant halte. Ja, bitte, dann tu das. Also so wie ich Ali erlebt habe eben, also er sagt erstmal reden und so weiter, habe ich ihn nicht erwähnt, als das Mollygate stattgefunden hat, sondern sehr im Gegenteil. Und zwar über Tage hinweg. Also ich hatte das hier, während ich irgendwas anderes gemacht habe, immer mal wieder laufen und das wurde breit getreten, 100-mal durchgekaut, wenn es reicht. Er hat ja jetzt schon gesagt, er würde das anders machen, wenn er im Bufo wäre. Das ist ja schon mal löblich. Aber wie würde er denn mit Leuten umgehen, die so sich verhalten haben wie er damals? Er hat sich nämlich nicht nur an die an den Menschen gewandt, sondern hat es sehr wohl so lange immer wieder den gleichen Leuten zum Teil hier durchgesprochen. Es hat ihn sehr aufgeregt, kann ich verstehen, aber trotzdem hat das genau dazu beigetragen, dass das ganze Ding so eskaliert ist, wie es eskaliert ist. Sehr schön. Ja. Schön, dass wir jetzt Äpfel mit Birnen vergleichen. Also, nochmal. Natürlich habe ich mit Mercedes hier im Mumble gesprochen. Sie war an einem Abend hier gewesen, sie war auch ziemlich lange hier gewesen. Da war eigentlich überhaupt keine Einsicht da. Also ich glaube, eine Dreiviertelstunde mit ihr gesprochen. Es waren auch sehr viele andere Piraten da, haben das mitbekommen. Und ich kann nur versuchen zu reden. Ja, ich kann auch versuchen, mit ihr einen Konsens zu finden, beziehungsweise zu verstehen, warum sie das gemacht hat. Wenn ich daraufhin aber keine Antworten bekomme, oder dann keine, die dir passen. Nö, das war, ja, also ich habe überhaupt keine Antworten dazu bekommen. Sie hat auch nicht eingesehen, dass die Aktion, die sie da gemacht hat, und ich wiederhole das wieder, es war ein Fehler gewesen, diesen als solchen auch benannt zu haben. Oder überhaupt zu erklären, warum sie denkt, dass diese Aktion für sie eine gute Aktion war. Hätte sie mir ja auch erklären können, hat sie aber auch leider nicht getan. Aber wie gesagt, auf sie zugehen, mit ihr zu sprechen, das ist tatsächlich geschehen. Was soll ich denn noch machen? Also, außer auf sie zugehen, mit ihr reden und versuchen, da irgendwie eine Lösung zu finden. So, jetzt lass uns mal gucken, ob wir noch ein kurzes Frage- und Antwortspiel mit den anderen Menschen am Mikrofon sehen, weil ich sehe etwas am Mikrofon, was vielleicht etwas Leben in diese Diskussion bringen könnte. Als nächstes, glaube ich, war aber erstmal der Jens dran. Herr Jens? Ah, okay, ja, ich mache ja noch nebenbei andere Sachen. Ich habe die ganze Zeit... Das brauchst du uns nicht im Detail auseinandersetzen. Frag einfach. Nee, ich setze ihn einmal kurz aus. Ich muss erst mal nachdenken. Sorry. Frag mich doch mal etwas über die Themenbeauftragten zum Beispiel. Oder dieses dann Themenkomplex. Christian, du darfst dir nachher auch noch eine Frage wünschen. Ja, ich frage mich heute zumindest spurenweise mal wieder, ob wir eine Partei sind oder eine Selbsthilfegruppe. Es wurde vorhin gesagt, es wurden Konsequenzen gefordert, aber niemand hat gesagt, was das denn für welche Konsequenzen sein sollen. Das stimmt nicht, es wurde mehrfach Vorschläge gemacht und ich spiele jetzt einfach mal, also erstmal eine Vorbemerkung, ich habe damals zum Bombergate zum nächsten Mal gar nicht reagiert oder nur in der Form reagiert, dass ich einen persönlichen Blogpost gemacht habe auf meinem eigenen Blog, wo ich üblicherweise sehr wenig schreibe, das brauchte ich einfach, so eine Art therapeutisches Schreiben. Da ist weder ein Gate erwähnt, noch ist Anna erwähnt, noch ist die Aktion insgesamt erwähnt. Ich wollte einfach meine Sicht dem gegenüberstellen. Später, nachdem das eskaliert ist, habe ich mich sehr wohl eingemischt und auf die Frage, welche Konsequenzen gefordert wurden, auch schon mehrfach, sage ich jetzt einfach mal oder spiele ich einfach mal das Spiel, was hätte ich gemacht, wenn ich Bundesvorstand gewesen wäre. Erstens innerhalb von 24 Stunden, spätestens 48 Stunden mich von den beiden Aktionen distanzieren und gesagt, das ist nicht die Art der Piratenpartei und wir unterstützen so etwas nicht. Zweitens Ordnungsmaßnahmen gegen Anne und Mercedes in Form dessen, dass man eine Rüge ausspricht, in Form dessen, dass man Anne bittet, im Vorwege zu erklären, auf die Annahme eines Sitzes im Europaparlament zu verzichten und in Form von bei Mercedes ein Verbot, Parteiämter für 2 Jahre lang auszuführen. Dazu würde ich als Bundesvorstand einleitender Parteiausschlussverfahren gegen Oliver Höffighofer, weil er mehrfach die Demokratie in Frage gestellt hat, weil er Fraktion der CDU und auch Landesverbände der Piraten unterstellt hat, sie würden mit Rechten kooperieren, sie auf die Ebene von Nazis gestellt hat. Das geht so nicht. Und von Bundesvorständen würde ich erwarten, dass sie ein Statement, wie ich es eben gebracht habe, auch bringen. Und von allen, die kandidieren, würde ich erwarten, dass sie sagen können, was sie gemacht hätten. Das muss nicht der gleiche Inhalt sein wie bei mir. Sie können zu anderen Punkten kommen, aber redet doch mal bitte Tacheles und nicht darüber, was wir noch alles Flauschiges hätten vorher tun können. Und um auf einen Tweet einzugehen, nein, man braucht mit einer auch nicht vorher telefonieren. Sie hat ihr Statement schließlich schriftlich abgegeben, wobei mir persönlich das Medium, auf dem sie das getan hat, völlig egal ist. Der Spruch war Menschen verachten und scheiße. Ja, danke für diese Zusammenfassung. Ja, ich habe dem auch nichts mehr hinzuzufügen. Ja, Gott sei Dank. Dann würde ich gerne mal jetzt dann da eine Frage stellen, und zwar an die Hermi. Das ist ja so, natürlich waren die Aktionen von Anne und auch von der Mercedes halt zunächst mal schlecht, ja. Muss man eben auch bei Anne sagen, dass diese Aktionen halt praktisch eigentlich überhaupt gar nicht wahrgenommen wurden im Europawahlkampf. Die sind komplett untergegangen. Niemand hat da drauf geschaut, ja, außer alle Lokalzeitungen in Berlin. Und dieser Vorgang ist ja dann eben gerade in der Piratenpartei skandalisiert worden. Wie bewertest du das denn als Bundesvorstand? Ich meine, ihr seid jetzt wegen der ganzen Sache zurückgetreten. Hat ja der Europawahl eigentlich auch überhaupt nichts gemacht, ja? Oder was ist denn eigentlich das politische Ziel, was ihr verfolgt habt mit diesem Rücktritt? Weil ich sag mal, Anne hat natürlich einen Fehler gemacht. Aber Anne hat das ja nicht so gewollt. Es war ein Versehen. Die ganzen Leute, die dann hinterher das skandaliert haben, die sind ja eigentlich dann auch nochmal problematisch gewesen. Ich will das nicht gegeneinander aufrechnen. Aber meinst du nicht, ihr hättet halt auch an der Stelle deeskalieren müssen? Also mit der übrigen Basis und gerade deswegen auch irgendwas rauslassen müssen? Ja, weißt du, das Problem ist halt, wie willst du als Einzelperson oder Minderheit in irgendeiner Form deeskalierend wirken, wenn der Rest das anders sieht oder andere Maßnahmen für wichtiger oder erstrebenswerter hält? Da kann ich als Einzelperson in einem Team nicht viel ausrichten. Ja, du hättest dich ja als Bundesvorstand halt dazu äußern können. Du meinst jetzt eine Einzeläußerung von mir? Ja. Ja, stimmt, das hätte ich machen können. Aber zu der Zeit war ich halt noch der Meinung, dass wir ein Team sind und da keine größeren Einzelmeinungen veröffentlichen müssen, weil wir als Team zusammenhalten müssen. Was mich an der Sache so ein bisschen stutzig macht, ist, es gibt einmal das Team, wo du sagst, naja, da kann ich ja jetzt nicht einfach den Kopf rausstecken und irgendwas gegen das Team machen. Und im nächsten Moment heißt es dann, jetzt ist die ganze Kiste so in den Graben gefahren, dass wir jetzt zurücktreten einfach. Es hätte ja vielleicht auch Sinn gemacht, vor diesem Rücktritt nochmal zu versuchen, halt zu kämpfen, Diskussionen aufzumachen, Anträge zu stellen oder ähnliches. Ja, aber wer sagt dir denn, dass ich das nicht getan habe oder dass wir das nicht getan haben? Also ich verwirre mich halt jetzt wirklich. Also wir sind jetzt wieder an der Stelle, wo wir mit dem Stefan Bartels auch schon mal waren. Das bringt in der Form nichts. Die Aufarbeitung in der Form eigentlich nur stattfinden, wenn alle Beteiligten dabei sind. Also doch mal ausreden. Achso, ich soll. Jetzt habe ich hier einen Faden verloren. Keine Ahnung. Also ich kann nur sagen, es gab in diesem Gremium für mich jede Menge Vorfälle, die mein Vertrauen in dieses Team irgendwann so stark erschüttert haben, dass ich da halt nicht mehr mit den Leuten zusammenarbeiten konnte. Als Team mit einem guten Gefühl in der Verantwortung für diese Partei. Das ging halt nicht mehr. Und der Punkt nach dem Bombergate war der Punkt, wo es bei mir dann halt gekippt hat. Und als dann der Orga-Streik losging, dann habe ich ja sehr wohl angefangen, meine eigenen privaten Meinungen zu äußern auf meinem Blog. Entschuldigung, kann ich mal kurz eben, ich habe mir das jetzt ein bisschen angehört und so weiter, auch schon länger, ich habe es auch kommentiert und so weiter. Meine Tweets wurden ja auch schon thematisiert. Aber die Frage ist doch jetzt mal, was wollt ihr eigentlich politisch? Ja, wir sind hier in einer politischen Partei. Eine Partei ist parteiisch. Traurig genug, dass ich das sagen muss. Aber was wollt ihr eigentlich politisch? Ihr wollt in einen Bundesvorstand, wo ihr einer Partei vorsteht. Aha, ich sehe, Herr Migi geht raus, wunderbar. Wo ihr einer Partei vorsteht und wo ihr das Gesicht von einer Partei seid. Und ich habe keine Ahnung, was ihr eigentlich politisch wollt. Ich kriege nur mit, dass ihr irgendwie irgendein Blödsinn irgendwie verwickelt seid und irgendwelche Themen da aufkommen, die eigentlich gar nichts wirklich mit Politik zu tun haben. Und ich frage mich, was die Piratenpartei für euch überhaupt sein soll. Ja? Soll das irgendwie ein Verein sein, ein Männerchorverein, ja, ein Singverein, wo man sich einfach nett trifft und über Dinge redet? Ja? Oder soll es eine politische Partei sein? Und wenn ja, wo ist das politische Programm? Wo ist die politische Vision? Und ich höre, man unterhält sich irgendwie über Mollygate, ohne das überhaupt in den Kontext zu setzen und überhaupt zu verstehen, überhaupt den Willen zu haben, zu verstehen, worum es bei so einer Aktion geht. Ja, überhaupt nichts. Und dann frage ich mich, was ist das politische Ziel? Hermi möchte da offensichtlich weder was von hören, noch was zu sagen, aber dann frage ich halt einfach Ali, was ist deine politische Vision für die Piratenpartei? Und zwar fundiert. Ja, du bist nicht dran. Ganz kurz, was hat denn eigentlich dieses Mollygate und Bombergate mit der politischen Vision der Piratenpartei zu tun? Das könnte man sich auch fragen grundsätzlich, das ist ein Thema, aber es ist ja zum Thema gemacht worden, es ist zum Thema der Piratenpartei gemacht worden. Und dann möchte ich jetzt auch hören, was sind die politischen Ziele und was ist die politische Vision, wo ist die Ideologie und wie sieht sie aus? Weil ich mir echt keinen Bock mehr habe, mich mit Kleinscheiße zu beschäftigen. Zombie. Einfach, was ist die Ideologie? Weil die Vorstellung, dass man keine Ideologie hat und dass man keine Vorstellung davon hat, wie Politik aussehen soll, wie unsere Gesellschaft aussehen soll, wie Menschen sind und so weiter, ist einfach gelogen. Alle Menschen haben irgendeine Form von Vorstellung von der Welt. Und ich möchte ganz explizit von Ali und Hermi, die jetzt wieder da ist, hören, was ist ihre politische Vision, wie wünschen sie sich die Welt und wo sehen sie die eigentlichen Probleme in dieser Gesellschaft? Und ich habe ernsthaft Diese ganze Laberei ist einfach nur ätzend. Wir können uns jetzt 3 Stunden darüber unterhalten, wer wann was, wie, wo was gemacht hat. Wir haben alle schon Scheiße gebaut. Ich habe Scheiße gebaut. Ich finde das jetzt von dir ganz, ganz übel, dass du da nicht einfach... Halt. Können wir bitte mal gerade ein bisschen Ruhe einkehren lassen? Ganz, ganz ruhig. Sorry, ich finde das von dir nicht in Ordnung, dass du da nicht eingreifst. Wir haben hier, soweit ich mitbekommen habe, eine Regel, dass diejenigen, die am Mikrofon sind, je nachdem, wann sie reingekommen sind, auch einzeln ankommen. Und natürlich, die Fragen von Frau Julia Schramm sind wichtig. Aber ich bitte doch, dass du da einfach mal moderierst. Sorry, ich finde das nicht in Ordnung. Hast du gerade den Moderator, nachdem er moderiert hat, aufgefordert zu moderieren? Geht's noch? Lass mal, CC, ich schaff das schon alleine. Nein, ich glaube, dass im Moment gerade ein Ansatz davon da ist, dass etwas passiert, was wir in dieser Partei seit ungefähr 3 Monaten gebraucht hätten. Das gibt uns über den Grund der politischen Auseinandersetzung und über den Grund der Härte dieser politischen Auseinandersetzung sehr, sehr viel Aussage. Und es gibt uns auch eine Aussage, wie ihr in dieser Situation euch verhaltet. Deswegen ist es wahrscheinlich das beste Grillen, was wir bis jetzt hatten. Das ist hart, aber ihr müsst euch doch beide, das muss ich euch doch nicht sagen, oder? Darüber klar sein, dass das, was wir jetzt hier erleben, das wird die ersten Monate eurer Tätigkeit euer täglich Brot sein, wenn ihr den Scheiß hier aufräumen wollt, der im Moment gerade hier nicht in Ordnung ist zwischen den verschiedenen Gruppen. Und deswegen habe ich das jetzt an dieser Stelle hier einfach weiterlaufen lassen, weil es unglaublich interessant ist für diese gesamte Partei. Ja, aber Monopol. Wir reden auch den ganzen Abend, dass wir hier einen bestimmten Stil haben wollen, dass wir bestimmte Regeln auch einhalten, die gelten für alle. Und wenn bei der Moderation zum Beispiel eine Reihenfolge der Piraten am Mikrofon eingehalten werden soll und jemand ans Mikrofon stürmt und einfach seinen Platz dafür missbraucht, um alle anderen zu übertönen und ihre Sache hier loszuwerden, dann kann man das zwar machen, aber das ist den anderen, die hier recht lange am Mikrofon warten, unfair. Die Sachen, wie gesagt, also natürlich kann ich auf das und werde ich auch auf das, was Julia hier gesagt hat, drauf eingehen, aber alles nach der Reihe. Ich bitte dich. Hallo? Der Stefan Ochsenfurt wird hier immer wieder aus dem Mikrofonraum rausgeschmissen, weil er auch seine Kommentare hier einfach reingibt und da möchte ich einfach, dass Hermi und ich fair behandelt werden und das hier genauso abläuft wie alle anderen Grillabende auch. Alles zu seiner Zeit. Auch die Fragen. Alles zu seiner Zeit. Aber bitte so, dass keiner hier unfair behandelt wird am Mikrofonraum. Das finde ich nicht okay. Warum beschwerst du dich für die Leute am Mikrofon? Aber gut, dann machen wir einfach am Mikrofon weiter. Genau, Bufo halt. Right of Parley. Ich hätte jetzt keine direkte Frage. Wer käme denn dann als Nächster? Mich haben wir, glaube ich, was aus der Pfanne. Ah, genau. Ja, hallo, guten Abend. Gerade das letzte halbe Jahr hat ja mal wieder so stark dazu angeregt, über die Zukunft der Partei nachzudenken. Und vor dem Hintergrund habe ich eine zweiteilige Frage. Der erste Teil ist, könnt ihr euch vorstellen, dass wir den Pluralismus innerhalb der Piraten konstruktiv nutzen, damit wir uns darüber breiter in der Gesellschaft verankern und darüber wieder erfolgreicher werden? Und der zweite Teil ist, ob ihr euch vorstellen könnt, die Vielfalt innerhalb der Partei als Potenzial zu nutzen, damit wir uns quasi wieder an die Spitze des politischen Erneuerungsprozesses stellen. Und wenn ihr euch das beides vorstellen könnt, dann würde mich interessieren, habt ihr euch schon Gedanken gemacht, wie wir diese Ziele erreichen? Und ich würde mich natürlich freuen, wenn der Ali zuerst antwortet, weil das sein Feld natürlich stärker betrifft. Ja, gerne. Also, wir Piraten haben ja allein dadurch, dass wir basisdemokratisch uns geben, schon einen Vorteil gegenüber allen anderen Parteien, weil das einfach ein Alleinstellungsmerkmal ist. Wir arbeiten auch darauf hin, dass zum Beispiel durch Tools wie dem BEO diese Basisbeteiligung noch mehr vertieft wird und auch einfach schneller reagieren kann. Und das sind Dinge, die sollten wir auch wieder in den Vordergrund stellen. Das sind unsere Stärken. Unsere Stärken sind aber auch, dass wir eine Partei sind, im Gegensatz zu allen anderen, die ehrenamtlich funktioniert. Also es werden so viele Arbeitsstunden und Energien in diese Partei gesteckt. Von Piraten, von Menschen, die einfach an unsere Politik, an unsere Ideen, an unser Grundsatzprogramm glauben und die das einfach so machen, das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal, haben auch nicht viele andere. Das, was wir auf jeden Fall für die Zukunft machen müssen, ist diese Stärken, die nie weg waren, die immer da waren, wieder in den Vordergrund zu stellen und nicht zum Beispiel Streitigkeiten, Vorwürfe etc. pp. Denn solange diese wahrgenommen werden und unsere wichtigen Themen nicht, ja, brauchen wir uns nicht zu wundern, dass zum Beispiel Geheimdienste in der Zeit unsere kompletten Daten abschöpfen, unsere Bundesregierung die Bevölkerung im Stich lässt und andere Parteien, wie zum Beispiel die Grünen, einfach unsere Themen klauen und diese dann auch in den Medien platzieren, wo wir eigentlich hingehören. Und wir müssen es erstmal wieder schaffen, unsere Partei in ruhige Bahn zu lenken und anfangen, unsere politischen Themen wieder nach vorne zu spielen. Und alles andere einfach erstmal so liegen zu lassen. Es funktioniert nicht. Wir können als Partei nur nach außen funktionieren, wenn wir im Inneren für die gleichen Ziele kämpfen, versuchen in Themen, wo wir uns vielleicht auch mal sehr emotional streiten, zumindest einen Konsens zu finden und nach vorne zu schauen. Weil das, was uns am meisten geschadet hat, ist, dass wir viele Themen komplett aus dem Fokus verloren haben, wo immer schon unsere Stärke drinne bestand. Und Piraten mit verschiedenen Meinungen können zusammenarbeiten auf Basis unseres Grundsatzprogrammes, ja. Und jeder kann sich darauf berufen und jeder kann versuchen, Konsens zu suchen und die Gespräche zu suchen. Und es kann nur funktionieren, wenn wir es gemeinsam tun. Wir müssen uns als Partei begreifen und weder als Forum noch als Selbsthilfegruppe oder irgendetwas, um sich selbst zu verwirklichen. Das funktioniert nicht. Wir sind eine politische Partei. Wir wollen diesem Land etwas verändern. Ja, und das können wir nur, wenn wir als Piraten wieder auftreten und nicht als linke Rechte oben, unten oder Gott weiß was alles. Also ich habe die Frage richtig verstanden, dass es darum geht, dass der Pluralismus innerhalb der Partei uns ein breiteres Themenspektrum bieten soll und uns auch weiter in der Gesellschaft verankert. Ist das richtig? Richtig verstanden, ja. Ja, also ich meine, das ist ja schon der Fall. Wir haben angefangen mit Netzpolitik, dann kam der fahrscheinlose ÖPNV und dann kam das BGE und ich finde, das sind Teile unseres Markenkerns. Also das ist ja ein Prozess, der schon stattgefunden hat und der hoffentlich noch weiter stattfindet. Wenn ich da nochmal kurz einhaken kann, also im Moment ist eher mein Eindruck, dass der Pluralismus dazu führt, dass wir uns schwächen und nicht, dass wir das als Stärke nutzen. Ja, das Problem ist halt, dass die Diskussionen innerhalb der Partei ein destruktives Ausmaß erreicht haben. Ja, also wenn wir in der Lage wären, vernünftig miteinander zu reden, auf einer Sachebene, konstruktiv, weil uns allen am Herzen liegt, diese Partei voranzubringen und das ohne in irgendeiner Form im Programm beliebig zu sein oder irgendein Geschwurbel abzuliefern, dann könnten wir unglaublich viel aus dieser Partei machen. Weil hier so viele Menschen sind, die motiviert sind, die irgendwelche Ideale haben und die gern diese Welt oder zumindest dieses Land ein bisschen besser machen wollen. Aber wenn wir tatsächlich einfach nur auf uns rumwäschen und uns drum streiten, welche Ideologie jetzt die tollere ist und ob wir jetzt eine Frauenquote brauchen oder ob wir eine linke Partei sind oder das führt uns nicht zum Ziel. Also das, was ich den Piraten auf jeden Fall empfehlen kann, ist, sich in die AGs einzubringen. Unsere AGs haben im Moment das Problem, dass viele einfach ausgeblutet sind und ihnen die Aktiven fehlen. Aber genau diese AGs sind eigentlich diese Orte, wo vieles aus unserem Programm entstanden ist. Ja, bitte, bitte, bitte macht bei den AGs mit, sucht euch Themen aus, die euch wichtig sind, wo ihr euch einbringen könnt und bringt euch auch da ein. Weil das ist unser Rückgrat und muss gestärkt werden. Im Moment darben viele AGs einfach vor sich hin und können nicht richtig arbeiten, weil ihnen die Manpower fehlt. Und Das ist eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt, dass Piraten sich, ja, wieder einbringen. Ihr könnt das. Dann fällt es mir schwer, diese Reihenfolge hier abzuarbeiten. Ich denke, dass ich den Olaf relativ früh an diesem Mikrofon gesehen habe. Ich mach's mir jetzt einfach. Beantwortet doch einfach mal die Frage von der Labyrinth-Tabs. Danke. Bei dem ganzen Geschrei und Gekeife war die Frage nicht so 100%. Was ist die politische Vision der Piraten? Guck ins Programm. Also die Vision der Piraten ist doch sehr eindeutig. Also wir wollen, dass diese Republik einfach anders funktioniert. Und für dieses Anders haben wir ein Programm. Wir haben da sehr viele Piraten, die daran gearbeitet haben. Und unser Programm ist einer der besten. Und da können wir doch unsere Vision von ableiten. Ja? BGE. Das war nicht die Frage. Die Frage war, was eure Vision davon war. Lass mich doch mal ausreden. Unsere Vision ist zum Beispiel, Menschen in diesem Land Teilhabe zu sichern. Teilhabe nicht mit Hartz IV, was nur auf Repressalien beruht, sondern zum Beispiel mit dem BGE. Das BGE ist ein Alleinstellungsmerkmal. Und dieses Thema ist sehr wichtig, um Menschen gerade in dieser harten Zeit, die wir haben, die durch Arbeitslosigkeit, Elend und Armut geprägt ist, wirklich eine Perspektive zu geben, dass sie abgesichert an dieser Gesellschaft teilhaben können. Das ist zum Beispiel ein Punkt, das mir sehr am Herzen liegt. Mir liegt es aber auch sehr am Herzen, dass Deutschland zum Beispiel mehr Flüchtlinge aus Syrien aufnimmt, dass diese Menschen hier in Deutschland einfach einen Ort finden, wo sie sicher, bis die Krise im eigenen Land vorüber ist, leben können. Ja, die Türkei als Nachbarland von Syrien hat 1 Million Syrer aufgenommen und jeden Tag stehen bis zu 20.000 bis 50.000 weitere Menschen dort. Ja, und die Türkei hat die Türen aufgemacht, obwohl sie eigentlich relativ arm ist gegenüber der EU, aber die EU, ja, gerade mal ein Bruchteil, also wirklich lächerliche Zahl an Flüchtlingen hier aufgenommen hat. Ja, genauso ist es für mich auch eine Vision, dass das Mittelmeer, ja, ein Meer der Freude ist, nicht ein Meer der Tränen von den Menschen, die dort jeden Tag ersaufen, weil sie einfach hier in Europa ihr Heil suchen. Ja, weil sie zum Beispiel in Afrika überhaupt keine Perspektive mehr sehen, weil wir diesen Kontinent mit Nahrungsmitteln etc. überschwemmen, die subventioniert wurden. Und diesen Menschen die komplette Perspektive raubt. Und anstatt diesen Menschen vor Ort zu helfen, produzieren wir diese Flüchtlingsströme, ne? Und akzeptieren gleichzeitig, dass die Menschen, ja, die durch unsere Schuld in Not geraten sind, dort vor Ort am Mittelmeer ertrinken. Ja, das ist eine Vision für mich, dass Europa menschlicher wird und diesen Menschen eine Perspektive gibt, seine Politik auch ganz anders gestaltet als so, wie sie jetzt ist, ja. Und solche Visionen kannst du alle ableiten aus unserem Programm. Und es gibt noch viel, viel mehr Visionen, die wir umsetzen können. Dafür haben wir ganz viele Piraten bei uns in der Partei, die auch von verschiedenen Themen Ahnung haben. Ich habe nicht von allen Themen Ahnung, ja. Dafür haben wir zum Beispiel die AGs, die wunderbare Arbeit leisten. Und unser Upgrade für diese Politik ist immer noch da, ja. Wir wollen das auch weiterhin installieren. Und es gibt noch viele, viele andere Themen, die darauf warten, dass wir die hier in Deutschland den Bürgern näher bringen und ihnen verdammt nochmal erklären müssen, warum wir diejenigen sind, die näher an ihnen sind als alle anderen Parteien, die bisher nur versagt haben. Aber dafür müssen wir unsere Partei endlich wieder in ruhige Bahnen bringen, so dass wir diese Dinge auch endlich aufgreifen können und wieder nach vorne bringen können. Ja, was soll ich denn tun? Außer zu appellieren, seid wieder Piraten. Wir sind eine Partei, bringt uns voran. Ja, und ich bin ein Teil davon und ihr alle auch. Und ihr seid alle daran verantwortlich, ob wir diese Visionen erfüllen können, nach vorne bringen können oder nicht. Klaus. Ja, danke. Ja, Frage an beide. Und zwar mal ein ganz anderes Thema, weil wir drehen uns hier meiner Meinung nach im Kreis. Das kam vorher schon auf Ali und Stefanie. Ich weiß, gerade Stefanie, du warst schon in den letzten Bufo, vielleicht magst du die Frage beantworten. Dort gab es eben diese Dinger, einerseits Vetorecht, der ganze Bufo muss gemeinsam alles entscheiden. Und das andere, was wir jetzt am Schluss gesehen haben, dieser K-Bufo hat ja jegliche Kommunikation mit der Basis eingestellt, indem es nicht mehr öffentliche Bufo-Sitzungen gab. Schon bereits vor Bremen hatte ich den Kandidaten dort auch jeweils die Frage gestellt, wie wollt ihr solche Tendenzen entgegenwirken, würdet ihr euch daran beteiligen? Oder wie würdet ihr in Zukunft wieder Bufo-Sitzungen gestalten, damit die Basis sich mitgenommen fühlt und eben solche Dinge erst gar nicht aufkommen können, beziehungsweise erst gar nicht wieder passieren? Ich denke. Gut, der Stanley ist wieder rausgeflogen. Moment, ich hole sie wieder hoch. Da ist er wieder. Das WLAN hier hat irgendwie ein paar Macken. Ja, ich finde es ja toll, dass du überhaupt im Urlaub da einen Weg gefunden hast, da teilzunehmen. Brauchst du die Frage nochmal? Ja, bitte. Ja, dann mal kurz zusammengefasst, gerade an dich, Stefanie. Ich weiß, dass gerade im Bufo, das wurde nach außen so dargestellt oder ist so wahrgenommen worden, dass es im Bufo eben diese Vergatterung gab, innerhalb des Bufos, dass alle Entscheidungen einstimmig gefällt werden müssen und damit so, sozusagen ein Vetorecht im Bufo entstanden ist, der dann scheinbar auch benutzt wurde. Ich weiß nicht, ob du die Frage beantworten willst, ob diesem so war. Aber wie sich jetzt am Schluss zeigt hat, durch Einstellung aller Bufo-Sitzungen, dass also dieser Bufo völlig in Transparenz intern gearbeitet hat. Und es war nicht nur vom letzten Bufo ein Problem, das war auch schon. Das hatte ich schon vor Bremen alle Kandidaten gefragt, wie ihr dagegen wirken wollt, dass die Basis sich vom Bufo nicht mehr mitgenommen fühlt, beziehungsweise auch nicht mehr informiert fühlt und überhaupt im Grunde genommen ausgeschlossen fühlt durch solche Handlungsweise, wie ihr dem entgegenwirken wollt oder ob ihr euch an sowas wieder beteiligen würdet. Ja, bruchstückhaft habe ich die Frage ja schon im Vorfeld beantwortet. Also ein Punkt ist zum Beispiel, dass man hingeht um diese ganzen Beauftragungen und Stellen, die geschaffen wurden und auch die Tätigkeitsberichte irgendwie zentral auf der UFO-Seite platziert werden, dass jeder sieht, was passiert oder wer gerade eingestellt wird oder wer gerade beauftragt ist und wer Arbeit macht. Die öffentlichen UFO-Sitzungen, die jetzt, soweit es mich betrifft, weiterhin wieder geben. Ansonsten sage ich ja, müssen wir uns Gedanken machen über einen Weg, wie der Bufo mit der Basis besser kommunizieren kann. Ob wir tatsächlich anfangen, regelmäßig Mitgliederrundschreiben rauszugeben, wo dann eine Zusammenfassung drin steht, nicht nur was der Bufo gemacht hat, sondern vielleicht auch irgendwie Neues aus den Fraktionen und so weiter, dass die Leute da besser informiert sind. Was ich mir vorstellen kann, ist auch, dass wir ein Konzept entwickeln und regelmäßig über Live-Survey einfach mal Meinungsbilder an die Partei durchgeben, was alles so passiert ist und wie die Partei und die Basis das so finden. Also das sind so erste Maßnahmen, die ich mir da vorstellen könnte. Also es gibt ja zwei Schnittstellen, die jetzt schon vorhanden sind, Klaus. Das ist ja einmal die Polgef-Runde, wo der politische Geschäftsführer und auch hoffentlich ganz, ganz viele andere Polgefs aus den LVs einfach sich austauschen können. Diese Runden, wie du weißt, sind ja auch offen für die Basis und da findet ja auch ein Dialog statt. Das, was ich zum Beispiel gerne sehen würde, ist, dass zum Beispiel diese Montagssprechstunde, wo sich entweder der erste Vorsitzende oder im Wochenrhythmus abwechselnde Bufo-Mitglieder der Basis stellen, erzählen, was sie gemacht haben, so als Tätigkeitsbericht, und auch erlauben, dass Fragen gestellt werden können und diese dann mitnehmen zu den anderen Bufo-Mitgliedern. Also Möglichkeiten sind auf jeden Fall da, sie müssten einfach nur genutzt werden. Beantwortet es deine Frage, Klaus? Jo. Dann wird es jetzt wieder richtig schwierig. Wen habe ich denn heute irgendwie noch nicht gehört? Der CC unter Giro zum Beispiel. Wer mag denn da den Vortritt haben? Ich habe nicht drauf geachtet. Dann lasse ich dir einen Vortritt. Hau rein. Dankeschön. Ich teile zwar nicht die Auffassung, dass uns die Beschäftigung mit den vergangenen Gates hier beim Grillen irgendwie weiterhilft, aber wenn das so gewünscht ist, dann würde ich euch gerne mal ein Stichwort geben und einen Schritt zurückgehen. Zwar hängt das aus meiner Sicht alles mit einem Stichwort zusammen, das ist die Tolerierung von Gewalt. Kann das sein, dass die Vereinnahmung der Partei durch Leute, die offensichtlich mehr Gewalt befürworten als andere, der Kern von diesem so heftig ausgetragenen Konflikt ist? Was ist eure ganz persönliche Meinung zu Gewalt als Form der politischen Auseinandersetzung? Bevor er antwortet, ich bitte den Zuhörerraum und Nachfolgen jetzt deswegen nicht die Diskussion über die Definition von Gewalt aufzumachen. Die können die beiden gerne selber mitliefern, wenn sie das möchten. Danke. Also Gewalt existiert ja auf verschiedenen Ebenen. Es gibt einmal die körperliche Gewalt, indem ich direkt jemanden einen aufs Maul gebe. Aber es gibt ja auch die seelische Gewalt und auch die Gewalt, die von Wörtern oder sagen wir mal in dem Zusammenhang auch mit Tweets passiert. Und Gewalt darf, und das ist meine ganz persönliche Meinung, niemals für politische Zwecke als Mittel eingesetzt werden, außer das eigene Leben ist unmittelbar bedroht. Ja, das ist die einzige Gewalt, die ich tolerieren würde, weil es einfach um den Selbstschutz geht. Alles andere als das ist für mich verachtenswert, ist auch nichts, was die Piratenpartei anstreben soll, denn wie will man den Bürger erklären, dass wir eine gute Politik machen wollen für sie, wenn wir Gewalt anwenden, wo zum Teil vielleicht auch Hab und Gut oder Eigentum dieser Bürger in Mitleidenschaft gezogen wird? Das kann es nicht sein. Also jeder sollte sich überlegen, was er zum Beispiel anderen Piraten an den Kopf wirft, die er vielleicht gar nicht so als schlimm ansieht, aber andere Piraten zum Beispiel das als Gewalt ansehen, weil sie ganz einfach anders ticken. Meine Toleranzgrenze ist heute ziemlich hoch bei dem, was ich da überall lese. Und ja, auch da würde ich sagen, teilweise wird zum Beispiel auf Twitter gerade Gewalt ausgeübt, ohne dass diejenigen das vielleicht merken. Und wir müssen uns vor jeden Piraten, ja, stellen, der Gewalt ausgesetzt ist oder auch Mobbing, weil Mobbing ist für mich genauso Gewalt, und müssen diese Person auch schützen. Also okay. Politik darf niemals. Kurz was sagen? Nee, warte mal einen Moment. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir heute noch eine sehr, sehr gute Diskussion hier führen würden. Okay. Okay. Also, meine Kernaussage, Gewalt darf niemals als Mittel für Politik benutzt werden, es sei denn, das eigene Leben ist unmittelbar bedroht. Punkt. Ja, im Prinzip sehe ich das so ähnlich. Also ich würde jetzt mal den Gewaltbegriff von der Wikipedia hernehmen. Das kommt meinem Verständnis sehr nahe. Und zwar geht es darum, dass man durch Handlungen Menschen, Tiere oder Gegenstände auf Menschen, Tiere oder Gegenstände verändernd oder schädigend einwirkt. Das ist im Prinzip meine Definition und das finde ich halt scheiße. Also egal, ob es darum geht, dass man irgendwie Scheiben einwirft oder Autos anzündet oder Menschen umbringt. Ja, ich will das jetzt nicht alles auf eine Stufe stellen, aber ich finde halt alles irgendwie scheiße. Und wenn man damit irgendwie Politik machen will, finde ich das auch so. CC. Ich wollte nur mal nachfragen, ob dem Gero damit die Frage beantwortet wurde. Ja, die Frage zu eurer persönlichen Haltung, ja. Die Frage, ob das unter Umständen Ursache dieses so heftig ausgetragenen Konfliktes ist, nicht. Ich weiß aber auch nicht, ob ihr die beide abschließend beantworten könnt. Das kann der Zuhörerraum ja vielleicht auch mal drüber nachdenken. Bevor sie das tun und das beantworten, möchte ich darauf hinweisen, dass du gerade aufzeichnest. Das ist Absicht, weil wir hier eine Grillsession haben. Echt traurig. CC nur als Erinnerung, die Mumble-Sitzung, die wird später hochgeladen und da ist es auch ganz wichtig, dass es aufgenommen wird. Das hat zwei oder dreimal geflackert. Das sah nicht beabsichtigt aus. Ich bitte um Entschuldigung für die Störung. Ach Quatsch. Stell mal eine Frage, CC. Eine anschließende Frage. Direkt an das Gewaltthema anschließend? Genau. Na dann lass uns doch mal. Also, wie steht ihr denn dann zum Gewaltmonopol und also des Staates und inwieweit deckt sich das dann mit der Aussage, insbesondere wenn der Staat und wir machen ja Politik, dieses unter Umständen missbraucht oder ja, sagt mal was zum Gewaltmonopol. Ja, ich finde, das Gewaltmonopol des Staates steht außer Frage, aber wenn dann solche Eskalationen stattfinden, wie zum Beispiel bei Stuttgart 21, wo man mit Wasserwerfern gegen Schüler und Kinder angeht, dann befürworte ich das selbstverständlich auch nicht. Sehr wichtiges Thema, besonders wenn man sich die Situation der Gefahrengebiete in Hamburg wieder vergegenwärtigt, zeigt das ja, dass das Gewalt Gewaltmonopol des Staates auch teilweise sehr übers Ziel hinausschießt und der Staat dementsprechend auch auch mal Täter sein kann. Wichtig ist es, dass es dazu auch ein Gegenpol gibt, ja. Ich bin zum Beispiel ein Verfechter dafür und das ist leider sehr umstritten in Deutschland, dass Polizisten, also normale Polizisten, wirklich Namensschilder da haben, auf die man sich beziehen kann. Und wenn man mal anschaut, warum das hier in Deutschland nicht eingeführt wurde, sagt der, ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt, der Mann von der Polizeigewerkschaft, ja, man müsste ja Angst haben, dass zum Beispiel Gewalttäter das Haus der Polizisten besuchen würden. In anderen Ländern funktioniert das komischerweise, ohne dass es da Probleme gibt. Und das, was ich eben schwierig finde, ist, wenn man sich als Bürger gegen Gewalt vom Staat, zum Beispiel auf Demonstrationen, wehren will, dass man da kaum Chancen hat. Ja, also wie viele Polizisten kennt ihr, die wirklich deswegen auch zur Verantwortung gezogen worden sind? Also müssen wir die Regeln insofern ändern, dass es irgendwann wieder eine Chancengleichheit hier gibt, ja, dass der Bürger dem Staat genauso entgegentritt wie umgekehrt. Aber das ist eine Problematik, die werden wir alleine nicht lösen können. Da müssten wir mit anderen Parteien oder NGOs einfach versuchen, daran zu arbeiten, dass bestimmte Missstände, die durchaus in diesem Staat existieren, geändert werden. Es heißt zwar, die Gewalt geht vom Volke aus, aber oftmals ist es so, dass die Gewalt sehr vom Staate ausgeht. Und das darf nicht sein. Der Staat muss seine Bürger schützen und nicht unterdrücken. Dann sehe ich den CC mitgezwitschert und Julia. Kann ich mich von dir direkt wieder ans Ende der Rednerliste setzen lassen? Ich werde diese Übersicht vielleicht irgendwann wieder gewinnen. Ja, ich versuche es mal. Mitgezwitschert. Nein, ich würde jetzt gerne eine Frage stellen und dann direkt hier einfach warten, bis du mich wieder aufrufst für eine zweite. Ach so, ja. Dann stell mal deine Frage. Alles klar, vielen Dank. Dann nochmal Bezug nehmend auf das Gewaltthema. Es wurde jetzt gesagt, dass Gewalt als Mittel der Politik geht gar nicht. Da schwingt für mich jetzt so ein bisschen die Abgrenzung mit unpolitische Gewalt und politische Gewalt. Und ich würde jetzt ganz gerne mal wissen, ab wann ist die Anwendung von Gewalt politisch und ab wann ist sie nicht politisch? Die Frage geht jetzt, im Zweifelsfall an beide. Wenn ich dir jetzt aufs Maul haue, weil ich dich nicht leiden kann, ist es sicher unpolitische Gewalt. Wenn ich dir aber aufs Maul haue, weil du ein Mann bist oder bei der falschen Partei bist oder weil du eine Meinung hast, die mir nicht passt, dann würde ich sagen, es ist politische Gewalt. Ich würde das, was Stefanie sagt, einfach so stehen lassen, weil das wäre auch das, was ich sagen will. Es ist schwierig, teilweise auseinanderzuhalten. Das stimmt. Also, wenn Demonstranten zum Beispiel demonstrieren und keine Gewalt anwenden, ist das eine Sache. Wenn zum Beispiel ein schwarzer Block auftaucht und anfängt plötzlich Sachbeschädigung zu betreiben, aus welchem Grund auch immer, dann ist das zum Beispiel politisch motivierte Gewalt für mich und hat mit anderer Gewalt überhaupt nichts zu tun. Und auch in dem Fall ist es einfach nicht in Ordnung. Aber es ist schwierig auseinanderzuhalten. Okay, Nachfrage, das war jetzt gerade eine Schilderung auf dem individuellen Level, also auf die Einzelperson bezogen. Könnt ihr das nochmal für den Staat wiederholen, das gleiche Spiel? Also Einkesselung von Demonstranten, die über Stunden gehen, wo laut meiner Ansicht nach Menschenrechte mit Füßen getreten werden, das ist zum Beispiel Gewalt vom Staat direkt am Bürger. Ist es das, was du meinst? Ich will wissen, wo ein Staat Gewalt ausübt, die politisch ist und wo ein Staat Gewalt ausübt, die unpolitisch ist. Also ich habe gerade auf der einen Seite gehört, Gewalt als Mittel zur Durchsetzung von Politik lehnen wir ab, auf der anderen Seite aber, oder lehne ich ab und auf der anderen Seite aber ja, das Gewaltmonopol bleibt beim Staat, was für mich jetzt heißt, dass der Staat durchaus Gewalt ausüben kann, die dann aber nicht politisch sein darf. Also wo ist es, wo übt ein Staat politisch, also Gewalt politisch aus und wo ist diese Gewalt unpolitisch? Schau dir mein Bild an, CC. Links das Afroamerikanern, das ist unpolitisch da. Unpolitische Gewalt. Im Zweifelsfall muss man da vielleicht auch nochmal differenzieren, ob wir das aus Sicht der Partei sagen oder ob man das aus der Sicht des Staates schildert. Also ein Staat, der gegen Demonstranten vorgeht, das kann durchaus auch politische Gewalt sein. Aber politische Gewalt sehe ich dann vielleicht auch vor allem in dem Kontext im Stichwort Krieg. Oder hier Achse des Bösen vernichten, whatever. Ja, vor allem wäre es so interessant zu erklären, wann ein Staat mal nicht politisch ist. Natürlich ist der Staat im Ganzen politisch. Und die Dinge, die ausgeführt werden, sind politisch motiviert. Es stehen ja Parteien dahinter. Es gibt ja nicht irgendwas Ominöses, ein Staat, und dann haben wir so etwas wie den Bundestag. Nein, die Parteien, die derzeit an der Macht sind, üben eben ein Gewaltmonopol aus. Also unpolitisch kann das überhaupt nicht sein, also laut meiner Auffassung. Ja, im Zweifelsfall gibt es halt auch nochmal einen Unterschied, ob der Staat Gewalt anwendet, um tatsächlich Interessen von Parteien und der Regierung durchzusetzen, oder ob es darum geht, die Gesetze zu schützen oder durchzusetzen. Vielen Dank für die Beantwortung. Frau Schramm, übernehmen Sie. Nein, jetzt erst mitgezwitschert war zuerst da. Ziehe ich gern zurück. Und ein Traum wird wahr, wir reden hier im Dicken Engel nach langer, langer Zeit wieder mal über Politik. Zwitscher mal mit. Mitgezwitschert zum Mikrofon, bitte. Julia. Na gut. Also, ich finde es sehr gut, also das, hier mit Staat und Gewalt und so darüber zu reden, finde ich auf jeden Fall extrem wichtig. Jetzt ist ja, also es gibt ja durchaus so Momente, gerade auf Twitter, wo man, sagen wir mal, so ein bisschen Kopf verliert, ein bisschen irgendwie wütend wird, böse Sachen schreibt, wie auch immer. Und da kann ich mich, also wie, ach, Hermi ist wieder raus, ist wunderbar, gut, dass sie... Du weißt doch, dass sie dauernd rausfliegt, weil sie am Arsch der Welt ist. Ja, ich glaube, das ist kein Zufall, sorry. Auf jeden Fall... Wäre mal eine Frage, also diese, dass man auf Twitter auch mal irgendwie... Hermi, du musst jetzt wieder raus, um Julia zu bestätigen. Also, dass man irgendwie Sachen raushaut auf Twitter, wie auch immer, und das ist ja auch durchaus Gewalt. Und jetzt frage ich mich, wenn man sich jetzt mal so anguckt, was Anne Helm in den letzten Monaten so an Drohungen, an Beleidigungen, an was auch immer... bekommen hat, oder was auch selber Ali schon mal getwittert hat, also wo er dann irgendwie was mit einer Vergewaltigung und Chilischote von Klaus Peukert irgendwie in den Raum gestellt hat. Also so Sachen passieren, ja, aber ich frage mich... Moment, Klaus Peukert, Chili und Vergewaltigung, hallo? Was erzählst du hier? Moment, nacheinander, bitte. Danke, also das kann man auch, glaube ich, auf Twitter, also da gibt es bestimmt auch Screenshots, also da bin ich mir jetzt nicht so unsicher, ne? Also da bin ich relativ sicher, dass das passiert ist. Anyway, also wir haben da so Fälle, wo man irgendwie auf Twitter Sachen raushaut oder wo man im Internet irgendwie Dinge schreibt und das ist irgendwie alles blöd. Und jetzt sehe ich halt im Vergleich zu dem, was Leute wie ich, die ja unter irgendwie Linksextreme gelabelt werden, also was uns vorgeworfen wird oder mir, wie ich Leute Nazi nenne, wie auch immer. Und dann sehe ich auf der anderen Seite Anne Helm, die über 3 Monate hinweg auf allen möglichen Kanälen maximale Bedrohungen erlebt hat, maximale Verleumdungen, Lügen, alles. Ja, und da muss man auch mal sagen, Ali, da warst du nicht unbeteiligt, um das zu verbreiten. Und da gab es jetzt also von Stefanie und von Ali auch einfach überhaupt gar keine Positionierung. Also dass ein Mitglied, auch ein Mitglied in einem kommunalen Parlament, eine Person, die durchaus eine Reputation hat aufgrund der Themen, die sie beackert, auch das Asylthema bei den Piraten, ne, Europa grenzenlos und so, also durchgedrückt hat und vorangebracht hat. Und da gibt es jetzt irgendwie gar nicht so irgendwie die Solidarität oder die Distanzierung von diesen Gewaltbedrohungen. Wir erinnern uns, die NPD hat sogar eine Demo gegen sie veranstaltet. Und da frage ich mich schon, wo ihr beiden da steht, wenn ihr in den letzten Monaten euch da offensichtlich gegenüber einem Parteimitglied, wo massive Gewalt ausgeübt wurde, was sie ja selber benannt hat, Mobbing, online, wie auch immer, und da passiert nichts. Und das finde ich problematisch, ehrlich gesagt, und würde mich interessieren, ob ihr das heute, hier und jetzt weiterhin so vertreten könnt, dass ihr gegenüber Anne Helm an der Stelle, wo sie maximale Gewalt erlebt hat, euch da nicht distanziert hat oder euch da nicht irgendwie an ihre Seite gestellt habt. Würde ich gerne sofort an die beiden Kandidaten weitergeben. Ich möchte aber, Ermi, stopp, Sekunde bitte, ich würde dem Ali gerne jetzt als allererstes wegen das mit dem mit der Chili-Schote. Das müssen wir jetzt irgendwie aussortieren, ansonsten bleibt das jetzt einfach irgendwie stehen und das wäre nicht gut. Du, Herr Schramm, ich hoffe, dass sie nicht auf NATO-Osterweiterung aus sind, hier die Kandidaten, wie du vielleicht oder an. Stefan ist heute mal wieder kreativ. Okay. Ja, also ich bin ein wenig irritiert. Und zwar, die Sache mit dem Chili war überhaupt nicht im Kontext mit der Partei gewesen, ja? Sondern da gab es eine Talkshow, da war ein AfDler gewesen und hat Dinge von sich gebracht, und zwar war das der Luke, wo mir einfach das kalte Kotzen hochkam. Und natürlich hatte ich dann damals auch einen Tweet abgesetzt. Ich kenne den genauen Wortlaut nicht. Der belief sich insofern, ja, manchmal würde ich manchen Menschen gerne eine aufgeschnittene Chilischote irgendwo reinrammen. Das habe ich geschrieben als Kommentar zu dem, was ich da gesehen und gehört habe und sehe da im Moment überhaupt keinen Zusammenhang mit Klaus Peukert. Ich meine, ich war mit Klaus Peukert sehr oft bei den Popcorn-Piraten gewesen. Das hat aber andere Gründe gehabt, sind bis heute noch nachlesbar. Aber da war überhaupt kein Kontext aufzustellen. Ich weiß bloß, dass damals ein anderer Pirat darauf mit eingestiegen ist und hatte etwas geschrieben, was sehr unterirdisch war. Irgendwas von Besen und darauf schmieren und das dann so richtig. Also es war einfach unterirdisch. Weil ich den Kontext so überhaupt gar nicht sehen wollte aufgrund meines Tweets, habe ich damals meinen Tweet auch gelöscht. Aber ich finde es sehr bemerkenswert, dass ein Einzeltweet genommen wird, aus dem Kontext gerissen, beziehungsweise einfach einen Kontext hineininterpretiert wird und das dann als Tatsache genommen wird. Julia, ich würde dich doch bitten, das nächste Mal einfach auf mich zuzukommen und zu sagen, Ali, dein Tweet ist echt unterirdisch. Willst du dir das nochmal überlegen, ob du das so meinst? Oder wie hast du das gemeint? Warte mal ganz kurz, Ali. Soweit ich informiert bin, hat Anne Helm exakt das gemacht. Sie hat dich auf einem privaten Weg kontaktiert und gesagt, dass es nicht okay ist. Und sie hat es nicht öffentlich skandalisiert. So. Also, gut. Wolltest du nochmal eben nebenbei erwähnen, ne? Ja, darauf kann ich auch antworten. Du bringst jetzt hier einige Sachen durcheinander. So, also das mit der Chili haben wir jetzt erstmal abgehandelt. Das habe ich dir erklärt. Ich hoffe, damit kannst du leben. Eigentlich nicht. Und dann bei der zweiten Sache, was Anne Helm anbetrifft. Ich habe in einer Bufo-Runde, die aufgenommen worden ist, klipp und klar gesagt, was ich davon halte. Dass ich mich jederzeit vor Anne stellen werde, egal wo das ist, auch, also ihr wurde ja auch Gewalt auf dem BPT angedroht. Da habe ich sehr eindeutig geschrieben gehabt, ich würde mich jederzeit vor Anne stellen, um sie vor dieser Gewalt zu schützen. Aber ich habe auch offen gesagt, dass ich mich nicht hinter Anne stelle. Das kann keiner von mir verlangen. Sie hat etwas getan, ja, das gegen alles, woran ich glaube, einfach widerspricht. Und dann kann ich mich nicht hinter diese Person stellen. Aber ich kann mich durchaus gegen die Gewalt vor sie stellen. Wo ist da das Problem? Hast du nie gemacht, Ali. Du hast es mit befeuert. Du hast es mit befeuert. Ja. Warum, Mann? Du hast es mit befeuert. Lassen wir doch. Lassen wir doch. Lassen wir doch bitte die Stefanie jetzt noch kurz antworten. Kann mal jemand die Frau Ochsenfurt? Also nochmal. Monopol. Ich finde es immer noch nicht in Ordnung, dass du andere aus diesem Kanal rauswirfst, aber jemand, der mich nicht aussprechen lässt und hier einfach... Ich habe sie gerade unterbrochen, Ali, und ich würde sowohl dich als auch Julia bitten, nacheinander einfach ein ordentliches Gespräch zu führen. Jetzt Hermi. Nein. Jetzt Hermi. Ich hatte diese Frage noch nicht abschließend behandelt. Was soll das? Sind wir hier jetzt im Grillen oder sind wir hier auf der Prangerbank? Also, wenn die Dame mir Fragen stellt, würde ich auch gerne die Möglichkeit haben, das für mich gerade zu stellen. Ja? Und ich finde es nicht okay, dass wenn diese Dame während meiner Antwort mich unterbricht, und du mir dann sagst, wir, also wenn ich das Recht wieder wahrnehmen will, ihr zu antworten, mir sagen... Warum sagt, beantwortest du nicht einfach die Frage fertig, Ali? Weil das eine Sache ist... Mir die Frage. Weil das eine Sache ist, die mich gerade einfach stört, Monopol. Also entweder erlaubst du, dass ich meine Frage beantworte... Antworte sie doch bitte fertig. Ach, vergiss es. Frag Hermi, ich finde das seltsam, Monopol. Sorry. Beantwortest du diese Frage jetzt fertig oder bist du mit der Beantwortung dieser Frage fertig? Ich glaube, ich bin fertig mit dieser Frage. Moment, ein Punkt, weil sie gerade gesagt hat, sie hat mich auf privaten Weg kontaktiert. Ja, das hat sie gemacht. Ich habe ihr auch meine Telefonnummer geschickt. Es hat bis heute noch nicht geklingelt. Danke, Julia. Hast du nicht? Natürlich. Also, du hast ja von Screenshots geredet. Und natürlich hat mir Anna auch ihre Telefonnummer geschickt. Und damit ich die nicht vergessen kann, habe ich natürlich auch ein Bildschirmfoto davon gemacht. Seid ihr sicher, dass diese Diskussion jetzt weiterführt, Stefanie? Nee, ich habe von ihm nie eine Handynummer bekommen. Bitte, ja. Schick den Screenshot. Ja, ist echt gut, oder? Dann, dass ich mich nicht erinnere. Aber da, zwischen uns an der Stelle gab es keinen persönlichen Kontakt. Und du hast von Anne Helm gesprochen, nicht von dir. Ich glaube, mit dir würde ich mich privat gar nicht auseinandersetzen wollen, weil ich bei dir nicht das. Können wir das Gespräch jetzt bitte beenden und jetzt Stefanie antworten lassen? Also. Im Rahmen des Statements des Bundesvorstands habe ich mich durchaus auch davon distanziert, von dieser Gewalt, die gegen Anne da vorgebracht wurde. Ich finde das scheiße, und wenn ich sage, ich finde den Umgangston in dieser Partei scheiße, dann finde ich es natürlich auch scheiße, wenn man Anne so angeht. Das finde ich nicht in Ordnung. So. Der Grund aber, warum ich mich dann nicht noch 20 Mal gesondert davon distanziert habe, ist halt, dass es mich persönlich ankotzt, und ich glaube, es kotzt auch ganz viele Leute in dieser Partei an, dass diese ganzen scheiß Tweets und Facebook-Einträge dazu instrumentalisiert werden, Anne als Opfer darzustellen, damit der Fehler, den sie gemacht hat, und das ganze andere Zeug, was in der Partei gegen sie schießt, relativiert werden kann. Und das nervt mich einfach. Ja, okay, man wird von Nazis verfolgt. Okay, das wusste sie aber auch schon vorher, dass wenn sie sowas tut, dass sowas passieren kann. Das ist scheiße. Ich finde Nazis auch nicht gut. Ich finde es auch nicht gut, wenn man Frauen Vergewaltigung androht oder wünscht oder sonst was. Das finde ich alles zum Kotzen. Aber ich finde es genauso zum Kotzen, wenn man das dann bewusst instrumentalisiert, um sich als Opfer darzustellen. Ernsthaft, ich gehe jetzt einfach raus, weil ich das einfach nur... furchtbar finde, ganz ehrlich. Ich finde es echt, diese Distanzierung kam zu keinem Zeitpunkt kam von Stefanie oder Ali irgendwas in Richtung... Ja, das... Punkt. Ja. Julia. Aber es ist die Wahrheit. Julia. Ich habe keinen Bock mehr, diese Lügen anzuhören. Es ist wirklich einfach die Wahrheit. Julia. Es ist in Ordnung. Geht einfach raus, aber ganz ehrlich, ja, dann du bist herzlich eingeladen, weiterhin zuzuhören. Ich würde aber bitten, nacheinander zu reden. Und jetzt, Kira. Ich war vor Kira. Dass er selber in den Wald rief und so weiter. Ich geh weg. Nein, bleib ruhig da. Das ist doch jetzt genau diese Diskussion, die wir in dieser Partei brauchen. Und wir müssen es jetzt einfach irgendwie aushalten, dass diese Diskussion im Moment gerade noch auf Rumschrei-Ebene geführt wird. Das passiert jetzt halt im Moment. Wir werden aber dorthin kommen, solche Diskussionen innerhalb von ein paar Monaten auch mal in einem ruhigeren Ton zu führen. Wer ist denn jetzt dran? Seit langer, langer Zeit wartet dieser mir am Mikrofon. Danke. Der Stil, in dem wir, was ich gerade gehört habe, erschreckt mich, und zwar von allen Seiten. Ich dachte, wir wären zumindest so weit, und da wollte ich auch eigentlich drauf hinaus, dass wir alle sehen, dass ganz, ganz dringend gute, saubere politische Arbeit gemacht werden muss und wir uns darüber klar werden müssen, wie wir das mit politischer Transparenz und Offenheit und klaren Ansagen auch hinkriegen. Was jetzt hier gerade läuft, ist mit Sicherheit nötig, aber es läuft auf einer Ebene, die ich einfach nur erschreckend finde. Es hört keiner dem anderen zu. Jeder hat seine Meinung von irgendetwas, was gewesen ist, und haut immer wieder auf irgendjemand anderen drauf. Auch diese Debatte um Anne ist mir, finde ich, so schlimm, dann auch noch zu unterstellen, dass sie sich als Opfer stilisiert, dass sie sich so und so darstellt. Meine Güte, sie hat was gemacht. Das hat sie hinterher selbst gesagt, würde sie nicht wieder tun. Sie hat nicht darüber nachgedacht, was im Anschluss da alles an Scheiße passieren kann und wird. Und das ist das eine. Dass wir jetzt immer noch wieder darüber reden und von der einen Seite verteidigen müssen und auf der anderen Seite immer noch wieder draufhauen müssen, finde ich einfach nur traurig. Und ich möchte euch alle bitten, egal wer jetzt hier ist oder zuhört oder das hinterher nachhört, denkt doch bitte einmal daran, dass wir dringend aufhören müssen, uns gegenseitig kaputt zu machen, durch nicht zuhören, durch nicht achten, durch nicht auf Augenhöhe miteinander reden, durch Überschreien. Wir haben alle verdammt viel zu tun. Und ich möchte gerne von Ali und Hermi auch gerne wissen, was sie, wenn sie im Bufo wären, gedenken zu tun, um genau das voranzutreiben. Auch etwas voranzutreiben, was wir so dringend brauchen, damit wir nicht auf Bundesparteitagen rumsitzen und über Programme abstimmen, die zwei Drittel nicht gelesen haben, Leute wählen, die, ja, das wird sich erstmal nicht vermeiden lassen, die Haare schön haben oder wo andere sagen, den musste wählen, weil sich vorher niemand informiert hat. Wir brauchen eine vernünftige, sinnvolle und gut funktionierende SMV. Die könnten wir meines Erachtens schon längst haben. Kommt doch was, Frage. Was gedenkt ihr da zu tun? Also ich glaube, wenn du dir die Aufzeichnung im Nachgang anhörst, haben wir diese Fragen ausführlich schon beantwortet. Ich gebe dir aber nochmal im Moment ausdrücklich recht, dass du sagst, wir können hier nicht miteinander diskutieren, indem wir rumschreien. Da gebe ich dir jetzt im Nachgang völlig recht. Wenn man laut ist, hat man nicht unbedingt recht. Kann aber sein, dass man überhört wird. Ja. Ganz kurze Frage. Nein, wie Peter. Wie bewertet ihr die Lautstärke von Twitter? Also nicht für uns. Nein, Julia. I'm sorry. Peter ist dran. Ja, cool. Jetzt kann ich auch mal eine inhaltliche Frage stellen. Ihr beiden bezeichnet euch ja als sozialliberale Piraten. Sozialliberale Piraten stehen dieser Partei für die Verteidigung der FDGO. Das Bundesverfassungsgericht hat die FDGO ganz genau klassifiziert und definiert. Da gibt es kein Denken und Deuteln, außer dass das Ganze ziemlich undemokratisch war. Wie ist denn der Gewaltbegriff in der FDGO für euch definiert? Das ist die erste Frage. Ich habe danach noch drei weitere, aber das ist die erste Frage. Also FDGO, Gewaltfrage. Das Bundesverfassungsgericht hat eine klare Aussage zu Gewalt getroffen. Wie interpretiert ihr die? Also das würde ja jetzt voraussetzen, dass ich dieses Urteil auch gelesen habe. Ich habe das nicht gelesen. Und ich... Entschuldigung, Ali, Moment. Du weißt nicht, was die FDGO zur Gewaltfrage aussagt? Du hast dich eben gerade direkt auf ein Urteil bezogen und ich gebe dir nur zu Protokoll, dass ich dieses Urteil nicht gelesen habe. Lieber Ali, darf ich einfach mal... Hey, Peter. Frage, Peter. Also, dass die FDGO der Bundesrepublik Deutschland bezieht sich auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Verbot der Sozialistischen Reichspartei. Jeder, der die FDGO kennt oder im Munde führt und verteidigen will, sollte wenigstens dieses Urteil oder die Grundsätze dieses Urteils kennen. Es gibt nur ein einziges Urteil zur FDGO des Bundesverfassungsgerichts. Stefanie, machst du erstmal. Ich antworte im Nachgang. Vielleicht darf ich dann auch ausreden. Ja, vielleicht lese ich das einfach vor, damit wir alle wissen. Freiheitlich-demokratische Grundordnung im Sinne des Artikel 21 Satz 2 Grundgesetz ist eine Ordnung, die unter Ausschluss jeglicher Gewalt- und Willkürherrschaft eine rechtsstaatliche Herrschaftsordnung auf der Grundlage der Selbstbestimmung des Volkes nach dem Willen der jeweiligen Mehrheit und der Freiheit und Gleichheit darstellt. Zu den grundlegenden Prinzipien dieser Ordnung sind mindestens zu rechnen die Achtung vor den im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechten, vor allem vor dem Recht der Persönlichkeit auf Leben und freie Entfaltung, die Volkssouveränität, die Gewaltenteilung, die Verantwortlichkeit der Regierung, die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, die Unabhängigkeit der Gerichte, das Mehrparteienprinzip und die Chancengleichheit für alle politischen Parteien mit dem Recht auf verfassungsmäßige Bildung und Ausübung einer Opposition. Das ist aus dem entsprechenden Bundesverfassungsgerichtsurteil. Was war jetzt die genaue Frage? Wie du die dort getroffene Definition von Gewalt interpretierst. Darum geht es meiner Ansicht nach, dass man keine politische Gewalt anwendet im Sinne von, ich fahre mit Panzern durch die Gegend und bolze Demonstranten um, die mir nicht passen. Ne? Ja, ich kann mit der Antwort von Hermi auch sehr gut leben. Das, was ich eher kontraproduktiv finde, ist, dass direkt wieder gespalten wird, weil ihr Sozialliberalen interpretiert ja Punkt 1 so oder ihr Sozialliberalen seht das und das so und so. Das ist eigentlich nicht förderlich. Also du sprichst mit Hermi und mit mir, aber nicht mit irgendeinem ominösen sozialliberalen Block. Also finde ich nicht okay. Gut, das war die erste Frage. Nur zur Anmerkung, ihr beiden habt euch heute Abend als sozialliberal bezeichnet, dementsprechend habe ich das aufgegriffen. Das beide, nächste beide ist, bitte, danke. Das Moment, nächste Moment, ist, Moment. Ich habe gesagt, das ist eine Frage, die aus mehreren Fragen besteht. Der Landesverband Bayern hat ein Statement abgegeben zum Bombergate und damit im Kontext des Zweiten Weltkriegs, in dem steht, dass Könntest du auch in den Chat posten. Ja, das ist bei Gewalt. Nochmal. Peter, ich kann dir auch versuchen, die Frage zu beantworten. Natürlich, wenn auf deutschem Boden ein Unrechtsstaat installiert ist, ja, der bestimmte Teile der Bevölkerung nimmt, in Konzentrationslager reinsteckt, ja, und diese auf bestialische Art und Weise dort ermordet. Natürlich hat die Bevölkerung jedes Recht der Welt, Gewalt anzuwenden, um dieses Herrschaftssystem zu stürzen. Natürlich haben dann auch zum Beispiel Alliierte, ja, die sich gegen diesen Staat wenden, das Recht, mit allen Mitteln diese Menschen zu befreien. Ja, und auch da ist Gewalt natürlich gerechtfertigt. Ich habe damit überhaupt keine Probleme und will auch nicht impliziert bekommen, dass ich mich gegen so etwas wehren könnte. Also ganz, ganz wichtig, natürlich gibt es sehr viele Situationen, dazu zählen auch diese, die es erlauben, Gewalt vom Volk gegen den Staat anzuwenden. Also ich bitte auch darum, wenn nochmal so ein Unrechtsregime hier in Deutschland installiert werden sollte, ja, dass die Bevölkerung sich mit allen Mitteln wehrt, die ihr einfach zur Verfügung stehen. Und so, und wenn der LV Bayern ja etwas schreibt und das veröffentlicht, dann macht das der LV Bayern. Ich vertraue darauf, dass die das untereinander vorher abgesprochen haben, irgendeinen Konsens gefunden haben, aber ich, ja, als der Ali, habe da überhaupt keinen Einfluss drauf. Ich muss nicht immer alles gut finden, was einzelne LVs schreiben, beziehungsweise als Statement rausgeben. Das ist die Aufgabe von denen, Dinge, die sie rausbringen, vorher überlegt rauszubringen. Aber man kann andere dafür, die mit diesem LV nichts zu tun haben, nicht in Mithaftung nehmen, falls sie was rausgebracht haben, was vielleicht sehr missverständlich ist. Ich begrüße das sehr, dass du Artikel 20 des Grundgesetzes kennst. Das freut mich schon mal. Mir ging es aber gar nicht um diese Frage, sondern dieser Auszug impliziert, dass es niemals, niemals gerechtfertigte Gewalt gibt. Das heißt, dass auch historisch gesehen jede Gewalt gegen das Nazi-Regime Unrecht war. Da hast du eine ziemlich gute Antwort drauf gegeben, das gefällt mir. Aber was würdet ihr denn machen? Und genau das wäre meine Frage gewesen. Als Bundesvorstandsmitglieder, wenn der Landesvorstand Bayern eine Erklärung rausgibt, die sagt, die Aufstände im Warschauer Ghetto waren scheiße, der 17. Juni war zum Kotzen, weil Graf Schenk von Stauffenberg hat versucht, Hitler mit der Bombe hochgehen zu lassen. Das ist ideologisch verblendete Gewalt. Was hättet genau ihr das haben die auch Bundesvorstand, gesagt. Was hättet ihr als Bundesvorstand also bitte, gegen bitte. Landesvorstand gemacht? Stopp. Nee, echt, also ich bin Mitglied des Landesverbands Bayern. Klaus. Mir geht es zu weit, es tut mir leid. Ja. Klaus, ich werde das jetzt würdigen und in der Zeit wartest du bitte. Bitte mit dem entsprechenden Wort. Klaus. Darf ich mein Antwortrecht auf Klaus kurzzeitig übertragen? Nein. Dann müssen wir den Klaus irgendwie zum Bundesvorstand irgendwie holen. Der kandidiert aber nicht. Ich möchte an dieser Stelle den Peter bitten, Leute, die jetzt hier nicht anwesend sind oder jedenfalls nicht gefragt sind, nicht mit irgendeinem Ding da zu belasten, was weder in deren Absicht lag, noch in deren ungeschickter Formulierung irgendwie vergraben liegt. Das ist nicht in Ordnung. Stell bitte eine konkrete Frage an den Ali. Es gibt keinen Landesverband der Piratenpartei, der ein relativierendes Statement bewusst oder unbewusst in die Welt setzt. Das haben wir nicht bei den Piraten. Das würde ich gerne anzweifeln. Wir können gerne an einer anderen Stelle darüber reden, aber lass bitte den Ali, befrage den Ali und die Hermi zu konkreten Situationen oder zu ihrer Handlung in realistischen Situationen. Auf das Angebot komme ich dann zurück. Also ich glaube, ich habe den Peter auf meine Art geantwortet. Also das ist auch alles, was ich dazu sagen kann. Also ich verwehre mich auch dagegen, dass zum Beispiel der BUFO einzelnen Landesverbänden Dinge vorschreibt. Also er kann sie bewerten, er kann vielleicht auch mal einen Kommentar dazu abgeben, dass man das ein oder andere nicht gut findet. Aber der BUFO hat sich aus der Arbeit des LVs rauszuhalten, wenn die Basis vor Ort und auch der LAFO vor Ort sich auf Texte oder sonst was geeinigt haben. Das ist dann etwas, was man direkt mit denen zu klären hat. Wie gesagt, der BUFO kann etwas dazu sagen, aber Einmischungen halte ich, das geht nicht. Also da kommt bei mir auch die Grenze, wo ich sage, nein, geht nicht. Also ich versuche jetzt mal die Frage ernsthaft zu beantworten, obwohl ich sie hochgradig albern und bescheuert finde. Entschuldigung, ich finde jetzt gerade kein anderes Wort. Sollte es der Fall sein, dass ein Landesvorstand ein besonders fragwürdiges und dämliches Statement rausgibt, dann wären, glaube ich, die anderen Landesvorstände dann noch schneller als Bundesvorstand, um mit den Leuten zu reden. Aber das ist halt irgendwie eine völlig abstrakte und komische hypothetische Frage. Okay, danke, Ali. Du hast meine Frage beantwortet, Hermi leider nicht, weil sie hat mich nur beschimpft. Ich verzichte dann auf weitere Fragen, weil ich muss mich hier nicht beschimpfen lassen. Nee, das ist... Entschuldige. Leute, wer ist als nächster dran? Ich sehe es als... Ich bin schon längst überfällig eigentlich. Du, Stefan, bist wirklich überfällig, ja. Ich glaube aber, dass ich den Slash hier schon sehr lange im Raum sehe und er noch nichts gesagt hat. Ja, meine Frage geht auch ganz kurz. Ich knüpfe auch an das Thema Gewalt an. Das interessiert mich nämlich, nicht weil ich gewalttätig bin oder so. Und zwar deshalb, weil sehr häufig der Eindruck bei mir entsteht, dass Leute, die so sagen, ich bin absolut gegen jegliche Gewalt, das auch gleichbedeutend sehen damit, dass sie hundertprozentig gesetzestreu sind und eine Partei wie die Piratenpartei sich zu 100% immer ans geltende Gesetz halten muss und nichts, was dem irgendwie ein bisschen zuwiderläuft, gutheißen kann öffentlich. Und das war auch der Eindruck, den ich gewonnen habe, als ich dein Bekenntnis gehört habe, Ali. Und von daher würde ich dich ganz gern fragen, wenn du denn in den BUFO kommst, wie stehst du denn dazu, dass wir Sitzblockaden machen, dass wir bislang Dossen, wie es Anonymous macht, tolerieren, dass in Schweden die Piraten eine File-Sharer-Versicherung machen, die Menschen schützt, die urheberrechtlich geschütztes Urhebergut getauscht haben und dabei erwischt worden sind und dann eine Abmahnung zahlen mussten und ähnliche Dinge. Oder beispielsweise, wir machen ja auch ganz gerne mal das mit Leaks, obwohl wir auch wissen, dass man damit nach geltender Gesetzeslage verstößt. Trotzdem machen wir das ja einfach. Wie stehst du dazu? Und wenn man den Mikro, wenn der ARD, ZDF Mikro unter die Nase hält, was sagst du dann darauf? Also, erst einmal, wir sind eine Partei, die sich ans Grundgesetz hält. Zu diesem Grundgesetz gehört zum Beispiel auch die Demonstrationsfreiheit. Wenn wir Piraten auf die Straße gehen und demonstrieren für etwas, berufen wir uns darauf, so dass wir unsere Demonstration nach dem geltenden Recht auch durchführen können. Das gleiche Recht haben auch Parteien, die uns sehr, sehr zuwider sind, ja, rechte Parteien. Könnte ich kotzen, sage ich ganz offen. Aber auch diese haben das Recht zu demonstrieren. Als Privatperson würde ich jedem sagen, geht hin, blockt. Blockt, blockt, blockt, kein Fußbreit. Als Partei müssen wir uns an geltende Gesetze halten. Und dazu zählt diese Demonstrationsfreiheit, wo wir uns auch drauf berufen. Und natürlich dürfen wir als Partei keine Sitzblockaden machen. Das ist meine eigene Meinung. Wir dürfen uns an den Rand stellen als Partei, dürfen unsere Meinung zu diesen Parteien auch lautstark kundtun, aber keine Sitzblockaden. Diese Sitzblockaden kannst du jederzeit alleine als Privatmann machen, aber nicht im Namen der Partei. Was die anderen Fragen anbetrifft, ich stehe dahinter. Ich stehe auch zum Beispiel hinter WikiLeaks, denn in Zeiten, wo der Staat uns ausspioniert, uns ausspäht, sind wir auf Menschen wie Snowden zum Beispiel angewiesen, dass Menschen wie diese ihr Leben eigentlich dafür einsetzen, um uns zu informieren, was um uns geschieht, was der Staat um uns mit uns macht. Ja, und es ist für mich als Pirat ja das Allerwichtigste, uns vor Menschen, die Sachen leaken, zu stellen, ihnen Schutz zu gewähren, weil ein System kann nur so gut funktionieren, wie auch die Bürger Bescheid wissen, was um sie funktioniert, passiert. Und dazu brauchen wir eben diese Leaks. Wir hätten noch niemals erfahren, was die NSA mit uns macht. Und natürlich müssen wir zum Beispiel auch File-Sharern helfen, sei es mit diesen Versicherungen. Also wir als Piraten, unsere Wurzeln, zeigen uns doch schon den Weg. Und ich halte das für eine fabelhafte Idee. Ich finde es schade, dass es sowas in Deutschland zum Beispiel nicht gibt. Ja, eine Versicherung wegen File-Sharing-Prozessen, das wäre eine wunderbare Sache. Und wenn die Schweden das dort haben, Gratulation. Ja, also ich bin nicht die richtige Person zu entscheiden, wann man sich an Gesetze halten muss und wann nicht und wann man sie beugen darf und wann es gerechtfertigt ist, ein Gesetz zuwiderzuhandeln. Da kommt es sicherlich auf eine Verhältnismäßigkeit drauf an. Was diese Whistleblower-Geschichte betrifft, da geht es ja darum, dass der Staat in die Freiheit des Einzelnen eingreift und sich teilweise ja nicht mal an seine eigenen Gesetze hält. Das ist ein sehr hohes komplexes Thema. Das kann ich als Einzelperson nicht beantworten, wann irgendwas okay ist und wann es nicht okay ist. Ich glaube, wir als Partei sind ja dazu da, darauf hinzuwirken, Gesetze, die wir doof finden oder die wir unsinnig halten, zu ändern. Aber dafür müssen wir halt uns zusammenreißen, Politik machen und gewählt werden. Es ist jetzt 0.33 Uhr. Wir sind seit 4 Stunden hier unterwegs. Wir haben, glaube ich, Dinge geredet, die uns unglaublich gut beurteilen lassen, wie die Kandidaten hier für ein Amt geeignet wären. Ich bin geneigt, diesen Abend irgendwann ein Ende zugehen zu lassen, weil wir echt, glaube ich, alle auch irgendwie ziemlich fertig sind. Ich frage erstmal das Podium. Seht ihr das auch so? Na, zumindest sollte uns eine kurze Biopause mal gewährt werden. Das wäre sehr nett. Wenn ich nicht pieseln gehen kann, warum dann du? Stefanie, siehst du das auch so? Naja, also wir haben uns jetzt, glaube ich, 2 Stunden mit Pseudo-Gates beschäftigt und der Definition von Gewalt und was weiß ich, aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt den Leuten geholfen hat, zu beurteilen, ob ich als Generalsekretär geeignet bin. Keine Ahnung, müsst ihr entscheiden, aber eigentlich bin ich jetzt müde. Das kann ich gut verstehen. Ich hätte Monopol gegebenenfalls eine recht hübsche Abschlussfrage, glaube ich. Lässt sich mit einem Wort beantworten. Nein, ich war vorher dran. Siehst du, da fängt es nämlich schon an. Nein, mein Problem ist folgendes. Ich glaube, wir haben heute auf eine sehr hohe Art und Weise, was ich auch in dieser Situation nicht mehr einfangen konnte, denn sonst wäre es einfach nur ungesagt geblieben und dann wären wir nicht weitergekommen, eine sehr, sehr wichtige Diskussion begonnen, die diesen Grill hier natürlich massivst möglich gesprengt hat, das ist uns allen klar, aber wir haben sozusagen die Wahl, wir verwenden jetzt noch ein paar Abende, in denen Kandidaten auch zeigen können, wie sie mit solchen Situationen umgehen können, um diese Themen mal anzusprechen, oder das platzt uns alle in Halle. Ja? Und deswegen bedanke ich mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei Stefanie und Ali, dass sie das nicht ganz klaglos, jedenfalls im Falle von Ali, aber doch im Wesentlichen klaglos ertragen haben. Bedanke mich auch bei den Zuhörern soweit und würde jetzt eigentlich gerne diesen Abend, ungeachtet einer vorhandenen Mikrofonschlange, die bestimmt noch 3 Stunden weiter irgendwie sich immer wieder füllen würde, erstmal in irgendeinem offiziellen Teil beschließen. Gibt es dagegen einen ganz, ganz derben Widerspruch? Ich bewundere Ali und Hermi an dieser Stelle. Gibt es einen ganz derben Widerspruch gegen diese Vorgehensweise? Darf ich mal ganz kurz? Monopol, also ich finde, es reicht an dieser Stelle. Es ist meistens so, was wir so aus Erfahrung gemacht haben, zum letzten Bundesparteitag, wo wir einen Vorstand gewählt haben, es ist meistens so, dass sich Leute Aufnahmen, die länger als eine Stunde sind, schon sehr, sehr ungern anhören. Also ich glaube, es reicht an der Stelle. Ich habe eine Gegenrede. Und zwar könnte ich mich selber als Aufnahme beenden. Da wollte ich so nicht für mich. Wir wünschen der Debbie Anna alles Gute zum Geburtstag! So, auch darüber haben wir uns jetzt sehr gefreut. Vielen Dank. Ja, jetzt mach Schluss. Sehr gut. Was kommt zuerst? Vision oder Programm? Na komm, eins. Ich wäre ja für Struktur. Meine Generalsekretärin. Ah, ja, gut. Schaffen wir das jetzt einfach, diesen Abend zu beenden, und ich hoffe, dass die 160 Leute, die hier um 11:30 noch im Mumble sind, auch morgen wiederkommen und mit dem nächsten Kandidaten auch so spannend und hoffentlich ein wenig freundlicher, leiser und zielorientierter in diese Diskussion gehen. Ich bitte, die Aufnahmen zu beenden. Bitte? Unbedingt auf die Aufnahme noch den Hinweis auf das Real-Life-Grillen in Hamburg. Oh ja, ich freue mich schon. Tag der langen Messer. Nee, in Hamburg am 22., das ist der nächste Sonntag, glaube ich, ab Mittag findet ein Real-Life-Treffen statt. Und auf diesem Real-Life-Treffen werden ganz viele Kandidaten da sein. Ihr auch? Nee, Hermi natürlich nicht. Ali, du? Leider nicht. Also ich bin in Hamburg auf jeden Fall mit dabei, da ich die 2 vorherigen Termine einfach verpasst habe. Und da besteht die Möglichkeit, wirklich auf, nicht in dieser Weise wie heute hoffentlich, auf Tuchfühlung mit den Kandidaten zu kommen, mit ganz vielen Kandidaten, wirklich live mit denen zu sprechen. Das gibt nochmal einen Grad von Authentizität drauf im Verhältnis hier zum Mumble. Ich kann wirklich nur jeden dazu anregen, ein solches Real-Life-Treffen zu besuchen und sich das anzutun. Ich danke euch recht herzlich und da draußen, Damen und Herren an den Geräten, ich starke Leistung, bis dahin durchgehalten zu haben. Aufnahmen aus! Ja.